Ich habe da eine Unsicherheit. Wird richtig übel, wenn du nah bei mir bist. Ich nehm's hin, weil ich ein Mann bin. Aber ich schwöre, es bringt mich um. Was ist Liebe? Was ist Schmerz? Was hat sie gesagt? Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Ja, hallo, Rudi. Schönen guten Abend, hallo. Und alle Ja, unsere welche schönen Worte Zuschauer. konntest du bemerken aus dem Vorspann, Chris? Mal gucken, was du gewonnen hast. Ich habe nichts gemerkt, nee. Der Chris ist zu jung, um zu sagen, das Fragezeichen. Da findet man raus, wer schon älter ist als 45. Ja, das Fragezeichen war nämlich immer auf dem Band. Das konnte man immer sagen. Das haben auch die meisten Kandidaten damals gesagt. Dann immer. Und das Fragezeichen. Ja, damals. Jo, Fragezeichen. Tja, und falls ihr euch fragt, was heute für ein Tag ist, heute ist der historische Tag des Rattenfängers von Hameln. Ja, der kennt ja sicher das Märchen, ne? Der Rattenfänger hat die Ratten aus Hameln rausgeführt, wurde nicht bezahlt und dann hat er die Kinder, 130 an der Zahl, aus der Stadt herausgeführt. Der soll ja auf der Fleischflöte gespielt haben. Oh, das hast du jetzt aber. Aber was viele vielleicht nicht wissen, der Rattenfänger von Hameln ist ja tatsächlich eine historische Figur. Und zwar am 26. Juni 1284 hat er in Hameln quasi nicht irgendwelche Ratten vernichtet, das wurde später hinzugedichtet, aber er hat tatsächlich dafür gesorgt, dass 130 nicht Kinder, sondern Jugendliche die Stadt Hameln verlassen haben. Warum? Er ist zu ihnen hingegangen und hat ihnen Reichtümer im fernen Osten versprochen. Das war allerdings, der ferne Osten war nach damaliger Lesart das heutige Brandenburg bzw. Mecklenburg-Vorpommern. Und dann ist er quasi mit der ganzen Dorfjugend abgehauen und die Stadt hat danach einen wirtschaftlichen Kollaps fast hingelegt. Und ja, das ist die historische Geschichte des Rattenfängers von Hameln, den gab es tatsächlich. Sowas. Vor Ich 750 dachte, Jahren. ich habe mal gehört, das hätte mit den Kinderkreuzzügen irgendwie zu tun, dass es diese Geschichte gibt, dass das irgendwie so ein Werbe für die Kinderkreuzzüge gewesen wäre. Übrigens auch eine Idee, die man bei der heutigen Jugend vielleicht einfach mal wieder überlegen sollte. Ja, bei TikTok Kinderkreuzzug. ist doch heute die Flöte, auf der gespielt wird. Aber ist TikTok aus Fleisch? Das weiß ich nicht. Ja, kommen wir von solchen Dingen zur Weltpolitik, würde ich sagen. Ja, ne, Joe Biden ist in Deutschland angekommen. Wir freuen uns alle. Er hat auch schon vor Bayern kapituliert. Haben ja vielleicht einige von Twitter gesehen. Ne? Der Söder hat es hinbekommen. Tja, und fangen wir an mit einem Artikel von der New York Post. Hier wurde der Joe Biden bei einer Pressekonferenz, einer der wenigen Pressekonferenzen, die er alleine gemacht hat, wurde ihm quasi in die Karten geschaut, in eine Cheat-Sheet-Karte, die er in der Hand hat. Und da stehen nicht irgendwie stichpunktartig drauf, worüber er spricht, sondern konkret, was er machen soll, was schon sehr seltsam ist, weil die Anweisungen da schon ziemlich basic sind. Es fängt halt an mit, you enter the Roosevelt Room and say hello to participants. Ja, also du kommst rein und sagst erstmal allen Leuten Hallo. Könnte man sich ja denken, aber dem muss man es aufschreiben. Dann, du setzt dich auf deinen Sitz. Ne? Also nicht setz dich hin, sondern du setzt dich auf deinen Sitz. Dann kommen die Presseleute kommen rein. Dann gibst du einen kurzen Kommentar, 2 Minuten. Dann geht die Presse wieder los. Und dann fragst du Liz Schuler, President AFL-CIO, a question. Dann extra, damit er nicht verwirrt im Raum umguckt. Ja, sie ist nicht im Raum, sondern sie wird zugeschaltet, virtuell zugeschaltet. Dann you thank participants. Du bedankst dich bei allen und dann you depart. Und dann gehst du da ganz schnell raus. Aber eine Frage, kriegt der den Rest vom Teleprompter oder Ja, natürlich. a Gehe ich brief davon aus. comment ist der Teleprompter dann, oder? Weil ich meine, es reicht ja nicht nur, wenn er sich das nicht merken kann, kann er sich doch auch die Inhalte nicht merken, oder? Ja, ne, normalerweise hat man auf so diesen Karten irgendwelche Talking Points oder irgendwelche Hintergrundinfos oder stichpunkteartig das, aber dass der halt wirklich so ein Malen nach Zahlen Ding da bekommt, ist schon wirklich sehr lustig. Ich verkneife mir jetzt jeden weiteren Kommentar, aber der hat es ja anscheinend nötig, nicht wahr? Schon erschreckend, ne? Irgendwie. Also, Man könnte annehmen, dass der nicht Herr seiner Sinne ist, wenn, oder nicht geeignet für den Job zumindest, wenn, aber ja. Ja gut, die wollen halt vermeiden, dass er irgendwas anderes macht, was dann wieder zu irgendwelchen Memes führt, so dass er beispielsweise seine Karte in die Kamera hält, wie er es hier gerade macht. Ja, wollte gerade sagen, das hat irgendwie nicht geklappt mit der Karte, ne? Vielleicht schreiben sie es ihm mal auf die Hand oder implantieren es ihm auf die Netzhaut irgendwie oder so. Ja, oder die packen es auf den Teleprompter. Aber dann würde er es wahrscheinlich vorlesen. Das ist wahrscheinlich dann das Ja, das Problem. ist das Problem wahrscheinlich. Ja, wenn man mit You Profis. ask this Dingens President. Oh no. Das 1000 Facepalms hinter den Kulissen. Ja, jetzt kann er sich erfreuen an der deutschen Gastfreundschaft und kann im Hinterzimmer mit den anderen Staatschefs aushecken, was jetzt Lustiges gemacht wird in nächster Zeit. Oder auch Aber nicht. guck mal, da sind unsere Politiker schon weiter. Emilia Festa hat eine ganze Choreografie für ihre Rede. Ja, tanzt die. Ja, in gewissem Sinne ist es zumindest eine durchchoreografierte Aufführung. Also, Der meiner Lautzettel, wo Meinung drauf steht, hau auf Pult. nach. Ja, jetzt auf Pult hauen. Jetzt Laut lächeln. rufen. Jetzt zornig schauen. Jetzt so gucken, als wolltest du Papi überreden, dir das neue Paar Schuhe zu kaufen. Ja. Ja, kommen wir kurz in die Schweiz. Hier haben wir einen Artikel, den hat der Abi uns vorgeschlagen. Schönen Gruß an dieser Stelle. Ne? Auf Twitter Abi-Hit könnte folgen. Ja, Aufstand gegen Kapitalismus. Junge Ladendiebe schwärmen für die Grünen. Reißerische Überschrift von 20 Minuten in der Schweiz. Ja, es wurde eine Auswertung, eine kleine Spontanstudie der Delinquenzforschung an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften gemacht. Da wurden 8000 Jugendliche im Alter von 16 bis 20, glaube ich, okay, hier steht mehrheitlich 17 bis 18 Jahre, befragt, wie ihre politische Orientierung ist und wie sie zu gewissen Delinquenzsachen stehen, unter anderem Ladendiebstahl, Betrug, Gewaltanwendung, solche Sachen. Dabei stellte sich heraus, 19% aller jugendlichen Grünen-Sympathisanten haben schon mal im Laden etwas mitgehen lassen. Oho. Ja, also 19%, größte, ne, also erstmal ein Fünftel aller Befragten, die sagen ja, sie sind Grünen-Sympathisanten in der Schweiz. Ja, weil der Rewe-Besitzer auch so ein Megakapitalist ist wahrscheinlich. Deswegen, ne? Um ihn mal auszuwischen. Ja, die Grünen, die kriege ich noch zusammen. Bei den anderen Parteien bin ich nicht mehr so ganz sicher, ob man die so analog zu den deutschen Parteien sehen kann. Auf Platz 2 waren die GLP-Anhänger. Auf Platz 3 die SP-Anhänger. Das sind so wohl zwei linke Parteien. Dann folgen die FDP-Sympathisanten mit 12%. Die SVP-Sympathisanten, das sind eher die Konservativen, glaube ich, mit 11%. Und am bravsten sind die jungen Anhängerinnen und Anhänger der Mittepartei. Nur 10% geben an, schon mal im Laden geklaut zu haben. Ja, und woher kommt das Ganze? Die Jugendpsychologin sagt, Jugendliche, die mit linksgrünen Parteien sympathisieren, wollen gesellschaftlich etwas verändern. Ja, sie neigen eher dazu, Regeln zu brechen. Das ist ein Aufstand gegen den Kapitalismus, gegen Bonzen und Abzocker. Ja, und andere Parteien haben halt. Bei denen hat der Schutz des Eigentums einen etwas höheren Stellenwert. Ja, ne, das war es auch schon. Einfach nur ein kleiner lustiger Einwurf aus der Schweiz. Vielleicht kann man die Studie mal hier in Deutschland durchführen. Wer weiß, was da für Ergebnisse rauskommen. Wahrscheinlich analog, ne, weil es geht ja um den Aufstand gegen den Kapitalismus, gegen Bonzen und Abzocker. Ne, aber allerdings interessant, dass die Grünen hier stärker sind als die Sozialisten. Weil, gut, ich meine, ja. Vielleicht sind die Grünen in der Schweiz ja noch linker als hier. Naja, das Ding ist, die Sozialisten reden halt gerne viel und machen nichts. Die sind zu faul, um klauen zu gehen. Die hoffen, dass jemand für sie klaut. Tja, Genau, ich aber warte, das ist eigentlich schon sehr lustig. bis der Staat klaut. Ist das nicht ideologisch schon so eine Einheit? Das ist links und grüne. Du meinst linksgrün versifft? Nee, aber hier was im Text stand ja auch was von linksgrün, glaube ich. Ja, so eine Art. Tja, und gut, die Parteien finden sich jeweils bestätigt, beziehungsweise die einen, na gut, ich meine, die Co-Präsidentin der Jungen Grünen Schweiz bezeichnete die nicht als schweizweit repräsentativ. Gut, ein glaubwürdiges Dementi hört sich auch ein bisschen glaubhafter an. Und das waren die einzig statistischen relevanten Sachen, die bei rausgekommen sind. Ansonsten gab es bei den ganzen anderen Delinquenzverhalten nicht so eine eindeutige Quote und auch nicht so eine hohe Prozentzahl, dass die Leute da gesagt hätten, das wären wir dabei. Und das Einzige noch bei Gewaltverhalten hat die SVP noch einen Ausreißer nach oben gehabt, aber in so einem geringen Prozentsatz, dass es wohl nicht statistisch signifikant war. Allerdings, was die Ladendiebstähle angeht, war es wohl, ja gut, ich meine 19%, jeder Fünfte sagt ja. Ich meine, gehen wir mal davon aus, dass alle ehrlich gewesen sind. Ansonsten wäre die Quote ja wahrscheinlich sogar noch höher gewesen. Sage ich mal ganz böse. Ja, ja. So. Durchsuchung wegen Hassrede. Ein Like. Und das Handy ist weg. Auf Twitter. Ein Like. Ja. Hier gab es im Zusammenhang mit da war einer, der hat gewildert und der hat dann wohl ein paar Polizisten erschossen. Da gab es halt einige Sachen auf Twitter und auf anderen Social Media Sachen, wo halt irgendwelche zynischen Leute zynische Kommentare geschrieben haben und andere Leute haben dann Likes da durchgeführt auf diesen Posts und ja, das haben mehrere Staatsanwaltschaften stark geahndet. Ja, da gab es im Endeffekt in 15 Bundesländern 75 Hausdurchsuchungen von 150 Beschuldigten. Also nicht bei jedem wurde das Haus direkt durchsucht. Mhm. Nicht bei jedem ging es nur um Likes, ist schon klar. Aber es gab da auch mal einen, der für einen Like seinen Job verloren hat oder so. Das wäre ja noch schlimmer, ne? Ja, ja, aber boah, in dem Artikel geht es halt im Endeffekt darum, dass es halt, warum ist dieser Artikel auch so signifikant? Weil hier geht es darum, dass die Polizei quasi Kommentare gegen die Polizei geahndet hat. Ja, und das ist natürlich, das geht natürlich gar nicht. Ne? Die dürfen sich doch nur um Rechte kümmern. Steht hier in dem Artikel auch so vor, ne? Natürlich wieder mit Bezug, ja, hier Pipapo, Böhmermann, ne? Erschreckend ist vielmehr, wie viele zum Beispiel rassistische Beleidigungen nicht verfolgt werden. Ja, die Polizei, da sticht einer dem anderen kein Auge aus. Ja, hinzu kommt, dass die Polizei immer von Überlastung spricht und sich dann auf das Liken einer Beleidigung zu konzentrieren. Das ist schon fragwürdig. Also ich finde das auch eine überzogene Reaktion von der Polizei, aber ich finde es auch überzogen, dass sich nur darüber beschwert wird, wenn es mal wieder die Falschen oder Richtigen trifft. Ich erinnere in dem Zusammenhang mal an Pimmelgate zum Beispiel. Da wurde das klingt auch für mich wie so ein Testlauf ein bisschen, dass du so jetzt mit diesen Vorgaben Hassrede gegen die Polizei also erstmal so durchführen und gucken, wie machbar es ist mit den Leuten. Und ja, und Hassrede gegen ja Politiker schon wartet ja schon in der Toreinfahrt mit laufendem Motor. Ja, das ist ja schon durch. Und es gibt ja auch jedes Jahr diesen Aktionstag, der ja in unseren Medien auch nur so berichtet wird, dass es mal heißt, ja, da war wieder der Aktionstag gegen Hassrede, so und so viel Hausdurchsuchung, bla bla. Da macht sich auch keiner Gedanken, was dahinter steckt. Das wird ganz positiv dargestellt. Und hier, nein, nein, nein. Ganz böse, ne? Die Polizei, hallo, gegen die Polizei darf man doch wohl schimpfen. Das sind doch nur die Bullenschweine, so nach dem Motto. Ne, hier, ein Beispiel. Schweigeminute für Bullen. Ich trauere, wenn Unschuldige sterben. Nicht, wenn die Killer selbst mal dran glauben müssen. Ich meine, ey, ist doch ganz harmlos. Ja, sollte man so wie Politiker auch irgendwie drüber stehen, ne? Ich erinnere in dem Zusammenhang an Hengame Yagobi-Fahrer und Polizisten auf der Müllkippe und so. Das ist halt deren Milieuromantik, ne? Das muss man denen durchgehen lassen. So, die haben halt dieses Feindbild und jetzt lass sie doch mal in Ruhe spielen, bitte. Oh, wie Heinz Müller aus Nixgendorf, hätte ich was gesagt. Erlaubt sich mal sowas, ne? Ja, das ist halt schon, es ist halt interessant, dass sie hier entdecken, wie tiefgreifend das tatsächlich ist, ne? Jetzt ne, kritisieren die so Aussagen von der Polizei wie, also es wird kritisiert die Aussage, wenn Worte wie Waffen gebraucht werden, ist konsequentes staatliches Handeln gefordert. Ne? Kann man kritisieren, aber bitte bei allen Leuten. Ja, nicht nur, wenn es mal wieder die Richtigen oder Falschen trifft. Ja, eine andere interessante Sache fand ich noch, weil das auch in der Sache untergeht, warum denn überhaupt für ein Like? Mit der Begründung, es kann durch ein Like die Reichweite des Tweets erhöht werden. Es ist rechtlich umstritten, ob durch das Liken bereits eine Verbreitung im Sinne der Strafnorm erfüllt ist, aber das wird unterstellt. Weil wenn, ne, wenn du ein Like drückst, dann wird das ja deinen Followern angezeigt, beziehungsweise der Algorithmus reagiert da drauf und es wird mehr Leuten angezeigt. So, das heißt, es geht nicht nur um die, dass man dem zustimmt, sondern es geht halt auch darum, dass man halt die Reichweite von dieser bösen Hassrede erweitert. Ja, ja. Ne? Also, ja, finde ich alles ziemlich hanebüchen, aber es wird sich nur drüber aufgeregt, wenn es halt, ja, die falschen, richtigen trifft, je nachdem, wie man das sehen will. Ja. Ach, wer hätte es gedacht? Chinesischer TikTok-Betreiber hat vollen Zugriff auf Daten. Na, erinnert ihr euch noch, wie die alle geunkt haben? Oh, Trump will TikTok verbieten. Pipapo. Das Ganze hat ja darin geendet, dass der chinesische Konzern dem ByteDance gehört hat, das an einen westlichen Investor verkauft hat, sodass es nicht mehr direkt eine staatliche Firma war, was natürlich ein ziemliches Feigenblatt war. Und nachdem die Trump-Regierung halt auch nicht mehr am Start war, wurden die ganzen staatlichen Überwachungsmaßnahmen, die TikTok auferlegt wurden, wurden halt auch nicht mehr so ganz durchgesetzt, weil war ja nur der blöde Trump, der das gemacht hat. Hat ja alles keinen Sinn gehabt. Der hatte ja nur was gegen China, wisst ihr ja alle. Ja, und jetzt ist mal wieder ein Leak rausgekommen. Alles wird in China eingesehen von Leuten, die in China der Regierung Informationen zuliefern. Ja, da gab es einen Leak vom September 2021 bis Januar 2022, wo halt sehr viele unternehmensinterne Aufzeichnungen quasi jetzt an BuzzFeed gegeben worden sind, die das auch veröffentlicht haben. Aber die nehme ich jetzt hier nicht als Quelle. Ja, alles wird in China eingesehen. Die chinesische Zentrale des Unternehmens hat uneingeschränkten Zugriff auf die Daten der US-Kunden und aller Kunden weltweit. Einige chinesische Mitarbeiter haben Admin-Status und können sämtliche Daten einsehen. Das Unternehmen leitet Persönlichkeitsprofile an die chinesische Regierung weiter. Und die Daten lagern nicht in den jeweiligen Ländern, wo TikTok unterwegs ist, also Deutschland, Deutschland, Amerika, Amerika, sondern die haben eine zentralisierte Backup-Instanz, beziehungsweise die Server laufen in den Ländern, aber es gibt halt eine Backup-Instanz in Singapur, wenigstens nicht in China, aber gut. Wenn man trotzdem weltweit Zugriff drauf hat, ja. Ne? Und dazu kann man einfach nur sagen, in China ist es ja auch so, die Unternehmen können sich es nicht unbedingt aussuchen, ob die dem Staat die Daten geben. Gut, hier können sie es auch nicht unbedingt aussuchen, aber in China wird das halt noch ein bisschen rigoroser gehandhabt. Ja. Lass uns den Algorithmus so programmieren, dass sie der Kulturmarxismus wie eine große Welle überrollt. Oh ja, klicke. Ja, ich meine, die ganzen Datenschutzbedenken, werbetechnischen Sachen und so weiter, dass der Staat Eingriff in die Daten hat, in die privaten Nachrichten und sowas, ist halt eine Sache, aber bei China bekommt das Ganze auch nochmal eine weitere Qualität. Ne? Ja. Aber wer hätte es gedacht? Ich meine, deswegen halte ich mich auch von TikTok fern, weil da kann ich dann mich auch bei WeChat anmelden. Ja, mein Channel auf TikTok oder so. Mein Channel auf TikTok läuft voll gut. Tanzen und so, da stehen die Leute drauf. Ja, doch, TikTok ist doch ein politisches Tool, was genutzt werden kann. Machst du Fortnite-Dances auf TikTok? Ja, ja, auch cool. Was verdienst du da so mit dem Monat? Oder war das OnlyFans? Ich krieg die ganzen Accounts, die ich hab, durcheinander. Schwer, ich weiß. Das war LinkedIn, glaube ich. Oh shit. Okay, Cupid. Das ist ja gar nicht die Rainer Winkler Telegram-Gruppe. Ja, ja. Die Amerikaner haben ihren Sturm aufs Kapitol. Oh, ne? Am 6. Januar war das ja irgendwann, ne? Und wir hatten den Sturm auf dem Reichstag. Erinnert ihr euch noch daran? Ja, ich erinnere mich noch gut. Das war, als die Leute die Treppen hochgelaufen sind, sich direkt umgedreht haben, ein bisschen hoch und runter gesprungen sind und irgendwie ihre dämlichen Fahnen da gesprungen haben. Genau, das war schlimm. Die Demokratie stand kurz vorm Abgrund. Ja, der sogenannte Sturm auf den Reichstag im Sommer 2020 sorgte für große öffentliche Empörung. Ja, Empörier. Ja, die Polizei ermittelte in 300 Fällen. Aber die Verurteilungsquote ist sehr gering. Warum wohl? Sie hat mit dem Kerngeschehen wenig zu tun. Bei Stufen hochlaufen nicht, wie stand das da drin, schwerer Landfriedensbruch darstellt. Ja, also, aber das ist echt Empörung. Ich meine, ist doch klar, die wollten die Demokratie stürzen. Ja, sie riefen Widerstand. Sie zeigten Schilder mit Parolen wie Corona-Diktatur beenden. Hallo? Direkt ab ins Gefängnis. Warum überhaupt ein Gerichtsurteil? Ja. 40.000 Menschen nahmen an der Demonstration teil, laut Polizeiangaben. 500 bis 1.000 von ihnen durchbrachen im weiteren Verlauf eine Polizeiabsperrung und stürmten auf die Treppe des Reichstags. Alles sehr schön geframed. Allerdings de facto ist es halt bei der rechtlichen Aufarbeitung nicht so ganz wichtig richtig gewesen. 300 von diesen 500 bis 1.000 sind angezeigt worden. Warum nicht alle? Also 300 Ermittlungsvorgänge. Davon konnte nur in 88 Fällen ein Tatverdächtiger ermittelt werden, was ich für Blödsinn halte, weil es gab ja Videoaufnahmen von allem. Reis, bitte, Reis, das ist so eine Dog-Whistle. 88 Fälle. Genau, da siehst du doch schon wieder, was für rechtsextreme Netzwerke in der Polizei da vorherrschen. Genau, und jetzt kommen die harten Anklagepunkte. 77 Fälle Landfriedensbruch. Fünf Fälle gegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ne? Was stand da? Sie haben die Polizeiabsperrung durchbrochen. Ja, schön geframed, sage ich dazu. Verwenden von verfassungswidrigen Organisationen. 2, also von Symbolen. 2 Fälle. 1 Fall von Beleidigung. Wow. Einer. Und ein ganzer Fall von Sachbeschädigung. Also wie gesagt, das ist, wir haben echt Glück gehabt, dass an dem Tag hat die Demokratie fast aufgehört bei uns im Land. Die hatten eigentlich einen Schamanen eingeplant, den sie mitbringen wollten. Und wäre der dabei gewesen, wäre das auch erfolgreich gewesen. Das haben wir ja in Amerika gesehen. Aber der Schamane hatte keine Zeit. Der musste woanders hin. Tja, 55 davon sind eingestellt worden. 17 Verfahren laufen noch. 5 Strafbefehle und eine Anklage sind schon im Gange. Und ganze zwei Leute sind wegen Landfriedensbruch verurteilt worden. Und einer ist wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisation verurteilt. Also 3 Leute. Ne, an den 3 Leuten, ne, unsere Demokratie ist so wackelig, an 3 Leuten könnte das Ganze scheitern. Ne? Was kriegt man da für so ein Zeichen? Polizist als Volksverräter beschimpft, könnt ihr euch das vorstellen? Ich meine, hatten wir gerade ja, Polizisten beschimpfen, nur wenn es die Richtigen tun anscheinend. Ja, und auch selbst wenn die da reingekommen wären, ne, das ist ja, glaube ich, Gesetz, dass man, wenn einer, irgendein Verwirrter da im Plenum steht, dann müssen unsere staatlichen Organe denen quasi gehorchen. Ne? So. Staatliches Organversagen. So läuft das doch, oder? Ja. Da müssen die salutieren wer da, das und ist sagen, wie mein Capture Führer. The Flag, wer halt den Punkt, oder hier beim hier Conquest Mode, wer den Punkt hält, 30 Sekunden lang, ohne dass die jemand von der Gegenseite im Kreis ist, hat den Reichstag gewonnen. Tja, was soll ich sagen? Ich meine, die 3 Leute da, keine Ahnung, ich meine, ein paar Leute gibt es immer, die irgendwie sich daneben benehmen. Die wären wahrscheinlich auch davon gekommen, wenn diese ganze Sache nicht so hart politisch verfolgt wurde, weil, die Demokratie im Abgrund. Ne? Was das wohl gekostet hat insgesamt an Arbeitsstunden bei der Polizei und bei der Staatsanwaltschaft und beim, oh mein Gott. Die Polizei und die Staatsanwaltschaften, die sind doch so überlastet. Also ich nehme jetzt direkt die Argumente aus dem Artikel von vorhin, merkt ihr schon, ne? Ja, aber kein Preis ist doch hoch genug für sowas. Hallo. Haben sie einen Fall für rechte Gewalt, den können sie da zählen? Ne? Haben sie was aufgeklärt auch? 17 Fälle oder so? Wahrscheinlich, das kommt auch gut in der Statistik. Also das lohnt sich schon. Obwohl, muss das nicht dieser neuen Kategorie zugeordnet werden, Querdenker und andere Faschisten? Den gibt es doch jetzt erst, das Untergraben in das Vertrauen der staatlichen Institutionen. Das gibt es doch jetzt erst. Die Delegitimierung, das gibt es doch jetzt erst seit ein paar Monaten. Hätten wir das damals mal gehabt? Die Szenen, ich habe an heute doch Albträume davon. Ja, was jetzt auch legitim ist, angeblich ist die Werbung für Abtreibung. Man hat den 219a. Ja, hätte man vielleicht mit rechnen können. Ich wusste gar nicht, dass das auf dem Tablet steht, auf dem Tapet steht da beim Bundestag, aber das haben sie jetzt mal eben auch. Hä? Natürlich. Da haben wir doch schon drüber berichtet vor ein paar Wochen. Ja, wusste ich jetzt, aber habe ich nicht mehr so auf dem Schirm. Naja, das ist, wollen dass du das jetzt auch direkt entscheiden. Also, dass du das war doch eigentlich so, relativ das klar, dass klar, die das ja. So. Also, ja, das war schon klar, dass das jetzt wir haben über die erste Lesung gesprochen, wir haben über die, über die, hier, die Beratung in den, hier, sag schnell, in dem Ausschuss da gesprochen, genau, das war ja dieses Ding mit dem Kommentar vom nicht Fleischhauer, Fischer. Und diese ganzen Geschichten, also. Ja, doch, kann ich mich schon erinnern, aber es ist jetzt nicht Termin. Ja, naja, es gibt halt drei Lesungen. Und nach drei Lesungen ist es durch. Und wenn das ist ja auch ein Prestigeobjekt gewesen. Das ist ja sowas, was die wie eine Monstranz vor sich hergetragen haben. Wenn wir kommen, dann werden wir die Frauen befreien von diesem 219a. So also, das war klar, dass das stoßen hinterher. Und seit Jahren sind sie ja alle davon besessen fast, dass das ja so das Ding ist. Aber das ist ja immer wieder, ich frage mich auch, was das nächste Ding sein wird, weil irgendwas brauchen wir ja immer, um den Leuten einzureden, dass die Frauen ganz furchtbar benachteiligt werden. Ja, ich erinnere mich da an diesen Juso-Kongress, den wir gesehen haben. Wo was momentan rum erzählen wird, das ist eine neue Dings in Amerika von Roe v. Wade. Da habe ich einen schönen Cartoon gesehen. Kennt ihr dieses Meme, wo Mo Barney aus der Bar wirft und dann wirft er halt 219a aus der Bar und hinter ihm sitzt Roe v. Wade dann halt und wartet. Ja, aber jetzt sag doch nochmal, Mars, was du gerade sagen wolltest, bevor du unterbrochen wurdest. Was wollte ich sagen? Ja, das klang irgendwie sinnvoll. Du hattest doch angefangen. Jetzt habe ich auch schon Faden verloren. Ah, verdammt. Ja, auf jeden Fall. Ja, das mit der SPD, mit diesem, da war diese Geschichte, wo die eine da bei den Jusos irgendwie stand und meinte, dass man es gleich generell komplett. 2019 muss weg. 18 auch. 18, ja. 2018, Entschuldigung, ja. Und dazu, also die Bundestagsdebatten erspare ich euch jetzt die letzte Woche, also die da war, die dritte Lesung halt oder zweite und dritte Lesung, was auch immer. Das ist ja nur schlecht wahrscheinlich. Kann ich aber gleich noch was zu sagen und dieses Ding von wegen, das darf ja nicht im Strafrecht stehen. Dazu hatte ich letztens die Frau Jasper Winter von der FDP, die war bei Viertel nach acht und hat das auch gesagt und hat dann gesagt, dass im Endeffekt diese Fristenregelung, die wir haben, schon gut ist. Wo ich mir auch wieder denke, so, ja, und wer soll das dann, nach welchem Gesetz soll das dann das Ordnungsamt da irgendwie, also wie stellst du dir das denn vor? Das soll aus dem Strafrecht gestrichen werden, die Fristenregelung ist aber okay. Ja, und was ist, wenn sich da nicht dran gehalten wird an die Fristenregelung, dann ist es so Ordnungswidrigkeit oder was? Ja, oder soll das dann, ich meine, das wäre sogar eine vernünftige Sache. Sagen Sie einfach, das ist dann einfach ein Mord. Ganz normaler Mord halt, vorsätzlicher Mord, so. Könnte man ja machen, ne? Wäre ja möglich. Ist ja illegal. Das wäre doch mein Vorschlag. Also, wenn Sie das so machen wollen, dass Sie sagen, wir streichen den Paragrafen und das ist dann einfach ein ganz normaler Mord, könnte man sich ja sogar darauf einigen. Aber das meinen Sie ja wahrscheinlich nicht. Naja, gut. In Ihren Geschichten. Also, diese ganze. Auch diese Diskussion nicht, weil haben wir noch einen Roe versus Wade Schwerpunkt? Nee, haben wir nicht. Aber also dieses Ganze so zu tun, als würde jetzt irgendwie für die Frauen eine Welt zusammenbrechen, finde ich halt auch super frech. Weil das ist verlogen einfach. Es wird halt nie gesagt, dass das erstmal nur bedeutet, dass die Bundesstaaten das zu entscheiden haben, ob Abtreibung legal ist. Ja, man kann ja auch mal fragen, welche Kriterien. Ja, das wissen die Leute halt teilweise schon, dass das so ist. Und es gibt da ja auch schon Ankündigungen, dass irgendwas geändert werden soll. Aber da, die Leute gehen halt immer sofort wieder vom Schlimmsten aus. Ja, aber doch auch mit Absicht, wenn du den Schmelz runter anguckst, den die komplette woke Linke in Amerika wegen dieser Aktion hast, dann hast du doch als Leser das Gefühl, ab morgen kann man in Amerika, auch wenn man vergewaltigt worden ist, offensichtlich nicht mehr abtreiben. Ja, oder waren die Herren schuld, die die Konstitution geschrieben haben, die alten weißen Männer damals. Ja, die ja sowieso. Und was ich auch jetzt gelesen hatte, war Eileiterschwangerschaft. Dass das angeblich dann auch nicht mehr gehen würde oder so. Ich mir auch wieder denke, ja, wie kommt ihr auf diese Idee? Also wer hat das? Das ist die typische Argumentation. Das ist wie zu sagen, es gibt mehrere Geschlechter. Ja. Guck doch bitte mal Kleinfelter-Syndrom, guck mal Intersex. Ja. Man nimmt irgendeinen Fringe-Fall und bläst den dann zu einer Sache auf, die irgendwie Relevanz für eine Diskussion haben. Es ist nur das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Es ist nur maximale Bösartigkeit von allen Leuten und es ist halt auch wirklich narrativ, nicht nachdenken, nicht mal irgendwie, also ich habe auch nirgendwo jetzt zu diesen ganzen Geschichten, dass irgendwer mal geschrieben hätte, so ja, hier, das war jetzt irgendwie dieses Urteil, Roe und Wade hier, da wir schon mehr Substanzielles mal eben so drüber gelabert vor ein paar Wochen oder Monaten, als es da dieses Papier geleakt wurde. Der Leak, ja. Als da irgendwie Substanzielles irgendwie in den Medien jetzt stand. Also das wird ja gar nichts. Das wird nur so hingedreht, so nach dem Motto, ja, die wollen das halt schon lange weghaben, weil sie halt böse, böse, böse Konservative sind. Und jetzt hat so der Trump Gesetz irgendwelche ist. Leute, ja. Ist ja kein Gesetz. Es ist ja böse Konservative. Verfassungsrechtsentscheidung. Und ja, die ist halt schlecht hergeleitet gewesen. Und das war denen halt schon ewig lange klar, dass das halt angreifbar ist. Und das haben wir jetzt nicht. War damals ein Kompromiss, um endlich Frieden in die Diskussion zu bringen. Ein Kompromiss, den alle Seiten erstmal akzeptiert haben. Okay, es ist nicht perfekt, aber jetzt hört erstmal diese soziale Krach hier auf. In Deutschland haben sie über Kompromisse auch viel geredet, jetzt bei dieser, oder nicht viel geredet, aber am Rande Substanzielles drüber geredet, jetzt bei der Debatte jetzt über diese 219a-Geschichte, weil es da ja wohl auch so einen Konflikt gab zwischen der DDR und Westdeutschland nach der Wiedervereinigung, den man da irgendwie beilegen musste, um irgendwas zu tun. Und jetzt in diesem Bereich Abtreibung. Und da gab es dann auch eine Abgeordnete, die sich hingestellt hat. Ich glaube, die war von der SPD und die DDR verteidigt. Dazu hat der Motto, war nicht alles schlecht. Ja, da dort, Abtreibung, juhu, juhu. Und Und die Familienministerin hat sich direkt hingestellt und auch von 218 gesprochen, woraufhin die Frau Bär von der CSU nochmal Herrn Buschmann, der nämlich in seiner Rede, also unseren Justizminister, der in seiner Rede nämlich gesagt hat, das eine hätte mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, das sei nur eine Ablenkung, das irgendwie so miteinander zu verbinden oder so. Und Frau Bär hatte dann Herrn Buschmann nochmal dazu aufgefordert, sich doch dazu nochmal zu äußern, ob das denn jetzt wirklich so eine Ablenkung wäre oder ob das nicht vielleicht doch eher so ist, dass die ganzen Leute da alle drauf schielen. Und das ist ja auch so. Die schielen da ja auch. Die Tür aufgemacht wurde in die Richtung, ja, wer weiß. Ne? Und auch in der FDP schielen die da ja teilweise schon drauf, weil es ja auch nur noch dieser Talking Point ist. Das wäre ja so furchtbar und nicht hinzunehmen, dass das im Strafgesetzbuch irgendwie steht. Wie gesagt, ohne irgendwie zu wissen oder sich nur mal gefragt zu haben, was das überhaupt bedeuten soll, was überhaupt die Konsequenzen davon sind oder was worin überhaupt dieser Missstand da bestehen soll, außer dass man einfach nur sieht, oh nein, irgendwas, was da erwartet wird von den Leuten irgendwie und die Leute sind Frauen und von Frauen irgendwas erwarten, das geht doch nicht, das kann man doch nicht machen, das ist doch total diskriminierend und so. Ja. Und die meisten Leute wissen ja nicht mal, was drin steht und was es für einen Bezug hat. Ich meine, wenn man Paragraph 218 abschaffen würde, hätte das zur Folge, dass, wenn du eine Schwangere in den Bauch trittst, wirst du nur noch wegen Körperverletzung verurteilt. Ja, genau. Da steht da ja auch drin, ja. Beispielsweise, ja. Ne, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ja, dann vor Abschluss der Einnistung mit befruchtetem Eis in der Gebärmutter gilt nicht als Schwangerschaftsabbruch. Besonders schwere Fällen, ne, wenn gegen den Willen der Schwangeren, das Beispiel, was ich gerade genannt habe, oder dass leichtfertig die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung der Schwangeren verursacht, das ist damit die Ärzte ordentlich arbeiten, weil die Ärzte haben natürlich in einem anderen Gesetz eine Ausnahmeregelung, dass sie das natürlich dürfen mit dem Willen der Schwangeren. Ne? Und wenn die Schwangere die Tat begeht, maximal 1 Jahr, das heißt noch milder, und der Versuch eines illegalen Schwangerschaftsabbruchs durch die Schwangere selber ist nicht mal strafbar. Das steht ja auch explizit drin. Also es ist wirklich drakonisch, was hier steht. Also wenn du quasi gegen den Willen einer Schwangeren ihr Kind abtreibst, dann ist es strafbar. Ja. Das ist so die deutsche ein Unrechtsgesetz. Ja, ja, aber die Leute kennen nur ihre Sprüche, die alle Leute plappern und die plappern dann einfach nach. Wenn du als Arzt nicht ordentlich arbeitest, wirst du verurteilt. Boah, ey, das ist ja auch Unrecht. das ist gegen die Selbstbestimmung. Hallo? Die Selbstfremdbestimmung, genau. Ja, es ist also echt, es ist bizarr. Und es wird alles in einen Topf geworfen. Ich warte ja schon noch darauf, also was ich jetzt noch gar nicht gelesen hatte, das kommt wahrscheinlich noch, ist, dass sie da wieder so ein weißen Ding draus machen, die weißen konservativen Christen in Amerika. Ja, es gab irgendwie eine Rede bei einem Trump-Event, wo eine Tante gesagt hat, irgendwie die gestrige Entscheidung war ein großer Schritt für die Zukunft der Weißen irgendwie. Also, ja, genau, das ist ja also das Material liefern die schon, die dummen Republikaner. Das ist nicht eine Niederlage für den beiden, sondern ein Urteil jetzt vom Gericht? Nee, das ist ja im Endeffekt, die Leute haben ja schon gemutmaßt auch, dass dieser Leak zur Mobilisierung halt dient. Aber als politischer Gegner muss man das eigentlich ausschlachten können. Ja, aber er kann ja nichts dagegen tun. Er kann sich ja nicht gegen das Warum? Verfassungsgericht stellen. Das geht nur auch nicht, Ja, dann. gemeldet haben die sich ja alle. Also er hat ja auch irgendwie ein Statement rausgehauen und Obama hat sich irgendwie geäußert, die Leute zum Aktivismus angestiftet. Die sollten auf die Straße gehen und sich wehren oder irgendwie so. Wo habe ich das schon mal Ja. gehört, dass doch. Oh ja, vielleicht mal wieder ein paar Städte anzünden. Das ist ein richtiges Gefühl. Was ich interessant fand, war ein Einwurf von jemand, dass halt dieses Urteil wahrscheinlich mehr Menschen mit schwarzer Hautfarbe getötet hat als die Sklaverei. Wenn man über sowas mal ohne von irgendwelchen politisch korrekten Schranken eingeschränkt zu sein nachdenkt, macht einen das ja nachdenklich halt, ne? Also Ja, aber ich weiß nicht, ob es diesen Zusammenhang so wirklich gibt. Also. nee, aber du weißt doch, wie gerne Leute irgendwas aus dem Zusammenhang reißen und es als Argument hinstellen. Das kann halt die andere Seite im Ja. Zweifelsfall auch. Aber das hat mir schon ein bisschen zu denken gegeben, ja. Wie sehr da, es wird gelitten, es wird gelitten, es wird gelitten, aber mal irgendwie aufpassen, Eigenverantwortung übernehmen, halt nicht vögeln, wenn man gerade fruchtbar ist oder halt irgendwie Kondome, Pille. Es gibt schon echt viele Möglichkeiten, das zu verhindern, dass man schwanger wird, wo man dann keine Abtreibung für braucht. Es ist keine Krankheit, die man sich irgendwo holt, sondern das ist was, wofür man in den meisten Fällen, bis auf einen kleinen Punkt, deswegen finde ich das auch so frech, dass dann immer gleich Inzest und Vergewaltigung aus der Kiste geholt Ja, werden, weil das das macht einen stimmt. minimalen Anteil an den gesamten Zahlen aus, einen minimalen Den Anteil. größten Und auf Anteil der machen anderen jetzt Seite vergessene haben Hüterli aus oder so, ja, das stimmt. Wir eine Jutta Ditfurth, die sagt irgendwie, die zweite Abtreibung war die schönste. Ja? Und das ist nämlich das Problem. Nicht die Freiheit der Leute. Es gibt hier Leute, die möchten gerne einen Rundumschutz. Das wissen wir schon länger. Das sehen wir jetzt bei der neuen Generation teilweise noch schlimmer. Aber auch schon damals gab es dieses Ding, ich möchte einen Rundumschutz. Ich möchte für meine schlechten Entscheidungen halt einfach nicht einstehen müssen. Ist doch toll. Da Ja, kann ich schon machen, was ich sympathisches will, irgendwer zahlt's ja. Verständnis von Solidarität oder so, ne? So. Ja, Solidarität ist, wenn ich machen kann, was ich will. My Body, My Choice hat er irgendwie bei der Impferei hat sich das ja oft genug karikiert oder so, konterkariert Die sozusagen. gleichen Leute bei den Grünen, Frau Lang, Frau Fester und Co., die jetzt sagen, oh, my body, my choice, haben vorher gesagt, bäh, ich konnte nicht in den Club gehen, weil du dich nicht impfen Zwangssolidarität. lässt. Ja. Ja. Ja, und Zwangssolidarität wird dann eventuell wieder abgefordert, wenn es uns Einsparen von Heizen geht oder so, ne? Ja, jetzt kommen wir aber vielleicht ein bisschen Ja, das ist ein weiter ab Thema, das vom ist schon Schuss. richtig. Ja, das ist dann noch gut, können wir mit dem nächsten Kinder finden, oder? nicht poppen ohne Schutz, wenn ihr keine Genau. Kinder haben wollt. Ist eigentlich relativ einfach, Immer ne? schöne Jute-Tüte drüber machen. Ja. Heute ist eine mit Borsten dran. Black Mamba. Ah, oh, da ist es. Ja, das war natürlich klar. Da, endlich, also die armen am amerikanischen Frauen, die sind ja jetzt so geknechtet. Ja, die werden jetzt ja gezwungen, ihre Kinder zur Welt zu bringen. Weil Gründe. Und zum Ja, Glück, ne, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Licht daher, also quasi ein Satanist in diesem Fall. Ne, das sind ja die Anhänger des ewigen Lichtes. In Amerika ist das eine ernstzunehmende Organisation, die nicht sehr wenige Mitglieder hat. Die haben eigene Kirchen, eigene Tempel und wie gesagt, ist keine kleine Gruppe und die nehmen das auch richtig ernst. Ne? Und deswegen werben die jetzt allen Ernstes mit Satanic Abortions. Muss man sich auf der Zunge ergehen lassen. Also satanistische Abtreibung. Satanistische Abtreibungen sind nämlich in Amerika unter religiösem freigestellt. Ne? Also wegen der Religionsfreiheit, ne, darfst du eine satanistische Abtreibung machen, aber nicht eine normale. ja, darauf berufen Ich die weiß jetzt sich nicht hier, genau, wie aber das ob das Ritual wirklich so abläuft. funktioniert, das weiß ich nicht. Ich kann mir da nur Aber einige Sachen so eine vorstellen. christliche nicht, dann wahrscheinlich natürlich. Eine christliche Abtreibung wird es nicht geben, ne? Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie das Ritual genau aussieht von dieser satanistischen Abtreibung, aber die ist weiterhin in Amerika legal. Ne? Ja, Und wer naja, die berufen sich hier auf ihre Religionsfreiheit und nennen halt so Sachen wie. Das sind halt diese Geschichten, die wovon sie sich ausgenommen fühlen wollen, von Warteperioden, von medizinischen Informationen, von Beratungen, von irgendwelchen Sachen, die sie sich durchlesen müssen, von nochmal irgendwelchen Ultraschalluntersuchungen sind das, glaube ich. Oder sich den Herzschlag anhören zu müssen. Oder die Überbleibsel beerdigen zu müssen. Davon sehen sie sich ausgenommen. Aber ob das so auch wirklich funktioniert, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Da bin ich mir nicht so sicher. Weil sonst könntest du ja auch sagen, ich mache jetzt hier eine satanische, ich mache jetzt einen rituellen Mord hier. Und berufe mich auf meine Religionsfreiheit. Also, das Ja. wird wahrscheinlich auch Da nicht gibt es ja, gehen. wie gesagt, ich weiß nicht, wie dieses Ritual ablaufen wird, aber das ist ja Ja, quasi das genau das, was du hast du gerade falsch sagst. verstanden. Je Die nach beziehen sich auf diese Definitionsweise. Sachen und sagen ja einfach ganz frech, Ja. wir sehen uns davon ausgenommen wegen unserer Religionsfreiheit, was in Amerika auf jeden Fall auch vor dem Gericht, also so einen Fall würden die wahrscheinlich aufnehmen und das mal beraten. Aber dass das tatsächlich jetzt auch so ist, dass man sich darauf berufen kann, das halte ich für ein Gerücht. Also, Ja, das glaubst du, die machen die Satanisten Leute. lügen? Ja. Ja, fand ich einfach nur lustig, weil, ja, ist lustig. Man dient dem Humor an. Ich beziehe meine Abtreibung weiter von der esoterischen Order des Dagon. Genau, nur unbefleckte Empfängnis darf abgetrieben werden. Irgendwie Ja. so. Und man redet auch nicht viel drüber, so wie bei der CDU, über die Frauenquote. Da gab es jetzt angeblich schon im März, ja, an die Oberen, irgendwie, die damit zu wirken. Ja, so eine Art Klappe halten Befehl. Sie sollten irgendwie nicht drüber reden, über die Frauenquote. Sozusagen, weil jedes Reden darüber, wie war das, wäre Werbung oder so dafür. Und dann würden die andere Seite auch beginnen zu werben, halt eben dagegen zu werben. Und das sollten sie vermeiden, so einen offenen Kampf oder so. Habe ich das verstanden? Ja, Das ist eine blöde Taktiererei, ne? Wollen sie jetzt irgendwas oder wollen sie das nicht, ne? demokratische Auseinandersetzung innerhalb von der Partei auf jeden Fall vermeiden. Ja, genau. Sollte man auf jeden Fall Scheint jetzt aber auch unterbinden. nicht zu klappen, weil sich schon doch mehrere geäußert haben. Die erste Regel im Quotenclub ist, wir reden nicht über den Quotenclub. Ja, wir schreiben hier, dass es auf jeden Fall in allen möglichen Gruppen, zum Beispiel bei der Jungen Union oder bei der Wirtschaftsunion, jetzt riesen Aufregung darüber gibt, was ich gut verstehen kann, weil im Endeffekt haben die Leute ja von Merz erwartet, dass er sich gegen den ganzen Krempel stellt. Und ich, nur weil er jetzt irgendwie meint, dass er damit seine Macht irgendwie ausbauen kann oder so, den Leuten da einen Brocken hinzuwerfen oder Ja, so, super, haben die Leute wo aber sie ihn. vergessen, dass der auch nur eine Atlantikbrückengestalt ist. Oder Wo was? sie ihn für frühstücken werden, einfach. Ne? Das ist so ein. Dass die Leute das einfach nicht verstehen, dass Ja, sie sind diese auch sein ganze persönliches Gemisch Forderung des halt Landes verlieren lässt, ne? nach irgendwelchem Zwangseinfluss, den man dann bekommen soll, dass das halt Machtspielchen sind und wenn du so jemanden seine Machtspielchen irgendwie ermöglichtst, dass sie sich dann mit Haut und Haaren auffressen nach einer Zeit und das nicht deine Macht steigert, sollte den Leuten eigentlich klar sein. Ich meine, die sind doch die Politikprofis, die machiavellischen Heinis hier. Aber sowas sehen die dann irgendwie immer nicht ein. Also. Ja, hier haben wir Janusz Dahmen, allen noch bekannt aus der Pandemiestaffel, denke ich, der mit den überzogenen Forderungen zur Impfpflicht und zu allem Möglichen. Und hier haben wir jetzt Oh, endlich mal erstmal. einen Punkt, wo er sich mit was Wichtigem beschäftigt. Unglaublich aber wahr. Seit stabilen 169 Jahren wird der Deutsche Feuerwehrverband ausschließlich von Männern geführt. Damit das so bleibt, wurde auch heute Birgit Kill nicht gewählt. Eine Feuerwehr nur für alte, weiße Männer braucht keiner. Zeit wird es für Wandel. Also mal abgesehen, dass ich immer mit dem Namen Birgit Kill auch nicht jetzt bei der Feuerwehr. Wie sieht das denn aus? Rufen Sie mal die Frau Kill. Was soll denn das heißen? Die Feuerwehr ist nur für alte weiße Männer zuständig? Das ist doch Ja, die Blödsinn, das stimmt kommen ja mit gar ihren nicht. Schläuchen und gießen die nur über anderen Männern aus. So Ja, klar, hallo? wahrscheinlich, ne? Das sind aber dann doch queere Männer, wenn Das die ist ja über ein andere ganz klarer Männern Fehler, ja. ausschließen. Ja, Feuerwehr nur für in alte der weiße Geschichte der Männer Menschheit. braucht, was ich geil finde, braucht keiner. Ich hoffe mal, dass es beim Janosch in nächster Zeit nicht brennt. Brauchen wir jetzt Wandel? Also nee, das meine ich nicht als Drohung. Ich hoffe das, weil es könnte ja auch sein, dass die Feuerwehr sagt, nee, der hat gesagt, der braucht uns nicht, weil wir sind alte weiße Männer. Ich glaube aber trotzdem, so schätze ich die alten weißen Männer nämlich ein, dass sie ohne Ansehen des Geschlechts, der Hautfarbe, der politischen Richtung, der Religion einfach dahin fahren, wo es brennt. Ja, aber du brauchst doch auch keine Frauen, du brauchst auch keine Frauen, die in das Haus reinrennen. Du brauchst nur Frauen, die denen sagen, was sie zu tun haben. Ja, natürlich. Wegen Gleichberechtigung. Also, in der Führung müssen die sein, aber anzünden lassen dürfen die sich natürlich nicht. Ja. Ich sag nochmal, die Frau Kill, die ist ja aber von der Freiwilligen Feuerwehr. Vielleicht ist das im Deutschen Feuerwehrverband nicht genug. Da muss man bei der richtigen Feuerwehr sein, vielleicht. Könnte ich mir auch vorstellen. Weil die nämlich gar nicht so richtig Ahnung haben davon. Was da drunter steht, ist ja eigentlich viel wichtiger. Dafür wurden Funktionäre im Amt bestätigt, die den Verband vor 2 Jahren in seine größte Krise stürzten. Daraus würde ich einen Artikel machen und nicht daraus, dass die einen Penis haben, die Leute, die dann in die große Krise gestürzt haben und die andere Person, also, die nicht gewählt wurde, eine Mumu. Mich würde mal interessieren, was die Krise war. Genau. Ja, was weiß denn ich? Aber trotzdem, das wäre der Aufhänger gewesen und nicht die Geschlechtsteile der Menschen, die im Vorstand sind. Genau. Es gab ja auch schon so Geschichten, dass die Feuerwehr sowieso zu weiß ist in Deutschland und so, bla bla bla bla, das Übliche. Und da kommt die Integrationsbeauftragte dann wieder und sagt, ich weiß schon, wessen Haus hier als erstes gelöscht wird, oder wie? Ja, wahrscheinlich. Wenn die Feuerwehr alle schwarz sind, dann heißt das irgendwie, die gefährlichen Jobs kriegen nur die Ausländer. Also man kann sich das mal drehen, wie man möchte, oder? Aber ich habe jetzt auf Twitter gelesen, in Berlin war es wohl jetzt letzte Woche so, dass teilweise halt der Notruf nicht bedient werden konnte. Ne? Also jetzt nicht bei Feuerwehr, aber bei Rettungswagen. Ja. Und das hört sich schon ziemlich merkwürdig an, in so einem entwickelten Land wie unserem. Ne? Kommt bei der Polizei auch schon mal vor, dass da alles belegt ist oder so? Gab es da einen Grund für? Haben Sie einen Grund genannt? Nee, Überlastung wohl. Also Überlastung. Die haben wohl nicht genug Rettungswagen auf der Straße in Berlin. Einfach. Und wenn es dann zu einer Häufung kommt, sind die halt irgendwann aus. Die haben irgendwie 100 Apps Rettungswagen für die ganze Stadt und das reicht halt nicht. Ja, okay, also eigentlich. Wir nehmen das schon noch an. Eigentlich gibt es das aber nicht, weil es gibt ja, das habe ich ja selber auch mal gemacht, hast ja dann die ganzen Freiwilligen halt, wenn die normalen Leute nicht mehr da sind. Also. Warte mal, ob ich was dazu finde. Alle 22 Sekunden ein Anruf. Ja. 3700 Anrufe am Tag bei der Polizei allein. Also deutschlandweit aber, oder was? Nee, Berlin. Also Belastung durch ständige Annahme der Notrufe, Personaldefizit. Auf freiwilliger Basis werden da andere Polizisten in die Notrufzentrale versetzt, damit sie das irgendwie in den Griff kriegen. Also das waren einfach zu viele Notrufe, oder wie? Die Senatsverwaltung sagt, die Zahl der dort in der Notrufzentrale ständig arbeitenden Polizisten sei in den letzten 12 Monaten optimierungsfähig gewesen. Das lasse ich einfach mal so stehen. Optimierungsfähig. Das ist eine geile Aussage, ja. Von jemandem, der dafür verantwortlich ist. Ja, das war optimierungsfähig. Ja, Beamte, ne? Die kratzt das dann auch so halb alles. Und die andere Hälfte der Die andere Hälfte der Rettungswagen steht im Stau, weil sich hier Lina vorhin festgeklebt hat oder was. Ja, aber ich meine, ohne Scheiß jetzt, das ist ja jetzt ein Job, den nicht jeder da irgendwie machen kann. Und wenn sie die Leute nicht haben, was sollen sie machen? Also ich kann diesen Spruch jetzt, finde ich, jetzt gar nicht so schlimm. Ja, dann liegen die Patienten auf Halde sozusagen, dann müssen sie das nachhaben. Ich kann da nur einen Sprinter aus dem Chat zitieren, das ist Berlin, wa? Ja. Wir sparen halt da und machen dafür Afrofuturismus-Kongresse. Defund the police, sage ich nur. Defund the police. Nächstes Thema, neues Glück, oder wie heißt das? Ich habe hier mal den Artikel von Bernhard Lasan aus der Axt des Guten rausgesucht, als Lesetipp sozusagen. Denn er stellt hier die Corona-Statistiken mit den Statistiken über Gewalt gegen Frauen, beziehungsweise die von Männern ausgeht, gegeneinander und vergleicht das mal so und zeigt dann vor allen Dingen auch an einigen Stellen ganz interessant, wieder die Tricks sind, die gleichen Tricks angewandt wurden oder so. was man da eben gemacht hat, dass man in Gruppen viel zu grob fasst oder dass man sie eben viel zu speziell fasst, dass man, wenn man was Bestimmtes zeigen will, dass man über diese Sache schon zum Beispiel sehr viele Eindrücke schaffen kann, die gar nicht so vielleicht richtig sind. Ne? Also ja, also wenn ihr uns schon länger zuhört, dann wird euch das alles bekannt sein. Auf jeden Fall, was da drin steht, sind dann so Sachen wie Gewalt. Jede vierte Frau wird Opfer von Gewalt. Und dann denken sich die Leute halt eben, Gewalt bedeutet irgendwie, die werden angepackt und irgendwie heftig behandelt. Und wenn man dann aber guckt, was sie dann darunter verstehen, sind das dann auch so Sachen wie mal angebrüllt oder so, ne? Oder so ein Kram halt. Und naja, und wenn man das dann mit den richtigen Zahlen vergleicht, die eben sich bei der Polizei ankommen an häuslicher Gewalt, das sind ja nur ein paar Promille sozusagen. Das kann ja gar nicht zusammenpassen, dass da drei Viertel der Frauen irgendwie geschlagen werden oder so. Ja, das ist ja nochmal eine andere Sache mit diesen. Aber hier fragen sie ja irgendwelche Leute dann irgendwie irgendwas, kommen auf ihre Zahlen, indem sie das halt summieren, diesen Kram einfach und drüber schreiben Gewalt, aber das ist natürlich nicht alles dasselbe und genauso. Ja, hätte auch diesen Trick mit dem Oder dann so ein bisschen ausgegraben. Und das ist im Endeffekt der Vergleich mit den Corona-Sachen, dass sie dann da auch so Sachen sagen wie, ja, es ist halt potenziell gefährlich irgendwie, jemand hat Corona, aber das ist dann trotzdem natürlich von den Leuten, die Corona haben, nur ein kleiner Teil der Leute dann ist, der dann wirklich davon stirbt oder so. Ist natürlich eine andere Frage. Na, steht auf einem anderen Blatt und genauso auch ja, dieses, was sie hier halt drin auch bringen, ist, haben wir auch schon zigmal darauf hingewiesen, dass es dieses mit den Morden, ne, so und so viele Frauen werden irgendwie im Jahr ermordet und das wird halt auch immer so formuliert, dass es nach richtig viel irgendwie klingt, aber wenn man sich dann halt mal irgendwie überlegt, dass halt in diesem Land hier über 80 Millionen Leute leben und hier über die Hälfte davon sind Frauen. Und dann ist halt so irgendwie 100 oder so, ist halt dann nicht wirklich viel. Aber es klingt halt so schon viel, wenn man dann irgendwie sagt, jeden zweiten Tag ein Riesenphänomen irgendwie. Aber das ist es halt nicht, es ist kein Riesenphänomen. Ich habe heute die Zahlen zu den Gefährdern gelesen. Ich weiß ja, wie aktuell der Artikel war, aber da hieß es, dass halt die rechten Gefährder stark angestiegen sind auf 81 Personen. Habe ich dann auch gedacht, okay, 81, das wäre dann ungefähr 1 zu 1 Million. Mhm. Achso. Und linksradikale Gewalttäter sind 12 Gefährder, die der Inlandsgeheimdienst erkannt hat. Und muslimische oder islamische Gefährder oder islamistische Gefährder sind 523. Und wegen diesen 81 zahlen wir 100 Millionen im Jahr. Millionen. Was sind das jetzt für Zahlen? Also, die kenne ich noch gar nicht. Sind das jetzt Leute, die sie jetzt schon reingekriegt haben, wegen konkreten Plänen? Das sind Gefährder, das ist doch diese Einstufung. Ja, aber Gefährder gibt es doch noch viel, viel mehr. Die Gefährderzahlen sind normalerweise um einiges höher. Also ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr im Hinterkopf, aber es waren schon mehr. Ja, es waren viel mehr. Also das klingt jetzt nach vielleicht denen, die sie jetzt schon verknackt haben, weil sie konkret was geplant haben. Das ist regional begrenzt, ist das nur für den Bundesland gilt. So, warte mal. Stand 26.06. Immer mehr rechte Gefährder, Tagesschau. Bei den potenziell gefährlichen Islamisten stellt die Polizei zwar auch in diesem Jahr einen weiteren Rückgang fest, der 2018 begonnen hat. Sie ist aber mit aktuell 531 islamistischen Gefährdern immer noch hoch. Wie die Bundesregierung in ihrer Antwort, die der deutschen Presseagentur vorliegt, weiter ausführt, zählte die Polizei Anfang Juni insgesamt 81 rechtsextremistische Gefährder. Das ist ein Anstieg um 17% im Vergleich zum Juni 2021. Okay. Im November 2011, als die terroristische NSU aufflog, waren lediglich 4 Rechtsextremisten als Gefährder eingestuft. Und weiter unten kommt dann noch die 12. Im letzten Jahr gab es bereits 9 linke Gefährder. Inzwischen liegt die Zahl der Gefährder im Bereich der linkspolitisch motivierten Kriminalität bei 12. Ja. Ja. Und mit den Zahlen rechtfertigt ihr die Ausgaben, die ihr in NGOs steckt, wo in Wirklichkeit eure Leute sitzen. Es müssen noch viel mehr Gefährder werden. Ja, das reicht also wenn wir nicht. Wenn wir das weitermachen wollen, na, wenn man 600 Terroristen wirklich hätte oder so, ne? Da gehe ich ja noch nicht unbedingt aus. Ah, okay, ich weiß jetzt, wie die Diskrepanz dazu kommt. Das ist einfach eine andere Nomenklatur. Was wir in dem Bundesverfassungsschutzbericht gesehen haben, habe ich jetzt nochmal aufgemacht. Da geht es um gewaltorientierte Leute. Und da geht es ja um Gefährder im eigentlichen Sinne, wo man von einem sehr starken Verdachtsfall ausgehen muss. weil okay, juristische Anhaltspunkte da sind. Ja. Okay. Ja, aber gut, ich meine, was hat es gesagt? 81 von 13.500 gewaltorientierten. Eine geringe Anzahl, ja. Halt gerade wenn du es auf die Bevölkerung hochrechnest. Alter Schwede. Hm. Oh, kommt jetzt der Ausschnitt von dem linken Parteitag mit der Ukrainerin? Nee. Oder was kommt? Nee, den habe ich nicht. Gut. Ich habe hier patriarchale Machtstrukturen. Juhu! In der Linken? Ja, ja, bei den da Linken. Da habe ich ganz kurz reingeguckt, als du das gepostet hast, und dann ist mein Gehirn geschmolzen, dass der eine Typ geredet hat, und dann bin ich wieder gegangen. Ich hatte ein Interview gesehen, das ging mir dabei ähnlich, ja. Ja, ich finde das ja unglaublich toll, weil im Endeffekt, wir hören ja seit Jahren immer nur von diesen Leuten, so nach dem Motto, und immer diese Beschreibungen von den Missständen, die es angeblich gibt, und diese Missstände sind natürlich alle dadurch zu beheben, dass man halt den Linken die ganze Macht gibt, weil die sind ja die Ideologie, die uns diese furchtbaren patriarchalen Verhältnisse und dieses Ausnutzen von Machtstrukturen und diesen männlichen Chauvinismus und diese ganzen Dinge natürlich wegmachen wird, ist ja klar. Und nur mit dieser dämlichen Freiheit und diesem furchtbaren Kapitalismus und diesen ganzen rechtsstaatlichen Mechanismen und so ist das natürlich alles, die fördern das ja alles nur, aber so eine super aufrechte linke Partei, wenn man denen einfach die ganze Macht geben würde, dann würden die das natürlich alles komplett beenden. Aber lustigerweise ist das ja nur der Anspruch, den die Leute haben und auch nicht ablegen. Aber die Wirklichkeit ist natürlich, dass das bei denen alles ganz furchtbar so läuft mit diesem ganzen Scheiß. Und also ich habe schon den Eindruck, dass die Anlässe kleiner werden. Die hatten jetzt hier also auf ihrem Parteitag nochmal so einen großen Heulmarathon, wo dann einfach irgendwelche Anschuldigungen da verlesen worden sind am Podium von irgendwelchen Leuten oder auch solche Dinge und die dann da irgendwie rumgemeckert haben, dass es auch irgendwelche kritische Männlichkeitsworkshops da auf dem Parteitag gibt, zu denen man sich doch als Mann auf jeden Fall mal hinbegeben sollte, um da mal zu lernen, wie das alles richtig funktioniert und so. Oh. Oder so ein Kram, ne? Und kriegst halt echt zu viel. Und was ich hier nochmal ganz bemerkenswert fand, oder wo ich nochmal drüber sprechen wollte, war, glaube ich, diese Geschichte hier. Ich habe es mir aber nicht nochmal, es war irgendwie hier so bei diesem Zeitcode. Ich glaube, das war der Herr. Schauen wir mal, hören wir mal rein. Es ist ja wirklich schön, dass so viele Leute sich betroffen von dem Beitrag der Linksjugend zeigen. Wenn man sich aber schaut, wer diese Generaldebatte schwänzt, wenn man sich schaut, wer verächtlich guckt, wer schüttelt, wer beim Männerplenum Kommentare macht bei einem Vortrag, wo es gerade um Vergewaltigungen geht, dann zeigt es, dass diese Partei vielleicht Betroffenheit zeigen kann. Das zeigt aber nicht, dass sie daraus Konsequenzen zieht. Boah, Großmaul. Noch immer sind die Täter angestellt. Sie sind vielleicht beurlaubt, aber sie bekommen Gehalt. Noch immer sind die Täter in leitenden Funktionen. Noch immer müssen Betroffene, wenn sie die Zeitung aufmachen, fürchten, ihren Täter zu sehen. Es sind Betroffene hier anwesend beim Bundesparteitag, unter anderem ich. Und es gibt eine Entschuldigung und sie richtet sich nicht an queere Personen oder Männer. Auch die sind Betroffene von sexualisierter Gewalt, vor allem in der Linken. Auch bin ich betroffen, wenn direkt nach dem Redebeitrag der Linksjugend und dem gesetzten Redebeitrag des Parteivorstands sofort auf die angeblichen Errungenschaften verwiesen wird, die man ja getan hat. Es tut mir leid, es gab Landesvorstandssitzungen, wo Betroffene anwesend waren, wo die Partei mit der Presse geredet hat, dass die Presseartikel danach so schlimm waren, dass Betroffene vor meinen Augen heulend zusammengebrochen sind und es nicht mehr geschafft haben, aufzustehen. Es waren Landesvorstandssitzungen, wo es feministische Gegendemos gegen unsere eigene Partei gab und die Partei stellt sich hin und sagt, sie habt erst nach dem Spiegelartikel davon gewusst. Tut mir leid, das ist einfach eine Lüge. Ja, dieses Anspruchsdenken, dieses, ich meine, okay, er ist Opfer von sexueller Gewalt geworden, sagt er. Ich weiß nicht genau, was ihm passiert ist und so weiter und so fort. Aber dieses, diese, alles, ja, wie könnt ihr denn die feministischen Demonstrationen ignorieren? Und da sind Menschen zusammengebrochen, die leiden. Gebt uns bitte Macht in der Partei. Ja, wie willst du denn jemanden davor schützen, dass er jemand anders in der Zeitung sieht? Das ist so ein Blödsinn an Hanebüchen, ne? Das geht ja nicht. Ja, die wissen alle sofort weg. ab ins, in so ein ja, Lager genau. oder so. In so ein Lager, ja, genau. Mhm. Auf Nimmerwiedersehen. Mach die weg. Politischen Umerziehung. Und er versteht natürlich auch nicht, wie Arbeitsrecht läuft. Wenn das bezahlte Mitarbeiter sind und es liegt halt was gegen sie vor, dann werden die bezahlt beurlaubt, bis das geklärt ist. Das ist nun mal arbeitsrechtlich nicht so einfach. Ich weiß, du möchtest lieber Feminismus oder Schlägerei, wie das auf deinem T-Shirt steht, für die Leute, die uns nur als Podcast hören. Aber ja, so geht's halt bei uns nicht. Wir machen das nicht. Das ist wieder so eine typische Geschichte. Ihr müsst mir glauben, ich bin ein Opfer und ihr müsst den Stock über die Menschen brechen, die ich als Täter hinstelle. Jetzt sofort. Oder ihr seid nicht solidarisch, ihr seid nicht links, dann seid ihr gar nichts. Ich meine, um was es da für Vorwürfe geht, ist halt auch wieder eine andere Frage, ja. Was sind denn die konkreten Vorwürfe, was passiert ist? Ich habe da nur ein, zwei Sachen mitbekommen, sowas wie, eine 40-jährige Person hat mit 20-jähriger Person eine Beziehung gehabt und das hat nur stattgefunden, weil da irgendwie die Machtstrukturen ausgenutzt wurden. Ja, das zum einen, und zum anderen haben die da halt auch Sachen halt vorgelesen, die ich jetzt aber hier auch nicht wiederholen will. Es sind halt irgendwelche Witze auch dabei gewesen. Angeblich hat irgendwer irgendwem auf den Po geklatscht. Ja. Und die üblichen riesigen Anlässe. Der will Schlägerei haben, aber auf dem Po klatschen ist. Was? Ja, genau. Ja, diese, das ist doch immer das Gleiche mit denen. Die verstehen es doch alle. Die verstehen nicht, dass ihre Forderungen halt Gegenforderungen auslösen. Das fand ich auch einen interessanten, um nochmal einen kurzen Bogen zu Roe vs. Wade zu schlagen. Da hat jemand auch geschrieben, offensichtlich ein Trump-Anhänger hat geschrieben: Hey, wir haben versucht, mit euch zu diskutieren. Wir haben versucht, die üblichen politischen Schritte mit euch zu gehen, zu verhandeln, Kompromisse zu finden, irgendwie eine Regelung zu finden, mit der beide zufrieden sind. Ihr habt nicht mal mit uns geredet, ihr habt uns Alt-Right genannt, ihr habt uns Nazis genannt, all das. Und ihr habt schon nicht verstanden, was es bedeutet hat, dass wir Trump gewählt haben daraufhin. Und ihr versteht jetzt auch nicht, dass diese Sache mit Roe v. Wade im Endeffekt nur die Antwort auf eure ständigen Maximalforderungen ohne Diskussionsbereitschaft ist. Und das sehe ich hier bei dem jungen Herrn, ob er Opfer ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen, aber ich sehe hier auch wieder, gebt mir Macht. Ja. Gebt mir und meinen Freunden Macht, die weinend zusammengebrochen sind, ansonsten machen wir hier so lange Radau, dass ihr keinen Spaß mehr haben werdet. Ich hasse es, hier oben zu stehen. Ich hasse es, das sagen zu müssen. Ich hasse die Öffentlichkeit. Ich hasse es, meine eigenen Genossinnen in der Öffentlichkeit zu kritisieren. Ich komme aus einer Struktur, wo man sagt, keine Distanzierung irgendwann. Man muss aber auch gleich... Keine Distanzierung irgendwann. Das ist auch schon mal ein schöner Spruch. Aber was ist natürlich damit gemeint? Keine Distanzierung von allem, was uns einfällt. Kulturkampf 3000. Mit Gewalt, mit allem. Keine Distanzierung. Wenn Leute irgendwie rumspinnen und schreiben... Ja, Julis erschuten oder irgend so ein Zeug, keine Distanzierung irgendwann, weil es ja alles gerechtfertigt. Gleichzeitig sagen, es wird sehr viel geredet, die Taten tun den Betroffenen weh. Betroffene werden verklagt, Betroffene bekommen Unterlassungsklagen reingedrückt, das Awareness... Ja, schräg, ne? Wie kann das wohl sein? Die kriegen Unterlassungsklagen reingedrückt, ja, sowas aber auch. Tja, wenn man was behauptet, dann muss man es auch belegen können in der Regel. Und man muss sich halt in seinen Methoden immer noch an eine gewisse Rechtsstaatlichkeit halten, sonst kann man sich eine Klage einfangen, ja. Ja, und wenn der andere einen nur zum Essen einlädt oder so, oder einen Witz macht, dann ist das vielleicht auch leider nicht verboten einfach, ne? Ja, und wenn du dann halt zum Beispiel auch einvernehmlichen Sex hinterher aufbläst und sagst, ja, ich wollte eigentlich gar nicht, das habe ich nur gemacht, weil das der Herr Parteivorsitzende in Spe war oder so. Ja, weil ich mich so abhängig fühlte in Machtstruktur oder so. Das ist auch wieder, das ist das Gleiche wie bei Abtreibung. Ich möchte bitte für meine Entscheidungen keine Konsequenzen spüren. Ja. Ich will ihm nicht zu nahe treten, ja, aber den Vibe verspüre ich hier. Positive Konsequenzen halt. Ja, ne? Leute, die am Boden liegen und rumheulen, krampfmäßig oder so, denen kann man ja keine politische Verantwortung geben. Das ist also so widersinnig auch. Halte ich ja, auch doch, für... denen musst du alle Verantwortung ja, geben, wenn sie die richtige politische ja, die mit den Betroffenen. Haben. Den die Betroffenen haben den ordentlichen Zorn, den man braucht. Und dieses Schweinesystem. Endlich wegzumachen hier. Lass erstmal Staatskohle abgreifen. Genau. Das Team wird mit Anzeigen überhäuft. Das Awareness-Team wird vorgeworfen, dass es irgendwie von geheimen Mächten gesteuert wird und dass wir auf dem Parteitag irgendwie Tomaten oder Torten werfen sollen. Es sind einfach diskreditiert. Ja, am Ende macht nämlich jeder jedem Vorwürfe und keiner traut mehr dem anderen oder so. Ne? Ja, also das fand ich halt nochmal sehr interessant. Ne? Also habt ihr gerade zugehört, es geht um das Awareness-Team, das sogenannte. Und das ich denke ist mal, da ist er Mitglied. Das ist ja so eine super tolle Geschichte, die damals bei der Piratenpartei auch ihren Anfang genommen hat, wie so vieles. Und die sich ja mittlerweile auf sämtliche, es heißt zwar manchmal nicht so, manchmal heißt es auch irgendwie nur Vertrauensperson oder so, aber so eine Idee von wegen, wir brauchen irgendwelche hier Sheriffs auf irgendwelchen Parteitagen, weil wir ja alles unglaublich schlimm mit unserem Miteinander sind oder so. Heißen die SED nicht mehr Politkommissare? Nee, ist Awareness. Ja, die machen auf jeden Fall Druck und das weil das sind ja geschulte Leute, ne, die wissen halt eben, die haben den richtigen, das richtige Bewusstsein, ne? Die sind aware und die können dich auch aware machen, weil du ja sonst nicht aware bist. Aware macht, war ja auch mal irgendwie ein Streamtitel, glaube ich, von uns. Und ja, das Awareness-Team, ne? Also ein super tolles Konzept. Was sich groß verbreitet hat und wo er hier meint, da gäbe es irgendwelche Verschwörungstheorien oder so von irgendwelchen Mächten, die das dann kontrollieren. Ja, es tut mir furchtbar leid. Also wenn da aus so einer Gruppe von Antifas oder so irgendwelche Awareness-Leute sind und die da irgendwie der Meinung sind, dass der und der irgendwie ein böser Patriarch wäre oder so, dem man hier kein Rederecht mehr auf den Parteitag geben sollte, obwohl er eigentlich das hätte, dass sie dann ihre Macht da nicht ausnutzen, um sowas zu verhindern oder so, könnt ihr mir nicht erzählen, dass das nicht passiert, dass das nicht eine Möglichkeit ist. Dass ihr, glaube ich, dann nicht irgendwen sucht, der dann sagt so irgendwie, ja, hier, der war böse zu mir oder so, und dann wird das einfach ohne Diskussion, wird er dann ausgeschlossen von der Versammlung oder so. Nee, ich glaube eher, dass das so läuft, dass, weil er sagt, das Awareness-Team wurde mit Klagen überzogen, läuft das, glaube ich, eher so, dass irgendjemand zum Awareness-Team geht und sagt, hier, der hat mich ganz böse sexistisch irgendwie angefasst. Und das Awareness-Team nimmt das, sagt halt, wir müssen Opfern glauben, ne, gemäß ihrer Ideologie und posaunt das raus. Und dann kriegt man eine Unterlassungsklage, das ist vollkommen klar. Weil es gibt dann vielleicht keine Beweise dafür oder ja, der Typ hat auch, sich das nur ausgedacht und ja. Er versteht nicht, dass er damit eine Verantwortung übernimmt, wenn aber er das an die Öffentlichkeit trägt. Er hat ja gerade gesagt, es gibt Verschwörungen wegen dem Awareness-Team und darauf habe ich mich ja jetzt gerade bezogen. Ja, er sagt, das wird irgendwie von, also es gibt Verschwörungen und es wird gesteuert angeblich. Das sind ja die üblichen Argumente, die auch die ganzen Woken sagen, oh, ihr sagt, es gibt eine Verschwörung und wir werden alle von Soros gesteuert. Das behauptet niemand. Ihr seid ein Haufen Verwirrter. Die alle am gleichen Strang ziehen, ja, aber weil sie ja auch das ein gleiche Fall Buch von, gelesen haben. Es ist aber auch Harry ein Fall, Papa. Es ist aber auch ein Fall von diesem Ding, was sie ja gerne machen, dass sie immer sagen, ja, das bildet ihr euch alles nur ein, das ist ja alles nicht so, und dann aber sich umdrehen und sagen, ja, aber wenn das alles so wäre, dann wäre es aber auch cool. Dann wäre es aber auch gut und das wollen wir eigentlich alles so haben, aber es ist natürlich nicht so, es ist einfach nur eure Verwirrtheit oder so. Das machen sie ja auch mal gerne bei allem möglichen Kram. Ja. Dann, wenn man an ganz nebligen Tagen rausgeht an den See und hinguckt, dann sieht man irgendwo das Monster von Loch Awareness. Aber genug von ihm. Ja, wir wollen ihn nicht weiter vorführen, ganz ehrlich, so ein bisschen tut mir das auch leid. Ja, ja, kommen wir zum nächsten. Er ist aber, ja, also das, die Öffentlichkeit will er da nicht haben, ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber ich glaube halt eben, wenn er irgendwie Macht hat oder so, wäre da auch ziemlich gnadenlos, was man ja an seinem T-Shirt da schon irgendwie ablesen kann. Jo, die Linke zerfleischt sich und er ist das Messer oder so, ne? Hengame hat die Woche nicht geliefert, deswegen ist Peter Weißenburger da. Auf dem Bild erkenne ich jetzt auf den ersten Moment gar nicht so viel Unterschied, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich meine Brille nicht auf habe. Peter Weißenburger hat gesagt bekommen, hier, Hengame hat keine Zeit, bitte mach was. Und er hat gedacht, ey, scheiße, was mache ich jetzt? Auch ein Thema für meine Kolumne in der Taz, sondern es ist klar, Manspreading. Manspreading, darüber haben wir lange nichts mehr gemacht. Und jetzt ist ja auch nur ein Euro-Ticket. Nun ist es noch enger in Zügen und vor allem Cis-Männer machen sich ja gerne mal breit. Was? Was? Was? Er meint, die kiffen viel. Ach so. Ein kleiner Überblick, bei welchen Typen das schon okay ist. Das ist natürlich eine humoristische Glosse oder das, was ein linker Berliner für eine humoristische Glosse hält, aber es lässt wie immer relativ tief blicken. Er kommt dann, Aber jederzeit darf neben ihm spreaden, wenn du, darfst du neben ihm spreaden als Mann, wenn du folgende Bedingungen erfüllst. Es geht nicht anders, weil deine Beine länger sind als der Abstand zum Sitz vor uns oder weil du etwas zwischen den Beinen transportierst, das dir am Herzen liegt. Ein Teddy von früher, erzähl mir davon, das wäre niedlich. Du kommst gerade von der Ärztin und dein Musculus gracilis an der Oberschenkelinnenseite wurde Schonung verordnet. Weniger niedlich, naja, wir werden nicht jünger, ich müsste aber die Bescheinigung sehen, bitte. Hat euch der Humor in der Glosse schon vom Sitz gehauen oder sitzt ihr noch? Also das war der Moment mit der Bescheinigung, ne? Entschuldigung. Du warst im Gym und hast den Leg Day nicht geskippt, du sexy Athlet. Du bist eingedieselt mit dem neuesten Duft von Valentino. Eigentlich kein guter Grund, aber ich werde da schwach und kann mich nicht mehr beklagen. Darf ich an deiner Schulter schnuppern? Du hast nett Hallo gesagt und eine aufmerksame Bemerkung gemacht, um das Eis zu brechen. Vielleicht fragst du, was ich lese. Wir plaudern kurz, ist ganz mühelos mit dir. Wir lächeln uns über unsere Maske mit den Augen an und ach so, ja, du trägst Maske. Okay. Jedenfalls zurück zu unserem besonderen Moment. Vielleicht leihe ich dir mein Buch und schreibe meine Nummer rein. Unsere Knie berühren sich. Du sagst, oh, entschuldige, und ich sage, gar nicht schlimm. Das ist die ganze Kolumne im Endeffekt. Mit ein paar Sätzen davor und ein paar Sätzen danach. Und sowas erscheint in der Deutschen Zeitung. Und damit meine ich nicht, dass ein Schwuler da nicht über sein Leben schreiben soll oder was auch immer. Sondern ich meine das Niveau von dem Unsinn. Das ist weder lustig, noch fördert es irgendeine verfickte Diskussion, außer dass du im Vorspann schon was von Cis-Männern erzählst. Das ist wieder nur Nabelschau. Ich guck hier, ich stehe auf das Valentino-Parfüm, ganz toll. Oh, das ist kein Journalismus. Das ist Kackdreck. Das ist eine Zeitung nicht würdig, was du da machst, Peter. Das ist noch schlimmer als das Zeug von Hengame. Das hat nämlich jetzt gar keinen Gehalt mehr. Bei Hengame spüre ich immer noch unbegründeten Zorn dahinter. Aber bei dir einfach nur, oh, boah, fuck, so viele Zeilen, was mache ich denn jetzt? Boah, ey. Peter, komm mir nicht wieder unter, ey. Peter ist schon ein paar Mal negativ wieder aufgefahren. Echt, ja. Ja, stimmt, Peter ist, glaube ich, schon öfter. Ja, das ist dieses Kolumnending, ne? Also manche Leute, die greifen ja, da bitte, echt selbst eine Kolumne muss irgendwie... Ja, ich meine ja. Das ist aber auch eine Kackmeinung. Es hat halt nicht jeder irgendwie was Vernünftiges, worüber er regelmäßig schreiben kann. Die Leute greifen sich dann halt sein Kloschüssel irgendwie das Unterste dann irgendwie raus. Ist das nicht die fucking Idee von Journalismus, dass du so jemand bist, der irgendwie coole News und so ausgräbt und dann irgendwie einen Scoop macht? Ja. Dann schreibst du doch nur DPA ab. Irgendwie nicht, ja. Aber ich habe noch eine, wir haben auch gerade ein bisschen Quatsch erzählt, was den Abtreibungskram angeht, zumindest ich. Okay. Und zwar gibt es halt schon tatsächlich Gesetze auf Bundesstaatenebene. Die NZZ hat da wohl einen längeren Beitrag, den mir jemand bei Twitter geschickt hat, jetzt auch geschrieben, wo sie das alles mal vernünftig erläutern. Also es gibt tatsächlich im deutschsprachigen Raum doch auch bei der NZZ einen Artikel, der da mal ein bisschen tiefer eingestiegen ist. Und es gibt halt schon tatsächlich Gesetze, die gemacht worden sind, die aber nicht gültig waren wegen dieser Roe v. Wade-Geschichte und die dann jetzt quasi mit dieser Aufhebung dann sozusagen sofort dann Gültigkeit auch erlangen. Missouri, also insofern gibt es da jetzt schon auch Sachen, wo halt jetzt schon Sachen entschieden sind, die auch bei der NZZ irgendwie aufgelistet sind. Aber was ich hier auch immer lese, ist medizinische Notfälle. Also diese Geschichte mit der Eileiterschwangerschaft ist sicherlich Bullshit, was die Leute da erzählen, dass das jetzt dann auch nicht mehr möglich sein soll, da irgendwas einzuleiten. Aber es ist ja schon das so, dass sie da medizinische jetzt Sachen sind immer ausgenommen. Viele Staaten haben halt gewisse Fristen sich jetzt gesetzt. Genau. Ein paar, die sind sehr hardcore gewesen und es gibt auch ein paar Leute, die, nachdem dieser Leak rausgekommen ist, dass diese Entscheidung in diese Richtung gehen könnte, schon mal vorsorglich Gesetze gemacht haben. Also man soll das nicht so darstellen, als ob es nicht auch Hardcore-Fundamentalisten in Amerika gibt. Wer hätte es gedacht? Ach, ja, nein. Aber man darf eine Sache nicht vergessen. Es herrscht immer noch Freizügigkeit in Amerika. Ja, das heißt, man hat immerhin genug Zeit, um mal kurz über eine Staatengrenze zu fahren, sollte es doch dann wirklich der Fall sein. Ne? Ja, und ich denke, es wird in Zukunft Non-Profits geben, die da auch helfen. Also, weil immer auch gesagt wird, so. Natürlich die armen Leute und so. Aber ich denke, auch da wird sich eine Struktur bilden, wo es dann Möglichkeiten gibt. Also ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum so laut geschrien wurde, weil das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Jetzt von den Privatpersonen weggehen, mal auf die Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen und halt solche NGOs wie Planned Parenthood, wer kennt sie nicht, denen wird natürlich die Existenzgrundlage teilweise entzogen in diesen Staaten. Oh, Planned Parenthood. In bestimmten Umständen. Ne? Und deswegen ist das Geheule ja auch so groß gewesen, wenn die NGOs in den Staaten halt nicht mehr aktiv sein können. Ja gut, dann können die weiterhin ihren Aktivismus aus den anderen Staaten machen. Ne? So sehe ich das. Why the queer community has gathered around TTRPGs. Comicbookreview.com mit einem meiner Meinung nach unterirdischen Artikel zum Thema Tabletop-Rollenspiele. Und zwar fällt er in gleich mehrere Löcher, wo ich als jemand, der Rollenspiel betreibt seit 1984, halt nur müde lächeln kann. Das ist einfach, also ja. Also, das ist ganz toll in der Tabletop-Rollenspielwelt, was ja auch schon mal gelogen ist. Also, es gab da wie auch im gesamten Gaming-Bereich einen massiven Schub zu versuchen, die alten Leute rauszudrängen, die den Bereich aufgebaut haben und teilweise erfolgreich, siehe Dungeons & Dragons, auch halt dem Ganzen seinen Stempel aufzudrücken. Wir haben schon 100-mal über die rollstuhlgerechten Dungeons gesprochen und dass es jetzt explizite Regeln gibt, um Transsexuelle zu spielen, obwohl es vorher schon einfach einen magischen Gegenstand gegeben hat, mit dem man sein Geschlecht wechseln konnte. Also, naja, egal. Den gab es doch schon seit den 80ern, glaube ich. Aber egal, das interessiert diese Leute ja nicht. Sie wollen Macht und nicht Spaß haben. Und dann wird hier gesagt, ja, eines der großartigen Dinge an Tabletop-Rollenspielen ist, die größtenteils in der Fantasie existieren, dass die Spieler alles sein können, was sie wollen. Das ist eine schöne Sache für queere Leute, besonders für diejenigen, die dabei sind, sich neu zu erschaffen. Das ist kein therapeutisches... Es ist kein Mittel zur Selbsttherapie von der Geschlechtsdysphorie. Es ist ein Spiel. Es wurde von Menschen ersonnen, um Spaß zu haben. Es ist kein politisches Werkzeug, ihr Trottel. Geschlechtsspezifische Begriffe und Pronomen können ihnen aufgrund ihres Aussehens falsch zugeordnet werden. In der realen Welt werden queere Menschen nämlich immer so beschrieben, wie die Menschen sie sehen. Okay. Ja. Das Erstellen eines Charakters in einem Tabletop-Rollenspiel ermöglicht es den Spielern vollständig zu beschreiben, als wer sie spielen werden, einschließlich des Aussehens der Charaktere und wie sie sich identifizieren. Dies kann eine lustige Gelegenheit für diejenigen sein, die ihr Geschlecht oder Pronomen in Frage stellen, um zu testen, wie es sich anfühlt, anders angesprochen zu werden. Nee, nein, na. Also wir haben lange Zeit in meiner privaten Rollenspielgruppe eine Regel gehabt, dass Männer Männer spielen und Frauen Frauen spielen, weil es keinen Sinn macht andersrum. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass das haben wir inzwischen ein bisschen aufgeweicht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wenn zum Beispiel eine Frau einen Mann spielt, was in unserer Gruppe der Normalfall wäre, dass Genderbending vorkommt. Von meinen anderen regelmäßigen Mitspielern, glaube ich, spielen alle eher Männer, einfach weil sie das gewohnt sind. Und ich habe trotzdem den Unterschied, das Gefühl, es gibt einen Unterschied. Also dieses Ausblenden des eigenen Ichs ist eigentlich eben nicht der Spaß dabei irgendwie. Also und dann, sondern man gibt dem Charakter ja Teile von sich mit irgendwie und es ist halt nicht therapeutisch. Es ist nicht das, was ihr daraus machen wollt. Es ist kein Werkzeug. Eurer Ideologie ist es Spaß. Oh Gott. Und das kann das Gemeinschaftsgefühl fördern, dass viele queere Menschen verlassen, wenn sie anfangen, ihr Leben so zu leben, wie sie es möchten. Ja, weil ja heute, ich kenne das, ja, die Leute werden geächtet. Ne? Die müssen dann in der queeren Ecke sitzen, in der Mensa und müssen irgendwie, also es ist alles... Es wird so getan, als leben wir noch in den 50ern. Die TTRPG-Community akzeptiert und liebt queere Menschen auch sehr und schafft Möglichkeiten für sie, sich in der Repräsentation wie, durch Dinge wie D&D zu konzentrieren. Nein! Nein! Ah, nicht die ganze Tabletop-Szene mag diese Leute, die da reinkommen und alles in Regenbogenfarben anmalen. Nein, das ist gelogen. Das ist fucking gelogen. Es gibt genug Leute wie mich, die das für einen absoluten Unsinn halten. Ja. Und wir schaffen die Möglichkeiten für sie, sich in der Repräsentation... Nein! Die schaffen die Möglichkeiten. Die erpressen die Hersteller, die drohen den Herstellern, wie schade, wenn dein schöner Rollenspielladen abbrennen würde, so ungefähr, weil du halt keine queere Repräsentation in deinem Rollenspiel hast. Es gibt einen ganz schönen Shitstorm auf Twitter, wenn wir da sowas behaupten. Ne? Es ist einfach... Der Aufbau von Welten in Tabletop-RPGs kann den Spielern auch die Möglichkeit geben, gesellschaftliche Normen zu schaffen, die sich von unseren eigenen unterscheiden. Die Kultur rund um das TTRPG-Schreiben hat sich langsam von rassistischen Vorteilen entfernt, bei denen Fantasy-Rassen in der Lage sind, ihr eigenes Schicksal zu wählen und Mitglieder einer Gesellschaft zu sein, die ihre Rasse von nicht aus Natur aus als böse ansieht. Am Ende werden sie auch die Schwerter den Leuten wegnehmen und sagen, ihr könnt euch doch unterhalten. Und den gesamten Spaß, diesen Konflikt, auch dieses, okay, hey, ich fahre ein paar Orks. Das ist eine kathartische Erfahrung sozusagen für mich. Das werden sie alles da rausnehmen. Ich meine, ja, ich finde es einfach nur traurig. Und dann kommen so Leute hier und ja, das ist voll welcoming. Ja, wir sind welcoming gewesen, aber wir hätten die Tür besser von außen zuschließen sollen. Und genau gucken, wer rein darf. Weil niemand hat was gegen Homosexuelle oder Lesbische oder wegen mir auch Trans-Rollenspieler. Niemand. Aber wir haben was gegen die politische Queerness, gegen den politischen Arm, der diese Leute benutzt, um das Hobby zu zerstören und nach ihren Gesichtspunkten neu aufzubauen. Ja, kommen wir zu Transrechten in Sport in Amerika. Title 9, Next Battle, The Rights of Transgender Athletes. Also Title 9 ist ja im Endeffekt die Gleichberechtigung von Frauen im sozialen und im Bildungssektor. So. Was ja im Endeffekt auch Verfassungsrang hat mittlerweile in Amerika. Und hier geht es im Endeffekt darum, dass Title 9 ist, haben wir geschafft. Jetzt muss Title 9 halt auf Transgender-Leute angewendet werden. Ja, weil, ja, the debate essentially boils down to advocates who want to protect the space Title 9 carved out for cisgender women, women whose gender identity matches the sex they were assigned with at birth. And those who want transgender athletes who compete as females to enjoy the same protections as anyone else. Ja. Yeah. Also, weil ich das weiß, haben sie ja diesen Title 9-Kram gerade wegen Athleten an Colleges und so gemacht, weil das ja da in Amerika so ist, dass dieser College-Football da so eine große Geschichte ist und so eine große Förderung und so viel Geld irgendwie hatte. Und die haben dann irgendwann mal gesagt, das ist ja eine Geschichte nur für Männer, wo Frauen nicht dran teilnehmen können. Und das geht ja jetzt nicht, dass ihr so viel Geld in diesen Männersport hier irgendwie steckt, nur alleine. Und die Frauen können vielleicht auch Sport machen, aber noch lange nicht auf diesem Niveau. Und deswegen haben sie diesen Teil online gemacht und dann quasi gesagt, wie für jeden Dollar, den ihr ausgibt, müsst ihr einen Dollar für die Frauenmannschaft ausgeben. Dollar für die Frauenmannschaft ausgeben, genau. Und das hat bei in Amerika halt für Leichtathletik und Frauenfußball ganz lange dafür gesorgt, dass die halt massig überfinanziert waren im Endeffekt, was diesen Frauensport angeht, weil sie halt diesen ganzen Kram, den sie in den Football da von den Männern stecken, dann auch nochmal im gleichen Umfang für Frauensport an Universitäten ausgeben müssen, der natürlich normalerweise diesen Rang überhaupt gar nicht gehabt hat, inklusive Stipendien und die ganzen Sachen. Und das haben sie sich dann quasi alles gebastelt damit und Gleichberechtigung, meine Damen und Herren. Also Title 9 ist im weitesten Sinne Gleichberechtigung von Männern und Frauen. So, wenn du ein bisschen runterscrollst, da siehst du auch, wie es die Stagen gab. Ne? Am Anfang ging es halt um Voting Rights, also dass Frauen wählen dürfen. Dann geht es halt um sportliche und politische Angelegenheiten. Dann ja, aber Moment. Ne, diese Voting Rights Geschichte hat damit aber mit dem Title IX nichts zu tun. Ne? Da steht ja hier auch, der kam ja dann erst hier an dieser Stelle. Der kam in den 70er Jahren und wurde immer weiter ausgeweitet. Und ja, das ist halt die Vorgeschichte von Title IX. Früher hieß es halt, ach Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Was meinen die jetzt? Equal Rights Act oder irgendwie sowas. Sollte hier vielleicht in dem Artikel drinstehen, steht aber nicht drin. Wunderbar. Ne, und dann, wie du es gerade gesagt hast, 90er Jahre, Women's Basketball and Soccer Rights, More Legislative Action, genau aus dem Grund, den du gerade gesagt hast, weil gleiches Geld für gleiche Sportarten, nur halt für die anderen Geschlechter. Und ja, und jetzt haben Frauen quasi alles erreicht, Cisgender-Frauen, und deswegen muss es jetzt auf Transgender ausgeweitet werden. Es gibt einige Beispiele, die halt ein bisschen quer sind, sage ich jetzt mal, lustigerweise. Zum Beispiel von einer Transgender-Mann, also eine Frau, die zu einem Mann transitiert ist, die aber in dem körperlich anstrengenden Sportart Golf halt aktiv ist. Und dann gibt es halt ein anderes Beispiel von einem Transgender-Mann, also nee, von einem Transgender-Frau, also einem Mann, der zu Frau geworden ist. Und da geht, ich weiß gar nicht mehr, um welche Sportart das ging, habe ich mir hier nicht unterstrichen. Soccer, doch, Fußball, ja, und einfach nur ein Zitat, wo ich mir einfach nur denke, was? When I was in high school, people called me a monster because I was bigger than the other girls. Mhm. A monster vielleicht, weil der so groß war. Ja, ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, aber ne, die anderen Mädchen fanden es halt komisch, dass der transitierte Mann größer war als die anderen Mädchen. Was ich auch sehr lustig finde, ist Women become sports icons in car racing 2010. Was meint ihr? Wen? Ja, wahrscheinlich diese Patrick von... Ja, die hat nichts gerissen. Die hat genau gar nichts gerissen. Genauso wenig wie Sophia Flörsch. Also wenn, gehört das irgendwo da in die 80er zu Michel Mouton. Ja, aber sie ist eine Ikone, man kennt ihren Namen, das ist wahrscheinlich... Oh ja, das ist natürlich toll, ja. Jeder kennt Eddie the Eagle, auch wenn er keinen Skispringen geguckt hat. Ja, er ist eine Ikone, kann man nichts gegen sagen. Ohne Frauenförderung hätte es Eddie the Eagle nie gegeben. Ja, du kannst ein bisschen weiter runterscrollen, da ist noch eine Grafik von den Staaten, wo Transgender-Studenten in Sportarten teilnehmen dürfen und wo nicht. So? Ja, sieht genauso aus wie die Abtreibungskarte. Ja, da wollte ich drauf zurückkommen. Fast deckungsgleich. Wer hätte es gedacht? Ja, also es geht halt die Staaten in den Flyover-Staaten, denen alles an sich ja, egal ist. Ja, das ist ja auch ganz gut, weil dann ich wollte halt West Coast, East Coast, die ich halt. Ich wollte nochmal meckern, Price, über deine. Und halt die traditionell orientierten Staaten. Ja, Price, weil du ja gerade meintest, die können ja dann einfach woanders hinfahren. Also wenn du hier irgendwo im Zipfel von Florida irgendwo lebst, dann ist es auch eine ganz schön weite Tour auf jeden Fall für die nächste Abtreibung, weil das ist ja bei der anderen Karte auch so gewesen. Also das ist schon eine Flugreise eher als... Ja, aber Florida hat ja keine, verbietet Abtreibung ja nicht. Also ich weiß, was du meinst, ja, aber... Genau, wenn du da in Florida bist, hast du das Problem. Aber Florida hat ja keine harte Abtreibungsgesetzgebung. Also bei der NZZ waren die gerade in Rot. Aber vielleicht hat die NZZ das auch falsch angesetzt oder so. Ja, also wenn die Florida als Beispiel genommen haben, dann haben sie auf jeden Fall nicht ordentlich recherchiert, weil Florida hat ungefähr ein Gesetz, so wie wir in Deutschland hier. Und ja gut, ich meine, wenn man das in Deutschland ganz schlimm und unterdrückerisch findet, dann kann man das vielleicht nachvollziehen. Okay, dann ist es Rot, ja. Ja, was soll ich sagen? Ne? Also die haben eine Abtreibungsgesetzgebung, dass man nicht unter allen Umständen das machen kann, aber die sind nicht so liberal wie Kalifornien. Ja, wenn man das als schlimmer achtet, bitte. Ja, und die Karte war eigentlich das Wichtigste hier an dem ganzen Artikel. Ja, also die ganze Title IX-Gesetzgebung nach dem Motto, ja, ihr Frauen, Cis-Frauen, ihr seid fertig, jetzt müssen wir das ausweiten, damit andere Leute nicht mehr weiter in ihren Rechten unterdrückt werden. Ja. California, über alles. California, über alles. California, genau. Ja, hier haben wir die Pressemitteilung von der FINA, von der Weltschwimmorganisation, die internationale Schwimmevents organisiert und auch für Olympia Relevanz hat und anderes. Und ja, im Endeffekt haben die gesagt, nein, wir machen eine harte Trennung zwischen Männern und Frauen. Wir beziehen Trans-Leute nicht ein, mit der Ausnahme, sollten sie, seit sie 12 Jahre alt waren, diese ganze Hormontherapie gemacht haben, dass sie halt auch körperlich gesehen keinen Vorteil mehr haben, was ja auch umstritten ist, aus verschiedenen Gründen umstritten ist. Ne? Punkt 1 umstritten, dass sie dazu gezwungen werden, in Anführungszeichen. Punkt 2, ist das überhaupt wirksam, dass es keinen körperlichen Unterschied mehr gibt? Ja, ne? Aber die dürfen weiterhin, also alle, die schon ab 12 das gemacht haben oder vor 12 das gemacht haben, die dürfen weiter in den jeweiligen Ligen mitspielen. Ganz, ganz, ganz böse. Ja, aber was sie machen, ist, sie machen bald eine eigene Liga nur für Trans-Leute. Ja. So, oder mehrere Ligen dann wahrscheinlich, keine Ahnung. Da haben sie gesagt, innerhalb der nächsten gar nicht genug Leute zusammen. Werden wir in einem Komitee besprechen, wie wir das ausgestalten. Ja, ist natürlich die Frage, wie gestalten die das aus? Eine Liga für alle Trans-Leute können sie ja nicht machen, weil dann sind ja die Trans-Frauen, die Trans-Männer sind dann ja quasi im Nachteil. Hey, da könnte man das doch so machen, dass die Trans-Männer zu Frauen bei den Männern mitschwimmen und die Trans-Frauen zu Männern bei den Frauen. Dann müsste man keine extra Kategorien machen und könnte sich den ganzen Aufwand sparen. Ja, aber ja. Was soll ich sagen? Ja? Alle Trans-Menschen müssen bei den Männern. Dann würde man die Leute ja einteilen nach Gender Assigned at Birth. Nee, Gender Assigned to Muscles. Männer und alles andere und Frauen. Das müssen die Leute Kategorien sein. Oder so, ja, finde ich. Ja, eine Überraschung, die halt sehr viele Leute überrascht hat, weil normalerweise geht es ja überall genau in die andere Richtung. Allerdings ist beim Schwimmen halt, ich weiß auch nicht warum, also die haben da drüber entschieden und 72% der Stimmberechtigten in dem Verband, nee, 71,5% haben dafür gestimmt, darum wird das jetzt gemacht. Ne, die haben halt ein Jahr drüber intern diskutiert und jetzt kam halt die, ja, kam halt die Entscheidung. Ne? We have to protect the rights of our athletes to compete, but we also have to protect competitive fairness at our events, especially the women's category. Oh, FINA crazy. Das ist ja voll crazy, meine Güte. Cray-cray. Klingt ja. But FINA will always welcome every athlete. Welcome, you're welcome. The creation of an open category will mean that everybody has the opportunity to compete at an elite level. This has not been done before, so FINA will need to lead the way. Aber wie gesagt, da müsst ihr erstmal 6 Monate drüber bereden, wie die das machen. Ich habe das auch nicht so ganz verstanden, wie die es machen wollen. Es hört sich so an, als ob die wirklich eine Liga machen wollen, wo einfach jeder mitmachen kann. Ach so. Anstatt Amateurklasse, ja. Ja, das in Olympia, da haben sie auch eine neue Regelung irgendwie zugefunden. Da haben sie mehr akzeptiert, glaube ich. Ne? Da haben sie einfach die Testosteron-Level und und ansonsten die Selbsterklärung akzeptiert oder so, ne? Meine ich. Also das ändert sich dann schon auch teilweise. Aber finde ich nicht so schlecht, die Entscheidung von der FINA. Sie ist einigermaßen nachvollziehbar, aber hat natürlich für Wellen gesorgt. Wellen der Zustimmung und Wellen der Ablehnung natürlich. Genau den anderen Weg geht die DFB. Ja, der Deutsche Fußballverband. Spielerrecht, trans, inter und nicht-binärer Personen. Ab der nächsten, also Saison 22/23, ab nächster Saison, treten Regelungen zum Spielrecht für Personen mit dem Eintrag divers oder ohne Angabe im Personenstandsregister sowie für Personen, die ihr Geschlecht angleichen lassen, in Kraft. So, in allen Ligen. Und ja, der Fußballsport zeichnet sich aus durch Vielfalt und die Verhinderung und Beseitigung von Diskriminierung, unter anderem aufgrund des Geschlechts. Mhm. Da wird gar nicht mehr nach dem Eigentor, würde ich sagen. Ich würde das pfeifen. Im Sinne von Inklusion sollen alle Menschen am Fußball teilhaben können. War das bisher nicht der Fall? Nein, weil bislang war das in den Personaldokumenten eingetragene Geschlecht männlich, weiblich, maßgeblich für die Einteilung der Spielberechtigung und Zuteilung in der Spielklasse. Mhm. Eine explizite Regelung für Personen mit dem Personenstandseintrag divers oder ohne Angabe gab es bisher nicht. Die wurden aber auch nicht diskriminiert. Die wurden jetzt nicht weggeschickt, denke ich mal, oder? So, aber darüber hinaus fehlten Regelungen für Personen, die sich einer Geschlechtsangleichung unterziehen, in Klammern Trans-Sternchen-Personen. Die sind von der Nomenklatur, glaube ich, noch nicht so ganz sattelfest. Ja, es bedarf also Regelungen, die allen SpielerInnen unabhängig ihrer geschlechtlichen Identität das Fußballspielen im Ligabetrieb ermöglichen. Verboten war dies SpielerInnen nie, doch fehlten bisher eindeutige Regelungen. Also kein Problem, aber wir machen mal ein Problem draus. Die eindeutige Regelung besteht jetzt darin zu sagen, jeder wie er will oder wie, was ist die eindeutige Regelung? Ja, die eindeutige Regelung ist, ja, gilt alle. Ne? Also hier, im Endeffekt, was bedeuten die Regeln? Jetzt kommt's. Geregelt wird, dass die Spielergruppen, also die Leute, die ihr Geschlecht angepasst haben und die divers sind, selbstständig die Entscheidung treffen können, ob ihnen die Spielberechtigung für ein Frauen- oder Männerteam erteilt werden soll. Also sie dürfen sich, Punkt 1, sie dürfen sich aussuchen, welche Liga sie sind und die können zu einem selbstbestimmten Zeitpunkt hin und her wechseln. Toll. Cool. Also, das, was du gerade meintest mit dem Sternchen, dass die da nicht so sattelfest sind, ich glaube, das sind die schon. Denn das Sternchen ist nämlich dann dieses Ding von wegen... Inter. Du, nee, ich glaube, das Sternchen ist eher, du bist gar nicht nach der normalen Definition von, es ist halt die Selbstidentifizierung. So. Du machst ja eigentlich nichts oder so, aber du sagst einfach so, ich bin jetzt eine Frau und möchtest dann da halt mitspielen. Das ist das aus meiner Sicht. Also... Ja, aber ich finde es lustig. Das Inter ist ja kein Sternchen, das Inter ist ein I. Das gibt's ja. Sie dürfen sich selbst entscheiden, welche Liga sie sind, und sie dürfen zu einem selbstbestimmten Zeitpunkt hin und her wechseln. Also anscheinend auch mehrmals. Hätte Eddie the Eagle das gewusst und Fußball gespielt, verdammt. Ja, und... Wäre Eddie die Eagle. natürlich brauchen wir da hier eine Stelle, die dafür sorgt. Ne? Da gibt es eine Vertrauensperson. Ja, diese tätigt alle Rücksprache mit der Passstelle und dem Spielbetrieb und kümmert sich um alles Administrative, sodass mit der Person abgestimmte Spielrechte erteilt werden kann. Sodass ja, Frau Jacobi-Fahrer, ich habe hier den Herrn Müller, Frau Jacobi-Fahrer, den brauchen wir nicht mehr. Kann man da was machen, dass er die Frau Müller ist ab Montag? Dann können wir den an Juventus Turin eventuell verkaufen. Genau. Der kann da in der Trans-Mannschaft spielen. Das bringt uns noch ein bisschen Geld und er ist nicht so traurig. Redest du hier gerade vom Transfermarkt, ja? Ja. Der Transfermarkt, genau. Das wäre auch ein guter Titel gewesen. Aber ja. Und wenn du dir deinen Schniepel abschneiden lässt, musst du eine Ablösesumme zahlen. Transfer gibt es, glaube ich, schon, das ist eine Kaffeesorte. Also wer sich jetzt denkt, das könnte irgendwie Probleme verursachen, da haben die auch eine Antwort. Besteht Sorge, dass die Integrität des Wettbewerbs durch die Regelung gefährdet wird? Nein, alle Menschen haben unterschiedliche körperliche Stärken und Fähigkeiten, unabhängig ihres Geschlechts. Diese führen nur im Team zum Erfolg. Und der Berliner Fußballverband hat als erster Landesverband bereits seit 2019 eine entsprechende Regel eingeführt. Und diese wird seither erfolgreich in der Praxis umgesetzt. Von Berlin lernen heißt siegen lernen. Das habe ich jetzt gesagt. Erfolgreich. Ja, und wenn ihr jetzt denkt, Moment mal. Erfolgreich, die Männer gewinnen alle. Hormone, sind Medikamente, die im Rahmen einer Geschlechtsangleichung eingenommen werden, dopingrelevant? Menschen sind in unterschiedlichen Phasen ihres Lebens auf Medikamente angewiesen. Ja, so, leck mich aber auf. Wird schon relevant sein, oder? Ne, solange die sportliche Betätigung während der Einnahme von Medikamenten und insbesondere die Gesundheit der betroffenen Personen nicht beeinträchtigt werden, können Spielpersonen am Spielbetrieb teilnehmen. Unser Co-Trainer, der Kingsburn, hat mich gerade noch berichtigt. Er sagt, es war nicht Juventus Turin, sondern Inter Mailand. Inter, versteht ihr? Ja. Inter Mailand. Flach. Verdammt. Schmerz. Danke, Kingsburn. Der war schön. So, und was verstehen die hier überhaupt unter dem Gesicht? Es war definitiv nicht Real Madrid. Also. Nee, auf keinen Fall. So, hier, die Phase, hier, was, Glossar, was verstehen die denn unter Geschlechtsangleichung, Transitionsphase? Die Phase der Angleichung an das gefühlte Geschlecht, die sogenannte Transitionsphase, dauert unterschiedlich lange. Von wem ist das Geschreibsel? Vom DFB? Da zahle ich nichts mehr. Die durchgeführten Maßnahmen reichen von einer Vornamensänderung mit oder neuem Geschlechtseintrag im Personenstandsregister über Hormontherapien bis hin zu operativen Eingriffen. Es ist unbedingt davon abzusehen, hier Zeitspannen festzulegen, sondern jeden Fall einzeln zu betrachten. Nur die Person selbst kann Aussagen dazu treffen, wann die Phase ihrer Geschlechtsangleichung abgeschlossen ist. Also, wie gesagt, mach dir die Welt, wie sie dir gefällt. Alles offen. Alles offen. Jeder darf machen, was er will, mittlerweile. Herzlichen Glückwunsch. DFB, was tust du? Ja, da wird Rücksicht genommen auf so Zipperlein sozusagen. Aber wenn die Kinder durch Corona-Maßnahmen krank werden, psychisch, dann spielt das keine Rolle, ne? Dann ist die Psyche egal plötzlich. Die legen, also wie gesagt, alles offen, alles geht. Du sagst, du bist das andere Geschlecht, bist du. Ne? Du musst irgendwie deine Passangelegenheit ändern, erledigen wir für dich. Wann deine Transition abgeschlossen ist, entscheidest du selber. Musst du dich umoperieren lassen? Nee, gar nichts. Alles, wie du willst. Hauptsache, der Spielbetrieb wird nicht beeinflusst. Und klar, ne, Teamgeist. Und gib Rassismus keine Chance. Das steht hier nicht, aber das ist natürlich immer wieder wichtig zu sagen. Ja, geschlechterumfassende Sprache ist nicht diskriminierend, sondern das genaue Gegenteil. In Hannover sprechen wir seit langem nicht nur das schönste Hochdeutsch, sondern auch das geschlechtsneutralste, sagt der Klassensprecher von der Landeshauptstadt Hannover, Herr Urnay, hier. Bei Twitter, weil es ja jetzt auch ein Urteil gegeben hat, hat ja jemand geklagt, dass es keine dritte Anredeoption bei den Fahrkartenautomaten gibt. Und weil ja nur in Amerika die Verfassungsrichter total blöd sind und die sich da auch nicht korrigieren können über blöde Dinge, die sie mal irgendwie tun, ist es ja in Deutschland überhaupt kein Problem, wo irgendwelche Verfassungsrichter mal eben dritte Geschlechter erfinden und irgendwelche anderen Richter dann irgendwie meinen, dass das diskriminierend ist, wenn irgendwo Herr und Frau steht, in 50 verschiedenen Sprachen, wohlgemerkt, per Auswahl. Aber wenn da nicht irgendwie dies, das, jenes dann noch zusätzlich aufgelistet wird, dann ist das natürlich eine Diskriminierung. Ja. Wir hatten ja das Interview mit der Rechtsanwältin der Dame in einem der letzten Streams irgendwann so vor 2 Monaten oder so. Oder das ja, ich weiß gar nicht, als was er sich oder sie sich identifiziert. Jetzt habe ich garantiert, kriege ich jetzt auch 1.000 Euro Schadenersatz. Ich hoffe es nicht. Ja, darum kümmert man sich in unserem Land. Mhm. 1.000 Euro dafür, dass dich jemand falsch angesprochen hat. Es geht aufwärts, denke ich. Also wir werden, wenn wir in dem Tempo weitermachen, Utopia circa in 3 Wochen erreichen, denke ich. Wir müssen nur weitermachen. Definitiv. Da sprechen wir alle das schönste Hochdeutsch mit Gendern. Und das ist auch ein völliger Strohmann, wenn er sagt, die Leute würden Gendern diskriminierend finden. Das sagt niemand. Die Leute sagen, das Gendern fuckt die Sprache ab, das nervt und das wird nur von Schranzen verwendet. Die Griechen. Ja, niemand würde ich nicht sagen, weil im Endeffekt ist es ja auch häufig so, dass dann einfach die weibliche Form benutzt wird, die ja de facto nicht für Männer mitsteht. Und also insofern gibt es den Einwand, glaube ich, schon. Aber ja, natürlich nicht in allen bescheuerten Varianten, die es irgendwie gibt. Und hier ist nochmal der letzte Artikel, den ich noch gefunden habe, aus dem Komplex Reaktionen auf den Weggang von Judith Bassert bei der Bild-Zeitung. Und das ist hier das neue Deutschland. Und ich mache es noch kurz. Die unterstellen hier im Endeffekt, dass es ein Marketing-Gag für ihr Buch, was letztes Jahr erschienen ist, wäre. Ja, das ist aber auch das gut ist getan, die Kampagne, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Definitiv. So ein Buch, was schon ein Jahr draußen ist und dann überlegt man sich, hey, was mache ich denn? Ich lege meinen sicheren Job weg, wo ich sicheres Geld kriege, damit ich vielleicht noch ja, nicht nur nach das, einem Jahr noch ich meine, mal ein paar Leute... Du bist als Journalistin beschäftigt bei einem der größten Verlagsgesellschaften in Europa mit der höchsten Auflage in Deutschland und so einen Job gibt man natürlich auf, um sein Buch ein bisschen besser zu verkaufen. Das ist ja klar, ne? Also, lächerlich. Und hier haben wir den Jay Rosen, das ist ja irgendwie so ein Wissenschaftler, der über Journalismus forscht, da an der NYU. Der hatte ja auch mal über deutschen Journalismus so eine längere Geschichte gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, ob das mit Flüchtlingsthematik war. Aber irgend so eine Sache hat er sich mal länger irgendwie angeguckt. War auch ganz interessant, hat man, glaube ich, auch damals in der Sendung. Und der hat jetzt hier von der New York Times, die haben da jetzt wohl so ein internes Memo rumgeschickt, was ihm zugespielt wurde, wo sie sagen, dass wenn die Journalisten, also die New York Times-Journalisten, als voreingenommen empfunden werden und dass sie halt ständig ihre Meinung irgendwie raushauen auf sozialen Medien, dann untergräbt das die Glaubwürdigkeit des ganzen Newsrooms, also der New York Times im Endeffekt. Und ja, also da ist schon was dran aus meiner Sicht, also zumindest bei manchen Leuten, wie die da teilweise ihre Kleinkriege da irgendwie durchführen. Da hatten wir ja gar nicht drüber gesprochen. Es gab irgendwie vor 2 Wochen so ein Ding bei der Washington Post, war es, glaube ich, wo da so einer irgendwie einen Witz gemacht hat oder nee, nur retweetet hat, einen Witz retweetet hat von ein paar Jahren. Und der Witz war dann irgendwie so, alle Frauen sind ein bisschen bi, man muss nur herausfinden, ob polar oder oder sexuell quasi. Und ja, und da hatte sich dann einer von den Journalisten bei der Zeitung da über Tage drüber aufgeregt, dass man den doch jetzt entlassen müsste und so weiter und so fort. Und der Typ ist schon komplett zu Kreuze gekrochen und hat gesagt, ja, es ist ganz furchtbar und ich entschuldige mich in aller Form. Und die hat einfach nicht von abgelassen und da quasi auch ihrem, also das ist mal wirklich so ein Ding, wo man dem eigenen Arbeitgeber halt irgendwie unterstellt, er wäre totaler Schurke. Und das hat die aber ein paar Tage lang auf jeden Fall irgendwie durchziehen können, bevor man dann irgendwie dann doch gesagt hat, so ja, komm her Mädchen, dann entbinden wir dich hier mal von deinem furchtbaren Arbeitgeber. Aber das sind so Sachen, ne? Und da gibt es ja haufenweise Leute von, die da die ganze Zeit ihren eigenen Film fahren. Ohne Rücksicht auf Verluste. Apropos. Oh ja, den eigenen Film fahren ohne Rücksicht auf Verluste. Es gab leider wann war das? Am Freitag? Ich glaube, ne? Freitag oder Samstag gab es einen Anschlag in Oslo, bei dem ein iranischstämmiger Mann in ein oder mehrere Schwulenkneipen gelaufen ist und da um sich geschossen hat. Der Mann war den Behörden bekannt als muslimischer Extremist, dem Inlandsgeheimdienst wohl auch bekannt, und trotzdem hat er es halt geschafft, 2 Menschen zu erschießen, 19 weitere zu verletzen. Normalerweise in solchem Kontext tauchen immer wieder Forderungen auf, bitte doch nicht das Ganze zu instrumentalisieren. Außerdem bitte keine vorschnellen Schlüsse zu ziehen und damit auf Social Media Stimmung zu machen. Hier haben wir die Frau Kracher. In Oslo gab es einen Anschlag auf einen queeren Club 2 Tage vor der Pride. Behörden sprechen von Terror. Dies ist ein direkter Angriff auf unsere Community. Und ich bin so traurig und wütend. Alle Solidarität nach Oslo. Ist ja soweit ganz gut. Aber jetzt schauen wir mal, was sie da unten schreibt. Weiter unten, wenn du mal ganz also bis ans Ende praktisch. Ja, oder Sekunde mal. Also, was mir hier auch auffällt, in Oslo sind 2 Menschen erschossen und 19 weitere verletzt worden. Unsere Community. Gab es da eigentlich irgendwie mal einen Breakdown, wie viele von diesen, hinter wie vielen ja, von diesen Menschen? Nein, das finde ich, also ist ja eigentlich relativ egal, weil der Typ hat halt gezielt in einer schwulen Bar um sich geschossen. Ja. Aber ich finde das schon. Club habe ich auch schon einige Kritik dran gesehen von Leuten, die sagen, das war kein queerer Club, es war ein schwulen Club. Bitte hört damit auf. Ja, finde ich gerechtfertigt. Finde ich auch furchtbar, immer diese Scheiße. Und hier kommt halt der Transparenz-Tweet von Frau Kracher. Ich hatte geschrieben, dass der Terroranschlag in Oslo rechtsextremen Hintergrund hätte. Dies ist jedoch nicht bestätigt. Deswegen habe ich die Tweets gelöscht. Ich meine, ich finde es gut, dass sie den Anstand hat. Ja. Das zu dokumentieren, und das möchte ich anerkennen. Der Iraner mit dem rechtsextremen Hintergrund, das ist auch total üblich. Ja, naja. Und es hat in den deutschen Medien ja auch wieder einen Tag oder anderthalb gebraucht, bis sie gerafft haben, dass es inzwischen von europäischen Medien eh alle wissen und sie dann auch angefangen haben, das Lied zu singen von dem Iraner. Ja, und das habe ich jetzt. Islamischen Hintergrund. Das habe ich jetzt nicht dabei. Oder islamistischen Hintergrund. Das habe ich jetzt hier nicht drin, aber es gab von diversen Grünen, inklusive Frau Lang, auch Sachen, wo nur von Rechtsextremismus die Rede war. Ja, natürlich. Und das hat der Ali Utlu, hat das nämlich verteilt. Ja, also die ganzen Reaktionen waren, also natürlich void von allem, da kommen wir, glaube ich, auch nochmal zu. Da wurde auch noch direkt wieder Ro und Wade mit reingelegt. Genau, da wird dann gleich irgendwie reingehauen. Schlafschafe. Oder ist du auch psychisch angeschlagen oder nicht? So, dann wahrscheinlich. Wir werden gleich nochmal einen Artikel über die Dokumente haben, der auch, auch halt einfach, es wird ein gewisses Wort nicht in den Mund genommen. Ne? Von keinem der Politiker, von niemandem. Also da zu der Langen, ich such's gerade, zu der Langen hatte ich ja sogar noch was geschrieben. Also, tja. Wie war das denn? Das muss also ja, das ist halt ein sehr trauriger Fall. Ein schlimm. Ne? Absolut. Und da halt auch bekannt war, hätte es vielleicht verhindert werden können. Mhm. Ne? Also hier im Artikel steht auch, dass vor kurzem sogar der noch vorstellig geworden ist bei der Polizei und ein Gespräch mit denen hatte. Allerdings sind da nicht irgendwelche Hinweise für die Polizei gekommen, dass der sagt, okay, der könnte jetzt total rasten. Er war jedoch nicht als generell gefährlich eingestuft worden, obwohl man ihm eine Tendenz zu radikal-islamistischen Ansichten zuschrieb. Also das steht hier im Artikel schon konkret, weil da wird sich berufen auf die Aussagen von den Strafverfolgungsbehörden in Norwegen. Ja, und allerdings im Kontrast zu dem, was die Kracher vorhin gesagt hat, wir wissen nicht, ob die Tat gegen die Pride-Community gerichtet war, sagte der norwegische Minister. Wenn ich in eine Schwulenbar gehe und darum schieße, ich weiß es nicht. Also, ja, würde ich auch mal ganz stark von ausgehen, einfach nur. Und wir kennen diese Taten ja von Leuten. Norweger, die versuchen, das Ganze halt ordentlich aufzuarbeiten, aber halt nicht so direkt die Opferkarte für die Community zu ziehen und so. Also die versuchen da ein bisschen Beruhigung in die ganze Angelegenheit reinzubringen und es halt nicht für irgendwas zu instrumentalisieren, weil ich den ja hoch ansehe. Frau Lang hat übrigens gesagt, der Backlash gegen Frauenrechte und LGBTIQ geht uns alle an. Frauenhass und LGBTIQ-Feindlichkeit sind Bindemittel der globalen Rechten. Bei Oslo und Roe vs. Wade geht es um nicht weniger als den Kampf gegen universelle Menschenrechte, also um die Demokratie. Ich habe dazu geschrieben, wir vermischen gekonnt islamistischen Terror und konservative Politik, lassen heimlich den Islamismus fallen und zack, stimmt das Feindbild vom bösen, alten, weißen, heterosexuellen Mann wieder. So einfach ist das. Wir sehen hier wieder mal eine Propaganda-Shitshow. Ja, ich finde es schade, das sollte wirklich nicht instrumentalisiert werden, in die eine oder andere Richtung. Und die ist zwei Toten und 19 verletzt. Ich bin ja froh, dass es da nicht eskaliert ist in Norwegen selber, weil der Punkt ist ja der, man kann bei solchen Sachen ja nicht ausschließen, dass da nicht vielleicht noch andere Leute unterwegs sind, gerade bei der radikal-islamistischen Szene. Deswegen wurde die Pride-Parade ja auch abgesagt. Ja. Und natürlich gab es dann spontane andere Leute, die da halt einen Hashtag-Spaziergang gemacht haben. Mhm. Und da kann man echt nur froh sein, dass nicht noch mehr passiert ist. Das heißt, es war wohl tatsächlich einer, der zumindest nicht Teil einer Gruppe war, sondern der halt selber einfach nur einen Ausraster hatte und wahrscheinlich einfach zu sehr getriggert wurde durch diese ganze Angelegenheit. Und naja, wir erinnern uns an diesen Fall in Amerika. Ja. Da war doch dieser Fall in Amerika, wo sowas Ähnliches passiert da ist und der halt dann gesagt hat, er hätte immer so unkeusche Gedanken gekommen, wenn er an den Laden gedacht hätte. Und deswegen ist er da rein und hat auf die geschossen. Also würde mich auch nicht wundern. Ganz ehrlich nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Das war das in Florida? Ich glaube in Florida. Ja, ich glaube auch, ja. Ja, und ja, gut. Ich meine, der war halt aber auch jemand, der selber in den Club öfters mal privat hingegangen ist. Und ja. Ja, das ist ein anderes. Ja, vielleicht, weil wir kann also, da auch so sein, ja. Kann doch da auch so sein, weiß ja keiner. Aber er hat angeblich auch schon mal in irgendeinem Nachtclub für Unruhe gesorgt, in irgendeiner Form. Also, der scheint da auch nicht ganz. Sagen. Auf jeden Fall ein sehr trauriger Fall. Und ich bin ja froh, es gibt ja weniger Anschläge, als wir es vor ein paar Jahren noch hatten. Ich meine, hat natürlich auch was mit Corona und mit der ganzen Angelegenheit zu tun. Was nicht abgenommen hat, ist die Tendenz, dass irgendwelche Sachen vorbereitet wurden und dann werden sie durch die Strafverfolgungsbehörden im Vorfeld vereitelt. Allerdings wird das ja mittlerweile nicht mehr statistisch festgehalten von Europol, was auch ein sehr interessanter Aspekt ist, den ich einfach mal am Rand jetzt dazu erwähnen wollte. Ich will über diesen Fall jetzt irgendwie keine Witze machen oder sowas, sondern ich bin einfach nur froh, dass da nicht mehr passiert ist. Ja, ja, sag bloß. Das hier ist ein Meinungsartikel, glaube ich, oder Leitartikel oder wie man es immer nennt, jedenfalls von dem Chefredakteur von der Neuen Züricher Zeitung. Und der war in der Printausgabe irgendwie überschrieben mit das Woke Ministerium oder irgendwie so. Ministerium für Wokeness. Und das ist hier nur der letzte Teil. Es geht halt um die Frau Attermann und um die Ampelkoalition und vor allen Dingen halt um das Frauenministerium von Deutschland. Und schreibt ja abschließend, der grünen Kampfbrigade fällt das Paradoxe ihres Tuns nicht auf. Sie fordert Toleranz und Gleichberechtigung für Minderheiten, begegnet aber allen Einwänden mit Intoleranz. Wer Lehmann oder Attermann zu widersprechen wagt, ist eine Kartoffel oder ein Menschenfeind. Das ist die Sprache von Kulturrevolutionären und nicht von Politikern, die eine Gesellschaft auf dem langen Weg der Veränderung mitnehmen wollen. Eins ist gewiss, wenn das Ministerium für Wokeness sein Programm verwirklicht hat, wird die Republik an einigen Stellen nicht wiederzuerkennen sein. Schreibt hier. Sag mal, das ist ja praktisch der Ritterschlag durch die NZZ, weil was sind Revolutionäre? Revolutionäre sind Marxisten. Also, ergo, sind wir hier bei Kulturmarxisten. Bolschewoken, habe ich noch nicht gehört. Mhm, fand ich auch gut, Bolschewoken. Kulturmarxisten halt, ne? Aber ich finde, das ist im Endeffekt, hat die Taz hier den Tatbestand NZZ, des... die NZZ, so, Entschuldigung, Kurzschluss im Kopf, hat die NZZ hier den Tatbestand des Kulturmarxismus bescheinigt. Finde ich interessant. Gefällt mir. Frieda Attermann hat alte Tweets gelöscht, aber sie hat eine Lobby geleitet, die im Netz Menschen nach Rasse einteilte, Kritiker beschimpfte, Hass zu Meinung erklärte und Pressefreiheit nur für eigene Belange in Anspruch nahm. Und diese Tweets sind noch da. Genau, das ist ein Don Alfonso-Artikel, mal ausnahmsweise nicht hinter einer Paywall. Und er hat hier nochmal die ganze Geschichte mit dem No-Hate-Speech-Movement, was ja auch eine von unseren ältesten Freunden in Anführungsstrichen ist, hier nochmal komplett aufgearbeitet mit allen Aufregern, die es da so gab. Also das sind auch alles Sachen, die wir halt damals schon eigentlich auch irgendwann mal in den Streams durchgenommen haben. Das ist ja alles schon Jahre alt, diese ganzen Geschichten. Ne? Und ja, wenn ich hier irgendwie Veranstaltungen mit Nemi El-Hassan und so zum Flennen über Diskriminierung oder solche Geschichten, neue deutsche Medienmacher. Fleißarbeit. Bei einer antisemitischen Kurzdemo mitlaufen geht gar nicht, Punkt. Die überdreht rassistische Hetzkampagne von Bild und ihren Mitläufern gegen Nemi El-Hassan geht halt auch gar nicht. Oh. Ja, ist ja das komplett Gleiche irgendwie, das Lebensrecht der Israelis abzulehnen und zu sagen, hey, die Frau ist mir ein bisschen zu radikal, um im ersten deutschen Fernsehen aufzutreten. What the fuck? Ja, ne, also hier hat man das halt nochmal aufbereitet. Und wie schließt er hier? Woanders wird dagegen schon fleißig daran gearbeitet, Attermanns Diskriminierung gegen andere gesellschaftsfähig zu machen. 5 Jahre wäre Frau Attermann Leiterin der Stelle und es wird für Medien eine spannende Aufgabe sein, zu beobachten, ob das Amt dabei genau so wie die Aktion NoHateSpeech.de für Partikularinteressen entlang von selbst konstruierten Hautfarbengrenzen benutzt wird. Ja, wird das definitiv. Ja, hat er ganz gut auf den Punkt gebracht, fand ich auch. Und dann war die Frau Attermann auch zu Gast in der FDP-Fraktion. Darüber schreibt hier Herr Mordhorst. Max Mordhorst. Ein Abgeordneter von der FDP, ein junger. Und der schreibt, heute war Ferda Attermann in der Fraktion. Ich habe sie zu Antisemitismus und vermeintlich strukturellem Rassismus gefragt. Muslimischer Antisemitismus möchte sie stärker benennen. Leider habe ich auch viel identitätspolitische Ideologie vernommen, was ich zutiefst ablehne. Erster von 2. An den Koalitionsvertrag möchte ich mich aus Überzeugung halten. Wir werden weiterhin insistieren, das Thema Antidiskriminierung nicht in identitätspolitische Diskriminierung umzuwandeln. Freie Demokraten sind aber vertragstreu. Ich werde sie wählen. Zweiter von 2. Der Warum, Abgeordnete Max? Ist einzig seinem Gewissen verantwortlich. Ja, habe ich auch Mordhorst. Geschrieben. Oder nicht mit diesen Worten. Ich habe freies Mandat, was ja quasi aus diesem Passus sich herleitet. auf so ein Grundgesetz, was du gerade vor zitiert hast. Ne? Ja, das ist VDP, kannst du ja mal den Antrag stellen. Ich verstehe das echt nicht, was ich zutiefst ablehne. Also wenn ich irgendwas zutiefst ablehne, ist mir scheißegal, was ich für einen Vertrag unterschrieben habe. Also, ja, also ich glaube, hier haben wir es. Der Koalitionsvertrag ist quasi sittenwidrig. Hier müssen Leute, hier müssen Leute tun, was sie zutiefst ablehnen. Das kann ja eigentlich nicht den guten Sitten. Gibt es keine qualifizierteren Leute für diesen Posten, wenn man ihn schon besetzen muss? Naja, kommt halt drauf an. Die Leute, meine Frage wäre halt, was tut so jemand? Was tut ein Antidiskriminierungsbeauftragter? Und ich bin mir halt ziemlich sicher, diesen Kram, was die da macht, ihren Aktivismus vorantreiben, ist im Endeffekt das, was die Diskriminierungsbeauftragte tut, weil ich meine, du kannst ja nicht wirklich irgendwelche Diskriminierungen beenden. Es geht halt nicht. Also, wir haben Gesetze, die gewisse Dinge regeln, aber da hat sie auch nichts mit zu tun, die zu schreiben oder die durchzusetzen. Und das wird halt, ja, Zivilgesellschaft ruft an und ich organisiere dann irgendwelche Zivilgesellschaftsdurchsetzungs Dinge, indem ich deren Talking Points an die Politiker gebe und sage, hier, macht mal. Ja, der Herr Vollhorst, auch eine Fehlbesetzung anscheinend. Na, der ist eigentlich gar nicht so übel, aber die Geschichte, ich meine, er schreibt es ja selber, dass er das alles kritisiert und das ist ja auch richtig. Ich frage mich halt nur, wie man dann bei, ich muss jetzt vertragstreu sein, ankommt. Das finde ich halt nur scheiße. Ansonsten ist das ja richtig gewesen, die Analyse, die er hat. Also. Ja, sorry, aber das ist halt so eine kognitive Dissonanz, da kannst du auch gleich sagen, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Ja, also wirklich. Ja, und es gab natürlich weitere Kritik. Also Deutschlandfunk hat hier Kampagne gegen Ferda Ataman, Doppelpunkt. Was und wer dahinter steckt? Also das ist auch eine Hetzerei, oder nicht? Wacht auf, Schlafschafe! System Donald Fonso, es ist... Ja, System Ferda Ataman, ey. Und GEMA geht, ist auch dahinter. zu dieser komischen Überschrift schreibt ja die Anna Schneider, lieber Deutschlandfunk Kultur, was ein Unsinn. Es ist keine Kampagne, dass manche in diesem Land noch nicht identitär verblendet sind und das sogar aussprechen. Und ja, Ahmad Mansur schreibt, sie machen sich die Welt so einfach. Keine Argumentation, keine Auseinandersetzung mit der Kritik. Keine Stellungnahme zu den problematischen Äußerungen in den letzten Jahren. Warum auch, wenn man das Ganze als rechte Kampagne abwerten kann? Ja, siehe Anita Sarkeesian, siehe diese ganzen Leute, die wir ja alle seit Jahren kritisieren. Und das heißt immer, es sind die Rechten. Und bei GEMAGET waren es dann sogar die Alt-Right-Geburtsstunde, die überrechten Superverführer. Die und Johnny Depp und jede, Amber Heard gezwungen haben, vor Gericht zu gehen. Jede Kritik Alter von rechts. Trump. Jede Kritik ist rechts und wird von Rechten geäußert. Ja, aber wenn das doch schon so Leuten wie Ahmad Mansur auffällt, wie lange dauert das noch, bis es endlich im Mainstream ist? Ja, bei Ihnen kloppen sie auch damit. Hier haben wir den Herrn Meissner vom Tagesspiegel und jetzt auch von dieser... Ja, der Herr Meissner, ich bitte dich. Oh ja, aber auf jeden Fall aus aktuellem Anlass ein paar Sätze zu Ahmad Mansur. In der Bild bekräftigte er 2020, Clan-Hochzeiten würden Metropolen zu Corona-Treibern. Er bestätigte so eine rassistische Aufteilung in wir und die anderen. Uiuiui. Also, wenn ich ein Migrant in Deutschland wäre, aus so einem Herkunftsland, wo auch so Clan-Leute herkommen, dann würde ich aber auf jeden Fall ein Wir und Die da aufbauen wollen. Also Marc Gruß geht raus an die türkische Hochzeit gestern, die dreimal hier um den Stadtring gefahren ist oder viermal unter lautem Hupen und irgendwann saßen die Leute auf den Dächern der Autos, aber es hat offensichtlich niemanden interessiert. Also nicht genug, um ihnen, naja, die Runden sind so jeweils so 3 Kilometer, denke ich. Also die sind da eine gute halbe Stunde hupend durch die Innenstadt gefahren. Das hat kein Schwein interessiert. Aber ja klar, wir konstruieren ein Wir und Die. Es ist schon klar. Es ist schon klar. Ja, wir machen das so. wir sind Rassisten, ganz schrecklich. Ja, und am Ende schreibt er dann so hier, Herr Meißner. Nein, ich muss mich super freuen, von Ihnen als rassistischer Rechtsradikaler dargestellt zu werden. Ich muss dankbar sein, die Klappe halten, mich nicht wehren. Was soll das? Und dann unten drunter der weiße Ritter, wer rechtsradikale Hassnarrative bedient ja, und dann Narrative. Der Unwahrheit überführt wird, soll Narrative. Nicht heulen. Wenn Sie den Vorwurf inhaltlich entkräften können, würden Sie es tun, oder? Vielleicht mal eine Runde in Klausur gehen, nur du und du. Rumexplodieren hilft nicht. Wo ist denn der Ahmad explodiert? Soll es ein Witz sein? Er hat freundlich gesagt, nein, ich lasse mich ja, hier nicht anpissen. Ja, wir und die und Rassismus war der Vorwurf. Habt ihr mal geguckt, wo der Herr Mansur herkommt? Ihr ja, Deppen. Und das ist ja gerade das Ding, wir und die, ja, das sind ja an dieser Stelle auch wir und die, irgendwelche Clan-Leute, ja. Das sind die. Und ja, mit denen und hat man nichts das zu kann, tun. Und ich meine, hat Mansur nichts zu tun. Die logische Definition von Clan ist eine Gruppe, die in wir und die unterscheidet. Also, Matthias, nur mal für den Logiker in dir, der nicht existiert. Oh Gott, ja, das habe ich auch schon gelesen. Verdammte Scheiße, nochmal, was passiert in diesem Land? Kommen wir zur beliebten Rubrik, einmal mit Profis. Ja, genau. Nee, ja, das ist ja die ehemalige Sprecherin von der EO GmbH, auch bekannt als Adblock Plus EO GmbH, die sich damals mit Sascha Pallenberg da bekriegt hat, beziehungsweise Sascha gegen die vernünftig da deren Praktiken kritisiert hat. Bei der Republika auch, ne? Bei der Republika, nee, bei der Republika, da hatten die einen zweiten Talk, der nicht ausgewiesen war, wo nur Partner-Talk stand, aber nicht stand halt, dass sie dafür bezahlt haben. Das war halt nicht ersichtlich. Und das war auch eine Sache, die der Pallenberg denen vorgeworfen hat, oder der ganzen Republika vorgeworfen hat, wo es dann so einen kleinen Skandal drum gab, ja. Und sie ist ja auch eine ehemalige Piratenpartei-Dame, die jetzt halt bei den Grünen ist und die mit ihrem Lufthansa-Senator-Status angibt, obwohl sie ja so eine Umweltperson ist. Und jetzt soll sie Münchner IT-Referentin werden. Und in dem Artikel hier von der Bild steht halt drin, dass es alle möglichen hochkarätigen Leute gibt, die diese Stelle wohl sich darum beworben hätten. Leute, die halt bei Siemens irgendwie Verantwortung für ein paar tausend Mitarbeiter irgendwie hatten und mit richtig viel Geld irgendwie großes Budget irgendwie regeln mussten, die also wirklich qualifiziert wären für so einen Job. Fast überqualifiziert, will ich meinen. Also ich weiß ja nicht genau, was so ein IT-Referent der Stadt München irgendwie machen soll, aber auf jeden Fall ist das überhaupt kein Vergleich mit Frau Dornheim, die irgendwie Pressesprecherin, glorifizierte Pressesprecherin irgendwie war. Ja, und jetzt, ich glaube, sie könnte sowas wieder machen, wohl. Aber weil die Grünen das halt entscheiden dürfen. Die Grünen dürfen das halt entscheiden wohl nach diesem Artikel hier und deswegen wird sie das wohl werden, weil die das ja entscheiden dürfen. Also die regieren da wohl mit der SPD zusammen und haben sich so darauf geeinigt, dass sie das jetzt besetzen, diese Stelle. Und ja, die war ja besetzt und der hat ja den Sack gehauen. Die, ich sag mal, so platt die Grünen haben ihn weggeekelt oder so. War nicht München vor. Auch das, wo sie damals diese Linux-Umstellung gemacht haben und das unsagbar in den Sand gesetzt haben? Naja, im Endeffekt haben sie die wieder zurückgestellt und die Leute haben sich gewundert, warum. Ja, genau, das war der Punkt. Die haben es auf Linux umgestellt, es hat wunderbar funktioniert, die haben super viel Geld eingespart. Allerdings kam dann der Vertriebler von Microsoft vorbei und ja. Die nehmen die Kohle an, wie Asitoni so schön sagt. Ja, Laura Sophie, du bist sicher super geeignet. Der Hassel von Kassel. Ja, Documenta. Es kam, wie es keiner hätte erwarten können. Im Vorfeld ist ja sehr viel drauf rumgeritten worden, auch auf dem Frank-Walter Steinmeier. Ich meine, ich will den jetzt gar nicht verteidigen, ne? Aber der hat ja auch schon gesagt, wir müssen da kritisch hingucken, bla und so. Und da haben sich alle lustig gemacht, da ist doch gar nichts. Ja, aber ich meine, hatten wir ja auch schon, ne? Da wurde ja doch noch was gefunden. Auf der Documenta wurde am Freitag ein offen antisemitisches Gemälde angebracht. Eine Verleumdung von israelischen Juden in den übelsten feindlichen Stereotypen. Hätte ja keiner ahnen können. Das indonesische Künstlerkollektiv Taring Padi wurde vorher natürlich super krass gelobt. Die wurden sogar als Beispiel bei den ganzen anderen Artikeln, hier ist doch gar nichts, das sind doch alles nur unterdrückte Minderheiten, die alle im Endeffekt nur Gutes wollen. ja, und nirgendwo wird das Existenzrecht Israel in Frage gestellt. Ja, nur weil keine jüdischen Künstler da sind, heißt das doch nichts, weil es sind ja nur marginalisierte Minderheiten aufgetreten worden und da könnte man ja Israelis nicht drunter zählen und ja, alles israelfreundliche Aussagen natürlich. Ja, ein Boykott von Israel heißt ja nicht, dass man irgendwie was gegen Juden hätte, wenn man israelkritisch wäre. Das ist doch eine berechtigte Frage. Das waren die ganzen Talking Points, wo drauf rumgeritten wurde und ja, wie ist es gekommen? Hätte ja keiner ahnen können. Ne? Ja, das hier ist quasi die offizielle Verlautbarung von der Documenta, wo sie hier schreiben, Taring Padi äußert sich dazu wie folgt, die Bannerinstallation People's Justice ist Teil einer Kampagne gegen Militarismus und die Gewalt, die wir während der 32-jährigen Militärdiktatur in Indonesien erlebt haben und deren Erbe, das sich bis heute auswirkt. Die Darstellung von Militärfiguren auf dem Banner ist Ausdruck dieser Erfahrung. Alle auf dem Banner abgebildeten Figuren nehmen Bezug auf den politischen Kontext Indonesiens, verbreitete Symbolik, zum Beispiel für korrupte Verwaltung, die militärischen Generäle und ihre Soldaten, die haben dann Mossad da draufstehen, ja, die als Schwein, Hund und Ratte symbolisiert werden, um ein ausbeuterisches kapitalistisches System und militaristische Gewalt. Und was haben dann die Darstellung von den Juden da drauf zu suchen? Also, das macht es ja alles noch schlimmer eigentlich. Genau, das Banner wurde erstmal 2002 in Adelaide ausgestellt. Das heißt, ihr recycelt das auch gar immer wieder. Seit 20 Jahren habt ihr nichts Neues gemacht anscheinend. Ja, es war so gut, das konnte man nicht mehr toppen. Aber für die Documenta reicht. Und das hier ist auch fantastisch. Taring Padi ist ein progressives Kollektiv, das sich für die Unterstützung und den Respekt von Vielfalt einsetzt. Unsere Arbeiten enthalten keine Inhalte, die sich darauf beziehen, irgendwelche Bevölkerungsgruppen auf negative Weise darzustellen. Moment mal, oben drüber schreiben sie noch, dass Soldaten und so, dass das Schweine und Ratten sind. Sind die keine Bevölkerungsgruppe? Wohl nicht. Die Figuren, Zeichen, Karikaturen und andere visuellen Vokabeln in den Werken sind kulturspezifisch auf unsere eigenen Erfahrungen bezogen. Ah, das waren gar keine SS-Runen. Das waren Experience. Gar keine SS-Runen, ja. Sondern das war ein indonesisches Symbol für irgendwas. Das waren zwei Geistesblitze. Jetzt verstehe ich. Und dass der Typ Schläfenlocken hatte auf dem Bild, ist auch eine alte indonesische Tradition. Bei der Taz versteht man diese Leute natürlich. Ja, es sind drastische Karikaturen, deren begrenzte Stilform man in der dauernden Wiederholung langweilig finden mag, zumal sie bewusst nicht ästhetisch ansprechend sind. Ja, Freude, so muss Kunst sein. Auf jeden Fall nicht ästhetisch ansprechend. Es darf ja Kunst einiges, also... Ja, darf die ja auch, aber wenn sie mich ästhetisch gar nicht anspricht, was will Kunst denn dann von mir? Also. Ich ärgern vielleicht nur. Ja, aber dann habe ich ja das gleiche Problem wie bei Filmen und Büchern heutzutage. Oder halt, der Drinker würde sagen, The Message ist das Einzige, was ich noch bekomme. Aber Kunst war ja der Spaß, dass du eben nicht nur The Message bekommst, sondern halt. Ja. Die vielleicht selber erarbeitest, indem du in ein Bild irgendwie dich mal ein bisschen reinversetzt oder dir ein Kunstwerk anguckst, dann verstehst du, okay, klar, hier guck mal, da nimmt er Bezug auf das und aber halt einfach nur ein Bild zu malen, so böse, Militär böse, Menschen im Gefängnis, brennende Justizia-Waage, das ist, ja, es ist wie alles wokes Zeug. Es ist mit möglichst niedrigem Anstrengungslevel produziert. Ja, keine Ahnung, warum sie die ausgerechnet die eingeladen haben. Ja, man hat nämlich einen guten Ruf, aber. Nur wenige Menschen in Indonesien setzen sich mit Judentum und Antisemitismus auseinander. Die palästinensische Bewegung hingegen spielt in dem Land eine größere Rolle. Zudem haben seit Suhartos Sturz islamistische Strömungen an Einfluss gewonnen. Doch sind nach Taz-Informationen rund die Hälfte der Mitglieder von Taring Padi christlich oder buddhistisch, was natürlich Antisemitismus per se nicht ausschließt. Aber in der in Teilen antisemitischen Bildsprache der Künstler jetzt tiefere Intention zu unterstellen, verkennt die innenpolitischen Hintergründe dieser Protestkunst. Ja, Moment. Eben behauptest du, dass sich in Indonesien die Leute nicht mit Judentum und Antisemitismus auseinandersetzen, wohl aber mit Palästina. Und dann sehe ich die gleichen ekligen Karikaturen, die ich auch aus der arabischen Welt kenne. Das ist ein bisschen komisch, weil du widersprichst dir da Sven Hansen von der Taz. Das ist einfach so. Von der Kritik an der antisemitischen Bildsprache scheint das Kollektiv überrascht worden zu sein. Ja. Mehr muss man da, glaube ich, nicht zu sagen. Ich wundere mich ein bisschen darüber, dass man da überrascht sein kann natürlich, aber auch, dass man sowas überhaupt macht, beziehungsweise ob es vielleicht irgendwie einen anderen Hintergrund hat, dass das irgendwie eskalieren soll oder so. Und wie wäre es, wenn die deutsche Ausstellungsleitung da einfach auch vorher mal drauf guckt? Ja, eben, sowieso. Da gab es die einfach so gar nicht. Man hat gesagt, man gibt es diesem Kollektiv und scheiß drauf. Oder was, die hätten da auch Hakenkreuze hinhängen können und wir hätten es erst gemerkt, wenn sie irgendwie die Tür aufgeschlossen hätten oder was? Hoffentlich fällt die rot drüber. So. Wird sie nicht. Niemand fällt über irgendwas in diesem Land. Aber hier haben wir, sind die Menschen mit Nazi-Hintergrund, schreibt Susanne Bayer. Und ich muss sagen, Susanne, sprich bitte nur für dich. Also, wir sind die Menschen mit Nazi-Hintergrund. Also, sie stellen einen Migrationshintergrund. Toll. Erstmal eine neutrale Geschichte ist, nämlich die Vorfahren dieses Menschen kommen aus einem anderen Land. Stellen Sie bei uns mit einem Völkermord-Background gleich. Bist du noch bei Sinnen, Susanne? Oder wird das jetzt noch schlimm? Ich wette, es wird noch schlimmer, wenn ich in den Artikel komme. Ist sie neu, Susi? Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Also Autorin im Spiegel-Hauptstadtbüro, keine Ahnung. Ja. Was in diesem Land trotz einer intensiv gepflegten Erinnerungskultur noch immer noch los ist und was Studien auch belegen, viel zu viele Deutsche wollen sich nach wie vor nicht klar machen, dass auch die eigenen Eltern, Großeltern, Urgroßeltern waren, die ihren Anteil daran hatten, dass der Nationalsozialismus funktionierte, wie er funktionierte. Bist du im gleichen Land aufgewachsen wie ich, Frau Bayer? Wir haben da so Gedenkstätten und Gedenktage und in der Schule wird darüber gesprochen und es gibt jede Menge Museen und Literatur zu den Themen und Theaterstücke, Filme hast du nicht gesehen. Ich glaube schon, dass wir uns bewusst sind, dass unsere Großeltern, in meinem Fall die Generation der Großeltern, da beteiligt war. Ich habe meine Oma sogar danach gefragt und sie hat gesagt, ja, wir glaubten damals, Hitler sei gut für Deutschland. Ja, ist so. Niemand kann das leugnen. Aber das macht mich nicht zu einem Menschen mit Nazi-Hintergrund. Weil das ist eine politische Richtung, die kann man ablegen. Was man nicht ablegen kann, ist eine Herkunft aus einem anderen Land. Man sieht anders aus als die Mehrheit der Bevölkerung im Zweifelsfall. Man spricht vielleicht die Sprache nicht so wie die Mehrheit der Bevölkerung. Aber das zu vergleichen ist so abgrundtief faul und armselig. Dass es hierzulande auch einen aktuellen Antisemitismus gibt, dass er schlimmer wird, erkennen zwar die vernünftigen Deutschen an, aber sobald das Thema in die eigene Nähe rückt, ist auch hier die Abwehr groß. Linke bezichtigen Rechte des Antisemitismus und umgekehrt funktioniert es auch. Aber die Bereitschaft, sich freiwillig die Frage zu stellen, ob sich im eigenen Denken antisemitische Muster finden oder ob man selbst durch Unterlassung und Wegsehen antisemitischem Denken den Weg bereitet, ist nicht besonders ausgeprägt. Citation needed. Es ist zwar nur ein Kommentar, Frau Bayer, aber kann es sein, dass du das empirisch geahnt hast, dass die Leute in Deutschland sich damit nicht auseinandersetzen? Oder dass das deine Einschätzung ist, weil dann würde ich das kennzeichnen. Ja, man kann sich jetzt somit noch Tage, Wochen, Jahre über das Werk des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi aufregen, auf dem unter anderem ein Mann mit Schweinsnase zu sehen ist, der ein Halstuch mit Judenstern trägt. Aber übersehen werden sollte dabei eben nicht, dass das eigentliche Problem in Deutschland liegt, nämlich eben in eben jener Abwehrhaltung von Frau Roth, der Dokumentarleitung und Teilen der Kunstkritik gegenüber Warnungen, Einwänden, Hinweisen im Vorfeld der Dokumenta, in der Verweigerung gründlichen Nachdenkens oder der Verweigerung der Selbstbefragung, ob nicht vielleicht doch sein kann, was nicht sein darf. Also hier sagt sie mal was Wahres, nämlich man hätte vorher darauf hören sollen, was gesagt wurde. Aber das ist auch so ziemlich das Einzige. Und dann geht das noch ewig weiter. Vertreterinnen und Vertreter der postkolonialen Bewegung verbitten sich aus guten Gründen, von weißen Europäern belehrt zu werden. Wahrscheinlich wollten die deutschen Verantwortlichen für die Dokumente auch genau das vermeiden. Die Gäste belehren. Ja, nee, es ist aber ein Unterschied, ob die Gäste irgendwie vergessen, die Schuhe auszuziehen, bevor sie reinkommen, oder ob die Gäste halt einen Schweinskopf mit einem Davidstern malen. Das ist ein Unterschied, Susanne. Und das ist dann nicht belehren, sondern das Hinweisen auf die rechtlichen Grenzen, denen in Deutschland halt auch ausländische Künstler unterliegen. Wir haben da schlechte Erfahrungen gemacht mit dieser Ideologie und deswegen möchten wir sie hier in Deutschland nicht sehen. Es ist doch eigentlich ganz einfach. Und was ich den größten Witz finde, ich habe jetzt Teile aus dem Artikel vorgelesen, aber ich schwöre euch, dass in diesem Artikel nicht einmal das Wort Islam fällt. Es wird hier über Antisemitismus in Deutschland gesprochen und über den Nazi-Hintergrund der Menschen, die schon länger hier leben. Aber es wird nicht mit einem Wort, nicht mit einem fucking Wort wird erwähnt, dass es muslimischen Antisemitismus hier gibt, dass der auf dem Vormarsch ist. Dass wir da nicht wegsehen können. Zum Beispiel, das wäre eine gute Warnung, Susanne. Aber nein, die Dame ist so vernagelt, dass sie versucht, wie in so vielen Fällen, man möchte das alles unter einen Hut kriegen. Man möchte in Oslo eine unbegrenzte Einwanderung aus allen Ländern der Welt haben, aber man möchte auch, dass die Schwulen da in ihren Clubs, das fordert Tote, diese Naivität. Es fordert Opfer, diese Naivität. Und genauso ist es hier. Wir möchten gerne, dass Juden frei in Deutschland leben können und sich entfalten können. Aber ich habe gerade einen anderen Artikel, ich glaube vom Fleischhauer war das, gelesen. Da ging es darum, dass ein jüdischer, oder das war ein Weltartikel, glaube ich, weiß es nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall ging es darum, dass ein jüdischer Junge aus der Ukraine halt einen Zettel auf den Rücken geklebt bekommen hat, Jude, und dann halt das Kick-Me-Spiel so ungefähr mit ihm gespielt wurde den ganzen Tag. Und er nicht mal gerafft hat, warum. Und das waren halt eben nicht Hans und Peter und Jörg. Dieses Verschweigen, das geht mir gewaltig auf den Sack. Das geht mir gewaltig auf den Sack, weil das ist ein Zeichen von einer Dystopie, in der wir leben, in der halt die Wahrheit nicht mehr durchdringt. Es ist lächerlich und armselig und gefährlich. Ja, und hier haben wir nochmal ein Beispiel für einen Artikel zu Dokumenta, wo einfach im Vorfeld halt alles relativiert wurde. Und ich meine, das meiste dazu haben wir jetzt auch schon gesagt. Hier ging es nur nochmal explizit um die Rede von Frank-Walter Steinmeier. Ja, und es ist ja nirgendwo Antisemitismus-Erkenntnis, ne? Nirgendwo auf der Dokumenta wird das Existenzrecht Israel in Frage gestellt. Ja, genau, darum geht es ja auch, ne? Gemeinschaft, Kooperation, Ressourcenteilung, das sind die Werte, die das indonesische Kollektiv Roa Grupa auf der Dokumenta 15 umsetzen will. Haben wir sehr gut gezeigt. Haben wir ja jetzt ausführlich gehört, was sie darunter verstehen haben. Ja, und ja, wie gesagt, das haben wir alle schon dazu gesagt. Ne? Boykott Israel ist gut, hat dort nichts mit nichts zu tun und ja, ist doch egal, dass keine Juden repräsentiert sind, weil es sind ja nur unterdrückte Personen eingeladen worden, was man von denen ja nicht annehmen kann. Es wird hier nicht explizit geschrieben, aber was soll der Satz sonst heißen? Ne? Ja, und hier haben wir Ralf Stegner, der uns aufklärt, die wirkliche politische Gefahr oder die wirkliche politische Gefahr. Wo kam die immer her? Wo kommt die wirklich her? Die kam in Deutschland immer von rechts. Auch die Kommunisten. So an der Scheune. Auch die Kommunisten wurden von den Nazischergen in KZs umgebracht. Wisst ihr Bescheid? Deswegen sind die natürlich gut und die anderen sind böse. Ne, RAF waren kriminelle Terroristen. Moment mal. Die Menschen ermordet haben. Das ist nicht links. Okay. Could've fooled me. Auch wenn einige solche Wurzeln hatten. Sag mal, Ralf. Das war nicht echter Sozialismus. Das ist easy, ne? Wenn man einfach sagt, ja, die Leute, die es übertrieben haben, so wie dieser Stalin, Honecker, Meinhof, Bader, ne, die waren ja keine echten Schotten, ne? Die waren ja kriminelle Terroristen und eigentlich der PMK rechts zuzuordnen. Da ist klar. Das erinnert mich an Thilo Jung und seinen tollen Ausspruch. Das seien alles rechte Diktaturen gewesen. Stalin, ja, Stalin auch. Ja. Honecker, hast du nicht gesehen. Ja, hier ist für die Leute, die mal gucken wollen, wo ihr Steuergeld hingeht, habe ich dieses PDF mitgebracht. Afrolution vom Verein Each One Teach One aus Berlin ist ein Kongress, der dieses Wochenende stattfindet. Zweitägig in Berlin, wo sonst. Ja. Und hier gibt es halt jede Menge woken Scheiß, den man sich angucken kann. Da wird auch gleich im zweiten Paragraph von dem ganzen Ding wird gleich, oder nee, doch, im zweiten Paragraph wird gleich gesagt, seit Juli 2017 ist Each One Teach One Zuwendungsempfänger im Bundesprogramm Demokratie Leben des Bundesfamilienministeriums, Ministeriums für Familie, Senioren, Frauen, Jugend. Zunächst in seiner Entwicklung als bundeszentraler Träger für Rassismusprävention und Empowerment schwarzer Menschen. Das wird zusammengeschrieben aus irgendeinem Grund, also alle Worte zusammen. Und 2021 als Teil des Kompetenznetzwerks Anti-Schwarzer Rassismus. Diese Rahmung ermöglicht unter anderem auch die Jugendarbeit von Each One Teach One mit ihrem Team aus Sozialarbeiterinnen und Pädagoginnen, die schwarze Jugendliche durch Nachhilfe, Einzelfallberatung, Jugendreisen, Treffen mit Rollenvorbildern unterstützt, sowie die Stipendienmesse Blackademia koorganisiert. Und ich habe nichts dagegen, Kindern zu helfen, aber das hört sich für mich irgendwie sehr merkwürdig an. So. Ich sehe eine Frau Reuk, ich sehe einen Herrn Anker. Ja, ja, Mann, nimm mir doch nicht meine ganzen Pointen weg. Ich finde lieber sinnvoller als hier 100 Millionen für die Anti-Rechtskampagnen und so. Ja, aber dann denkst du, okay, dann kriegen sie Geld und so, sollen sie mal machen. Frau Roth kommt nicht selber, die macht nur ein Video online. Und dann liest du so einfach mal rein, was die so machen. Coffee Talk. Die vielfältigen Vulnerabilitäten afrikanischer und afrikanisch-diasporischer Gemeinschaften wurden und werden sowohl in künstlerischen und kritisch-philosophischen Arbeiten wie auch im aktivistischen und politischen Diskurs thematisiert. Durch eine intersektionale Linse möchte Afrolution 22 aber nicht nur diese Herausforderungen zeitgenössischen Lebens in den Blick nehmen, sondern darüber hinaus Praktiken der Devulnerabilisierung, der Resilienz und des Empowerments in den Mittelpunkt stellen. Diese Praktiken sind in ihrer Fülle Ausdruck eines resonanten Rufs nach dem Bewohnen und Gestalten von Welt. Kann es sein, dass wir in einen Esoterikverein Steuergelder setzen? Kann das irgendwie sein? Auf jeden Fall haben sie es so geschrieben, dass die Klientel das irgendwie versteht. Ich mal so an. Das Festival wird diese lebendigen Ressourcen und Energien erkunden, die sich in den Erinnerungen und Geschichten finden, eingebettet in der Sprache und den Vorstellungen über das Leben, die Welt und die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Menschheit. Die deutsche Hauptstadt Berlin ist angesichts der großen Zahl zivilgesellschaftlicher und zunehmend auch staatlicher Initiativen, die sich mit der deutschen Beteiligung am europäischen Kolonialismus und der Frage nach einer kolonialen Erinnerungskultur auseinandersetzen, für diese Gespräche besonders relevant. Alter Schwede. Sie widmen die Konferenz übrigens unter anderem Bell Hooks. Ich sehe einen Mujahid. Scheiße labern oder so, ja. Er kümmert sich ums Essen. Ja, Mohammed Amjahid macht den literarischen Lunch. Literarischer Lunch mit Mohammed Amjahid. Kann ich mir fantastisch gut vorstellen. Ansonsten viele Filme. African Thought Around Nature and Nurture. Ja, dieses hier, der FBI-Informant William O'Neill infiltriert die Illinois Black Panther Party und soll ihren charismatischen Anführer, den Vorsitzenden, sowieso überwachen. Unterdessen tobt ein Kampf um Monirs Seele. Wird er sich mit den Kräften des Guten verbünden? Also mit der Black Panther Party. Ich rieche eine Gruppenbildung, wir und die. Oder wird der Hampton und die Panther ausschalten, wie es FBI-Direktor J. Edgar Hoover, der böse alte weiße Mann, von ihm verlangt? Also ich gehe derzeit lieber zu Pluriverse, Reimaginings and Decolonial Mappings. Ich habe keine Ahnung, was der Unsinn soll, aber es hört sich gut an. Da wird noch viel getanzt, die Kinder werden auch betreut, was ich auch finde ich vernünftig, dass man die Kinder dann auch betreut. Zum Beispiel kommt da der Regisseur von Judas and the Black Messiah vorbei. Was auch immer das, genau, war das der Film, über den ich glaube, das war der Film sogar, ja. Ich hatte mal sogar Vorprogramm. Das ja, hier, Judas and the Black Messiah. Ja, genau. Man lernt hier aber auch zum Beispiel Mohammed Amjahid, geboren in Frankfurt am Main, das wird dir gefallen, Chris, ist ein sehr talentierter Hobbykoch. Er verbrachte seine prägenden Jahre in Marokko und studierte anschließend Politikwissenschaft in Berlin und Kairo. Dann will ich aber, dass er mit diesem AfDler zusammen einen YouTube-Channel startet. Also wir laden da auch aus Minneapolis, laden wir Tänzer ein, eine schwarze Transgender-Frau aus Kapstadt, eine ugandische Autorin, Produzentin und Medienberaterin. Ich finde es gut, dass unsere Steuergelder für sinnvolle Sachen ausgegeben werden. Muss ich schon. Ist eine gute Sache, auf jeden Fall. Nur spaltet es die Gesellschaft nicht weiter, wenn ich sage, hier, schwarze Identität, hey, da, weiße Identität, ihr seid nicht dasselbe und so. Ist das nicht irgendwie... Oh, Open Society Foundations. Nee, das stimmt alles nicht, dass George Floyd so ein Erschreck. Genau, George Floyd gibt nicht wirklich ein Geld. Das stimmt sogar. Dieser George Floyd, der kommt aus Ungarn, ne? Ich glaube schon, das ist dieser Milliardär, ne? I can't breathe, weil so viel Geld in meinem Zimmer ist. I can't breathe, weil ich die ganze Zeit die Stempel auf die hier Anfragen hauen muss. Aber was ich schön finde, in dem Bericht, in dem PDF kommt die Hauptstadt von Burkina Faso vor und die heißt Ouagadougou. Und das ist einfach ein lustiges Wort. Ouagadougou. Oder ist es rassistisch, wenn ich das sage? Ich glaube schon. Ouagadougou. Das ist auch so ein Wir und die. Weil wir ja, sind stimmt, ja gar nicht also, in Ouagadougou. Du hast ja auch gesagt, Frau Röck ist auch da. Afrofeminism Bridging the Gap. Darüber spricht sie. Afrofeminismus. Ganz wichtiges Thema in unserer Zeit. Bitte spenden Sie ans Frauen-, Jugend- und Familienministerium, damit wir weiter... Ja, die kriegt ja auch Geld von George Floyd. Also, mit ihrem... Also spenden Sie nichts, der George Floyd zahlt das. Würde ich sagen, ja. Ja, kommen wir von dem blöden Quatsch zu anderem blöden Quatsch, aber wirtschaftlich blöden Quatsch. Ja, hier geht es im Endeffekt um das neue Lieferkettengesetz, was ab nächstem Jahr in Deutschland Rechtscharakter hat. Menschenrechte und unternehmerische Sorgfaltspflichten. Ja, es ist ganz wichtig, dass wir bei allen Importen, bei unserer ganzen Lieferkette darauf achten, dass soziale Standards, Umweltstandards und politische Standards eingehalten werden. Wie die dann immer definiert werden, ist halt das große Problem, wie man sich vorstellen kann. Wenn man das machen will, ich nehme an, dass es über Zertifikate laufen wird, aber das ist eigentlich auch keine gute Lösung. Nein, das hat damit tatsächlich gar nichts zu tun. Da muss man quasi sich von gewissen Sachen wie dem TÜV oder sowas halt... Ja, auch Zertifikate, man muss sich zertifizieren lassen, aber es hat jetzt nichts mit Zertifikatehandel zu tun. So manche es auch. Also generell ist es so, große Unternehmen ab 3000 Mitarbeiter sind in der ersten Welle dabei und dann wird die Zahl immer weiter reduziert, bis in 3 Jahren halt alles, was importiert wird, anhand von diesen Positivlisten und Negativlisten, die erstellt werden, geprüft wird im ersten Schritt und im zweiten Schritt muss man halt wirklich jeden Händler, jeden Zwischenhändler, jeden Zulieferer bis zum letzten Bauern quasi durchchecken lassen und jeder und der Import, den Import hast du halt nicht, wenn du kein Zertifikat bekommst, kannst du es nicht mehr importieren. Ne, was natürlich toll ist für unsere wirtschaftliche Tätigkeit. Das wird eine absolute Katastrophe werden. Das wird absolut. Moment mal. Gut. Und hier haben wir im Endeffekt... Darf ich kurz eine Frage stellen? Der Ulius Jui sagt, was wichtig ist, finde ich, politische Standards bei Gasimporten. Erklär mal. Also gilt das dann auch, wenn wir aus Katar Gas ja. bekommen, müssen wir auch sicherstellen, dass sie sich an die Und wie machen wir das, ohne zu lügen? Ja, das ist nämlich der Trick an der ganzen Sache. Ja, und auch mit Lebensmitteln aus dem Ausland. Ja, und zwar, ich lese das vor. Ein konkretes Beispiel. Ein deutsches Unternehmen hat bisher mit einem deutschen Zulieferer zusammengearbeitet, der sich an alle deutschen Arbeitnehmerstandards hält und Tariflöte zahlt. Jetzt bietet sich die Zusammenarbeit mit einem Zulieferer aus einem Entwicklungsland an, der dieselben Vorprodukte günstiger liefern kann, weil seine Arbeitskräfte länger arbeiten, nur einen Bruchteil der deutschen Löhne bekommen und Arbeitsbedingungen ausgesetzt sind, die in Deutschland als gesundheitsgefährdend verboten sind. Ja, der Normalbürger würde sagen, in einem ähnlichen Beispiel Handelssanktionen gegen den ausländischen Zulieferer für angemessen zu halten. Also dürfte nicht mehr importiert werden. Vermutlich würden viele Menschen in Deutschland diesen Fall ebenfalls als Sozialdumping betrachten. Aber nach Ansicht des Wirtschaftsbeirates wären Handelssanktionen jedoch nicht gerechtfertigt, solange in dem Entwicklungsland die grundlegenden Menschenrechtsstandards und elementare Arbeitnehmerrechte eingehalten werden. Denn jedes Land darf selbst bestimmen, wie es Arbeitszeiten, Löhne und Arbeitsschutzbestimmungen ausgestalten will. Handelssanktionen hätten hier nur einen anmaßenden Charakter. Wir treiben nur Handel mit euch, wenn ihr unsere Wertvorstellung übernimmt. Solche Regeln können zudem leicht für protektionistische Zwecke missbraucht werden. Nein. Schließlich darf nicht vergessen werden, dass es auch in Deutschland in früheren Zeiten länger Arbeitszeiten, niedrige Löhne und weniger Arbeitsschutz gegeben hat. Jedes Land muss die Möglichkeit haben, in diesen Wohlstand hineinzuwachsen. Ja, es ist jetzt Arbeitsschutz, aber es ist mit den Produkten. Also wenn ich sag mal, wenn jetzt das Fleisch oder so aus Argentinien, also wenn das irgendwie alles so ja überhaupt nicht nach unseren Standards sozusagen da gefertigt wird und geschlachtet wird und so weiter, dann dürfte das ja auch einen kleinen Einfuhr kriegen. Seine eigenen Kriterien aufsetzen. Es wäre doch anmaßend, wenn wir das sagen. Außer natürlich, wir machen es doch. Ja klar, aber zu Hause dürfen denn unsere Leute dürfen es nicht mehr machen. Das ist ja genau das, was ich mache. Es ist, die Kriterien sind an sich hart. Ne? Beispiel, Produkte aus China importieren wegen der ganzen Situation in Xinjiang wäre theoretisch nicht möglich. Aber das bezieht sich immer auf die Miete, auf irgendwelche Leute. Wenn wir sagen, nein, es wäre doch anmaßend, unsere Standards auf die zu übertragen, dann gilt das Ganze nicht mehr. Das ist ja von Anfang an meine Aussage gewesen. Wenn man diese ganzen Sachen mit dem Lieferkettengesetz ernst nimmt, könnten wir nirgendwo mehr was importieren und würden uns wirtschaftlich total ins Bein schießen. Deswegen müssen das alles weiche Kriterien sein. Und weil das weiche Kriterien sind, wird das einfach nach politischem Gutdünken entschieden werden. Ja. Und so steht das da jetzt drin, oder wie? Das Problem an diesem ganzen Lieferkettengesetz. Es wird so getan, als ob wir die Gutmenschen sind, die uns nur noch um die Good Governance kümmern, aber de facto ist das ein absolutes Willkürinstrument, was Korruption Tür und Tor öffnet. Und so steht das da drin, oder was? Das ist eigentlich egal, was gemacht wird. Hauptsache. Ich habe ja exemplarisch eine Sache vorgelesen. Okay. Bei Sozialstandards. Ne? Und da gibt es ganz viele andere Beispiele. Also wo ich mir das durchgelesen habe, habe ich mir erstmal gedacht, weil lieber Scholli, also es ist zwar wichtig, aber auch nicht so wichtig. Ja, es wird gesagt, wir haben sichere Lieferländer. Ja, das Lieferkettengesetz ist eine Reaktion auf schwache rechtsstaatliche Institutionen im Ausland. Ja, wenn Zulieferer allerdings in der EU, den USA oder der Schweiz angesiedelt sind, kann unterstellt werden, dass Verstöße gegen Menschen- oder Arbeitnehmerrechte vor Ort geahndet werden können, weil es in diesen Ländern effektive rechtsstaatliche Institutionen gibt. Für diese Länder wird ein Lieferkettengesetz daher nicht angewandt werden in der strengsten Form. Und deswegen, es gibt halt Positivlisten von Ländern und das Ganze wird, wie gesagt, das wird einfach nur ein absolutes Chaos sein. Das ist die korrupteste Sache überhaupt. Ich hatte am Anfang einfach die Befürchtung, dass es wirklich ernsthaft umgesetzt wird und dass wir uns einfach selber ins Bein schießen und einfach die Wirtschaft komplett abwandert, weil wir einfach nichts mehr importieren können. Aber jetzt sieht es so aus, okay, zahl mal einfach die richtigen Institutionen, dann kriegst du das Zertifikat, dass du es darfst und sei mal politisch auf der richtigen Seite, dann wird dir unterstellt, dass du die rechtsstaatliche Methodiken hast und dann wird das alles schon laufen. Ja, also wie gesagt, als ich diese ganze Sache durchgelesen habe, ich habe mir einfach nur gedacht, haben die das ernsthaft geschrieben? Ich habe es ja gerade vorgelesen. Es wäre anmaßend, wenn wir unsere Standards auf andere Länder, Entwicklungsländer projizieren würden. Ernsthaft. Warum dann das Ganze überhaupt machen? Ah ja, weil es gut aussieht. Ja, genau wie mit dem Klimaschutz. Ja, und Ja, weil genauso Gas aus Katar wäre natürlich das beste Beispiel. Ja, allerdings auch Coltan aus Nigeria. Ja, alles von überall her. Ne? Kakao aus Ghana, ne, auch. Ja, der Ned sagt im Chat, Ned Aronak sagt, also kommt auf die Produkte ein Aufkleber drauf, war mal in Portugal. Genau, das ist der Punkt. Ist, kommt ein Aufkleber drauf, Lieferkettengesetz konform, ihr könnt ein gutes Gewissen haben, kauft mehr. Hm. Ja, absolut. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist eine gute Überleitung. Doppelterweise schockiert, ne, so. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ist eine gute Überleitung. Wir haben hier Quarks, at Quarks, WDR. Autos nehmen viel Platz weg, aber nicht nur, wenn sie ungenutzt auf Parkplätzen stehen, sondern vor allem, wenn sie fahren. Je höher die Geschwindigkeit ist, desto mehr Abstand müssen AutofahrerInnen zwischen sich lassen. Der Platzverbrauch nimmt zu. Da steht dann da also, wenn du stehst oder gehst, verbrauchst du 0,95 Quadratmeter. Das steht dir zu. Oder vielleicht noch Fahrradfahren, 1,2 Quadratmeter oder 24,5, wenn du radelst. Was ich mich jetzt gleich als perfider alter weißer Mann frage, ist, warum steigt dein Platzbedarf nicht, wenn du läufst? Nach dem, was ich hier beim Fahrrad sehe, müsste mein Platzbedarf, wenn ich eine gewisse Weil du schneller anhalten kannst, wahrscheinlich. Es geht ja wahrscheinlich hier um die Brems. Ja, aber was ist das? Brems nicht mehr aus der Fahrschule. Ja, aber guck mal, wenn du das Auto parkst, brauchst du 14,3 Quadratmeter. Wenn du 30 km/h fährst, 91,3 Quadratmeter. Wenn du 50 km/h fährst, brauchst du 172,6. Ja, voll realistisch. Ja, das ist glaube, was da halt nicht steht, aber was ich glaube, sonst wäre es ja völliger Unsinn, ist, dass die dann weg sind. Ja, eben. Das zum einen und zum anderen, wenn, wenn die Leute sich schneller fortbewegen, dann verbrauchen die mehr Platz oder was. Deswegen sind ja auch Staus so ziemlich das effizienteste Mittel überhaupt. Ne, zum ich frage mich, wer ist auf diese saudumme Idee dieser Grafik gekommen? Also wirklich, was hat das denn? Das Institut für Raumplanung ist Quarks los, ey. Quarks von WDR Wissenschaftssendung, hallo, das ist Wissenschaft. Autos nehmen viel Platz weg. Aber nicht nur, wenn sie ungenutzt auf Parkflächen stehen, sondern vor allem, wenn sie fahren. Je höher die Geschwindigkeit, desto mehr Abstand müssen Autofahrer. Doppelpunkt innen. Nimmt doch hiervon mal Abstand, Leute. Es nimmt so viel Platz weg. Wenn man dann werden lassen, wenn man schnell fährt oder wenn man langsam fährt? Zwischen sich lassen. Der Platzverbrauch nimmt zu. Ja, ist ein Nonsens, ne? Letztens im Video noch gesehen, hat einer eine Rechnung aufgestellt mit tote Vögel pro Kilowattstunde Kohlestrom oder so. Da dachte ich, was ist das denn für, was soll das denn für eine Zahl sein? Wie kommt man auf so einen Platz? Ich möchte eins vorausschicken. Der Herr Klitschko war sehr nett zu mir am Telefon. Leider nur nicht ganz echt, ne? Ich habe mich mit ihm über Fuck You Goethe 3 unterhalten, meinen Lieblingsfilm. Und den fand er auch sehr lustig. Ja, habt ihr mitbekommen, ne? Die Giffey ist einem Betrüger aufgelaufen. So, oder ja, ist auf einen Betrüger eingefallen. Allerdings nicht nur sie, auch der Wiener Bürgermeister und noch jemand anders. Alle die gleiche Person anscheinend. Und im Verlauf des Gesprächs und die Themen, der Verlauf des Gesprächs und die Themensetzung haben auf Berliner Seite ein Misstrauen hervorgerufen. Bezweifle ich jetzt ehrlich gesagt erstmal. Das Gespräch wurde vorzeitig abgebrochen. Ja, es wurde da abgebrochen, wo irgendwie eine politisch nicht korrekte Frage gestellt wurde. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war, aber ja. Besteht der Verdacht, dass die Person, mit der gesprochen wurde, nicht Vitali Klitschko war. Und der beste Botschafter der Welt, Andriy Melnyk, hat dies bestätigt. Es gehört leider zur Realität, dass der Krieg mit allen Mitteln geführt wird, auch im Netz und mit digitalen Methoden, um das Vertrauen zu untergraben und Partner und Verbündete der Ukraine zu diskreditieren. Ja, weil das war genau der Grund der Sache. Das war praktisch ein russischer Konter. Ja, ich finde, diese ganze Sache ist einfach nur peinlich, weil es einfach schlecht geplant war von denen, weil die einfach gesagt haben, oh, ja, super, der Klitschko, habe ich ein bisschen gute PR. Und da sind sie direkt draufgesprungen. Ja, die ganze Sache war komplett, wie soll man sagen, komplett offensichtlich, transparent von Anfang an. Ja, die Terminvereinbarung wurde nicht über offizielle Sachen, Seiten ist abgelaufen. Ne? Der hat einfach irgendeine Dummy-E-Mail-Adresse, mayorkeef@ukr. Ja, also Phishing par excellence. Das Video selber ist jetzt auch mittlerweile schon auseinandergenommen worden von einigen Leuten, die da ein bisschen Ahnung von haben. Es wurde natürlich gesagt, oh, das war so ein guter Deepfake und das zeigt ja nur, dass Deepfakes so gefährlich sind für das politische Klima und jeder könnte darauf einfallen. Nee, das ist ein Social Boot. Am Schnitt, wo die Tonspur nicht mal mit dem Video kongruent war, ja. Also nicht mal irgendwie so ein TikTok-Video Mundbewege und Lip-Sync-Ding, sondern einfach nur ein Zusammenschnitt von einem anderen Video, was offen verfügbar ist auf YouTube. Und ja, die versuchen sich da halt rauszureden mit so großen Worten wie, oh ja, es wird versucht, Verbündete der Ukraine zu diskreditieren und oh, Deepfakes, ja. Ach Mann. AI wird halt umbringen und man kann ja gar nichts mehr vertrauen, was alles. Ja, es kotzt mich einfach wirklich nur so an. Nur weil die einfach so geil sind auf gute PR, springen die da direkt drauf und ab geht's. Leider hat der Britmaster meinen Endgag geklaut. Jetzt kann ich jetzt aber. Die Fall braucht aber dringend gute PR. Geht so nicht. Was war denn der Witz? Backst du mir Berliner Pfannkuchen? Sind nicht so schwer wie die Blinis von Wladimir. Oh Gott. Ja, also absoluter Blödsinn. Ich glaube, bis jetzt hat sich noch keiner wirklich dazu bekannt. Ja, also ich meine, ja, es war bestimmt der böse russische Geheimdienst, der irgendwie Verbündete der Ukraine diskreditieren will, klar. ich glaube eher, es war halt so eine Satireaktion. Sowas wie halt Wovan und Lexus, wenn ihr die kennt. Das haben die ja schon öfters gemacht. Ne? Hier ein Beispiel, J.K. Rowling. Ne, vor gar nicht allzu langer Zeit, die haben einfach J.K. Rowling angerufen und haben gesagt, die sind der Zelensky und haben Blödsinn geredet, haben so Sachen gesagt wie so, ja, das Z auf Harry Potters Kopf ist schwierig, weil das wird ja von den Russen auch benutzt, könnte das nicht irgendwie mal ändern, ne, und ja, wir werden die Truppen anweisen, dass sie Avada Kavadra auf die Munition schreiben, bevor wir die Russen damit bombardieren und so und hinterher haben die das halt veröffentlicht und haben sich drüber lustig gemacht und es ist immer das Gleiche, die Leute sind einfach geil auf die PR und denken sich, ja, das ist ja cool, das machen wir einfach mal so und hat nur einen Vorteil für mich, ne, wenn ich hier mit den Guten rede. Da schaltet sich einfach das Gehirn aus und Marketing übernimmt und hinterher stehen die Leute doof da und genau so ein Fall ist es halt jetzt auch mit der Giffey gewesen. Und mit dem Wiener Bürgermeister. Und ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Aber die versuchen irgendwie Gesicht zu bewahren und sagen, oh, Deepfake, Gefahr für unsere Gesellschaft. Wir müssen jetzt bei allem ganz genau hinschauen. Lasst euch nicht verarschen, Deepfakes. Nein, lasst euch echt nicht verarschen. Einfach ein bisschen gesunden Menschenverstand haben. Ist wie mit den Social Boots. Man kann die Leute viel einfacher erklären, wenn man sagt, es gibt halt Leute ohne Taktgefühl und jegliche Manieren. Aber man kann auch sagen, es gibt Social Boots. Ja, hier haben wir die Tagung des Europäischen Rates, die von vielen Leuten als sehr cool beschrieben wurde, von einigen Politikern. Ja, im Endeffekt nur sehr viel Bashing auf Russland, 9 Milliarden weitere Zahlungen von der EU-Ebene allein an Ukraine, mehr Waffenlieferungen, Russland muss verdammt werden, ne? Russland verschleppt ukrainische Frauen und Kinder auf russisches Staatsgebiet, das sind ja quasi Geiseln, die müssten wieder, wir müssen alles dafür tun, dass diese Geiseln freigelassen werden. Okay, ne? Und das Wichtigste allerdings, ne? Der Europäische Rat erkennt die europäische Perspektive der Ukraine, der Republik Moldau und Georgiens an. Die Zukunft dieser Länder und ihrer Bürgerinnen und Bürger liegt in der Europäischen Union. Ja, und die Ukraine und die Republik Moldau hat den Status eines Bewerberlands bekommen. Gut, ich meine, den hat die Türkei jetzt auch schon seit 20 Jahren. Die müssen dann natürlich erstmal gewisse Kriterien, die Kopenhagener Kriterien erfüllen, was die Ukraine überhaupt nicht schafft. Ja, weil einfach derzeit ein Teil ihres Staatsgebietes nicht unter ihrer eigenen Kontrolle steht. Aber egal, in 20 Jahren wird sich das ja wieder alles geregelt haben wahrscheinlich. Oder länger, wer weiß. Aber Georgien ist böse. Georgien, ja, der Europäische Rat ist bereit, Georgien den Status eines Bewerberlandes zuzuerkennen, allerdings nicht jetzt, sondern sobald die in der Stellungnahme der Kommission zum Beitrittsgesuch Georgien genannten Prioritäten angegangen wurden. Und was sind diese Prioritäten? Ja, ihr seid zu Russland freudig. Ihr tragt die Sanktionen gegen Russland nicht mit. Wunderbar. Ja, Westbalkanländer, ja, die Westbalkanländer, die Europäische Union bringt hier uneingeschränktes und klares Bekenntnis zur Perspektive einer EU-Mitgliedschaft des Westbalkans zum Ausdruck und ruft dazu auf, den Beitrittsprozess zu beschleunigen. Ihr ruft dazu auf, den Beitrittsprozess zu beschleunigen? Ihr seid doch dafür zuständig. Wen ruft ihr da auf? Ja, und lass uns das mal durchdrücken, ohne den Souverän zu fragen. Wird schon richtig sein. Demokratie, hey! Ja, also im Endeffekt sind die ganzen Beitritts... Ich meine, wenn die Kriterien so krass aufgeweicht werden, dann muss man sich halt wirklich fragen, was soll das Ganze dann überhaupt noch? Ja, weil entweder gibt es Kriterien, die eingehalten werden und ein Prozess, der eingehalten wird, oder nicht. Und wenn der nicht eingehalten wird, dann können wir auch sagen, alles klar, Kasachstan, willst du nicht auch beitreten? Was ist mit Südafrika? Warum nicht? Ne, wo soll man aufhören? Mit Botschafter Borat sein dafür. Ja, ist halt... Wo hören wir dann auf eigentlich? Japan vielleicht noch. Wenn wir haben innereuropäisch genug Probleme. Japan teilt wenigstens ein bisschen unsere Werte, fragen wir die doch. Australien. Der Mond. Ja, also wie gesagt, die Ukraine ist hat den Beitrittsstatus, ne? Auf der Liste stehen noch Bosnien-Herzegowina, Albanien, die Türkei, schon sehr lange, ne? Entschuldigung. Nordmazedonien, Moldau, Georgien und Island. Yes, die nehmen wir. Island wusste ich noch gar nicht. Ne? Aber Island, ja, hat seit 2010 den Status eines Bewerberlandes. Ja, und die Beitrittsverhandlungen sind eröffnet worden. Mhm. Allerdings wird das noch dauern. Die haben Björk geschickt. Die Verhandlungen sind 2013 ausgesetzt worden. Ja, weil die isländische Regierung gesagt hat, wir wollen gar nicht mehr. Ja, eben. Komm, sag dein Idiot und sie sollen sich verpissen. Ja, das fand ich einfach nur lustig. Und nur noch mal zum Vergleich. Die Türkei seit 1999 hat die den Status eines Bewerbers. Alter, aus meinen kalten, toten Händen kriegt die Türkei einen EU-Beitritt. Ja. Oder wenn sie sich natürlich um 180 Grad wandelt und nach Erdogan einsieht, dass irgendwie eine laizistische Türkei die einzige Möglichkeit ist. Aber im jetzigen Zustand. Ja, kommen wir ganz kurz zum Agrarsektor, auch ganz schnell. Im Kampf gegen Putin nehmen Grüne jetzt Luxusgemüse, Spargel ins Visier. Klar, es muss natürlich alles mit Putin argumentiert werden. Allerdings geht es um was ganz anderes. Es geht halt um Agrarreformen auf europäischer Ebene. Ja, es gibt da halt so eine Direktive, dass 4% der Agrarflächen jedes Jahr stillgelegt werden müssen, weil damit sich die Natur erholen kann. Ja, und jetzt durch diese ganze Sache mit dem Welthandel und den Lieferketten, die kaputt sind, ist ja aufgefallen, Moment mal, Nahrungsmittelsicherheit ist vielleicht auch so ein Problem. Deswegen, anstatt dass wir diese ruhenden Brachflächen jetzt reaktivieren, müssen wir gucken, was ist denn gutes Gemüse und was ist böses Gemüse. Ne? Und ich meine, Spargel ist ein Luxusgemüse. Ja, hallo? Ja, nur reiche Leute können sich das leisten. Man könnte auf diesen Böden auch wunderbar Nahrungsmittel anbauen, die vielleicht einer größeren Schicht der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Ja? Die haben doch dann wird überhaupt 18% der Anbaufläche für Gemüse wäre für Spargel reserviert, was lachhaft ist. So. Gut, ich meine, Spargel ist jetzt nicht das effizienteste Gemüse. Ja, vielleicht könnte man andere Sachen da machen, aber es gibt so viele andere Sachen. Aber haben die mal gesehen, wie viele Leute in Deutschland das Zeug essen, also gerne essen und mögen und schätzen und so? Oder zählt das einfach gar nichts mehr? Ja, es hat ja auch dann können wir nämlich auch Schaben essen. Es hat ja auch einen gewissen wirtschaftlichen Nutzen, die ganze Sache. Man muss jetzt über Weißkohl stehen oder so. Moment, ich muss mal rein. Aber so ein bisschen Abwechslung ist ja normal, das braucht man halt. Ned Aronnax sagt, wenn die Autos langsamer fahren, haben wir auf den Autobahnen mehr Platz für den Spaß. Ja. Was machen wir da mit dem Platz? Was anpflanzen kannst du? Ja, während die Pausen zwischen den Autos nutzt du halt aus, um da Spargel zu pflanzen. Ja, genau. Ruckzuck den Power Super Schnell Spargel. Ja, stimmt. Traurige Pepe sagt, man könnte Raps anbauen und Biokraftstoff draus brauen. Das ist auch eine sehr gute Idee. Wie wäre es, wenn ihr euch das mal in die Haare schmiert und Nachfrage irgendwie den Markt bestimmen? Ach, egal. Max Mustermatt schlägt das Volksgemüse Rauke vor. Das ist eine gute Idee. Ja, Mann, die liebe Nachbarschaft. Egal. Ja. Also einfach nur Agrarreform in Europa, was da, auf was für ein Level die gehalten wird. Wie gesagt, 18% aller Ackerbauflächen in Deutschland werden für Spargel genutzt. Glaubt ihr selber nicht, oder? Citation needed, würde ich sagen. Ja, ich hatte irgendwo gelesen, es sind zwischen 3 und 5 irgendwie so, was immer noch relativ viel ist, aber 18%, really? Ja. Militärische Unterstützungsleistung für die Ukraine. Ja, durfte ja lange Zeit nicht darüber gesprochen werden. Da gab es ja ein Geheimhaltungsgesetz. Allerdings ist das ausgesetzt worden. Und jetzt haben wir die Liste, was die Ukrainer alle von uns geschenkt bekommen haben. Und ja, kann man eigentlich einfach nur mal runterscrollen und dann sieht man das schon. So, ich mache mir das nebenbei auch mal auf, wenn ich es finde. Dip. Die Helme sind ja mit dabei. Ne? Ich lese einfach mal die Liste vor. Ne? 3000 Patronen Panzerfaust 3, zuzüglich 900 Griffstücke. 14.900 Panzerabwehrminen. Okay. 500 Fliegerabwehrraketen Stinger. 2700 Fliegerfeuchte Strehler. Das waren die NVA-Dinger, glaube ich, oder? 7 Panzerhaubitzen, inklusive Anpassung, Ausbildung und Ersatzteile, zusammen mit den Niederlanden. 16 Millionen Patronen Handwaffenmunition, 50 Bunkerfäuste, 100 Maschinengewehre MG3 mit 500 Ersatzrohren und Verschlüssen. Die Rohre, die gehen wohl kaputt, die muss man ersetzen anscheinend. Ja, was auch immer. 100.000 Handgranaten, 100.000 Handgranaten, 5.300 Sprengladungen, 100.000 Meter Sprengschnur und 100.000 Sprengkapseln. Kriegen die das Geschenk oder kaufen die das? Wie ist das jetzt? Hier nur der Sprengstoff jetzt. Ah, nee, das waren die 5.300 Sprengladungen wahrscheinlich. 23.000 Gefechtshelme, 15 Paletten Bekleidung. Jetzt 178 Kraftfahrzeuge, LKW, Busse und Geländewagen. Okay, 100 Zelte, okay. 12 Stromerzeuger, scheint mir etwas unterdimensioniert. 6 Paletten Material für Kampfmittelbeseitigung, also so ABC-Zeugs. 125 Doppelfernrohre, also Ferngläser. 1200 Krankenhausbetten. Ach, da sind die alle hin. Sag ich jetzt mal böse. Sonst werden die Intensivbetten abgebaut, da werden sie hingefahren. Nee, das war jetzt böse. 18 Paletten Sanitätsmaterial, 60 OP-Leuchten, Schutzbekleidung und OP-Masken. Da waren noch ein paar übrig. 10.000 Schlafsäcke, 600 Schießbrillen, ein Radiofrequenzsystem, weil mehr braucht man nicht. 3000 Feldfernsprecher mit 5000 Rollen Feldkabel und Trageausstattung. Also kabelgebundene Feldfernsprecher. Feldkabel, wow. Sind noch aus Postbeständen wahrscheinlich. Ackerschnacker. Postis. Oh, ich sehe ja schon. Bist du weiter? Ein Feldlazarett. 353 Nachtsichtbrillen, 4 elektronische Drohnenabwehrgeräte, 165 Ferngläser. Hier hatten wir noch nicht schon Doppelfernrohre, irgendwie sowas? Na gut. Sanitätsmaterial, Rucksäcke und Verbandspäckchen. 38 Laserentfernungsmesser aus dem Baumarkt. Kraftstoff, Diesel und Benzin, laufende Lieferung. Ah, da ist das hin. 10 Tonnen AdBlue für die Dieselfahrzeuge. 500 Stück Wundauflage zur Blutstillung. Scheint mir wenig. 500 Stück Verpflegungsration. Lecker, lecker. 2025 Paletten mit 360.000 Rationen, Ein-Personen-Packungen Lebensmittel. MiG-29 Ersatzteile, 30 sondergeschützte Fahrzeuge. Ja. Artilleriemunition, 10.000. Flakpanzermunition, 53.000. 5,8 Millionen Schuss Handwaffenmunition, 5.000 Gefechtshelme. 8 Bodenradare, 8 Aufklärungsdrohnen, 10 geschützte Kfz, zusätzlich zu den 178. 7 Störsender, 8 elektronische Drohnenabwehrgeräte, 4 mobile ferngesteuerte und geschützte Minenraumgeräte, 65 Kühlschränke, juhu, für Sanitätsmaterial. Ein Fahrzeugdekontaminationspunkt, okay. 100 Autoinjektoren, 14 Drohnenabwehrsensoren und Jammer, 10 Antidrohnenkanonen, 32 Aufklärungsdrohnen, 54 gepanzerte Truppentransporter mit Bewaffnung. Wunderbar. 30 Flakpanzer Gepard, Luftverteidigungssysteme Iris, Artillerie-Ortungsradar, Cobra, übernehmen Sie, 80 Toyota Pickup, 3 Mehrfachraketenwerfer, Mars mit Munition. Ja, das ist dieser italienische Grieche, der da den gleichen Handle benutzt wie ich. Ich habe damit nichts zu tun. 100.000 Erste-Hilfe-Kits, 22 LKW. Ja, und da soll sich noch einer beschweren, dass wir nicht genug geliefert hätten. Ich meine, ich finde, das ist eine eindrucksvolle Liste. Kann man schon einiges mit anfangen. Der Psychodad hat einen Ball von mir aufgenommen und fordert ein Schienengeschütz Ricardo und einen 60 cm Maser Hängarmee. Oh. Alles nur bewegliche Ziele, ne? In Wirklichkeit. Flugabwehrbomben, Hängarmee. Amazing Huppy Fluppy sagt 1000 sogenannte Riesenluans. Ich habe keine Ahnung, wovon er redet. Ich weiß nicht, was. Und ein Banzer Blue ist mir auch nicht bekannt. Aber was machen die mit den Toyota Pickups? Cool cruisen irgendwie samstagsabends, oder? Ich weiß es nicht. Haben wir bei der Bundeswehr Toyota Pickups? Sind wir so weit runtergekommen, dass wir in anderen Ländern unsere Pickups kaufen müssen? Jetzt nicht mehr. Vielleicht haben wir die von den ISIS erobert. Ach so, dass wir die erobert haben, haben die hinten die Maschinengewehre runtergemacht und haben gesagt, hier, nehmt die mit oder was? Kann natürlich auch sein. Genau. Ja, schöne, eindrucksvolle Liste, finde ich. Denkt immer dran, wer das bezahlen darf und wer das schon bezahlt hat. War jetzt aber kein Panzer dabei, ne? Oder? Doch, dieser Blue. Panzer Gepard. Oder ist das nicht nur ein Schussgerät oder wie war das? Mit einem Rohr? Weiß ich nicht. Ohne Rohr? Nee, keine Ahnung. Tja, hier ein kleiner Callback-Clip. 10 Jahre ist es jetzt her, dass der Obama uns aufgeklärt hat, wer der echte Feind ist. Das können wir ja direkt hören. An, ne? A few months ago, when you were asked, what's the biggest geopolitical threat facing America, you said Russia. Not Al-Qaeda, you said Russia. In the 1980s or now, calling to ask for their foreign policy back, because, you know, the Cold War has been over for 20 years. Ja, habt ihr es gehört vom Obama, der wusste damals schon Bescheid. Russland ist doch nicht der Feind. Ja, der Friedensengel. Der Kalte Krieg hat angerufen, die 80er Jahre haben angerufen, wollen ihre Außenpolitik zurück. Ja. Kalte Krieg ist vorbei. Herzlichen Glückwunsch. Ja, gut. Kurz zur Sache mit Litauen und Kaliningrad. Da gibt es ja einige Probleme gerade. Die haben ja den Transit beschränkt. Ja, einen kleinen Boykott gemacht. Und die Europäische Union hat gesagt, ja, wir machen jetzt aber eine EU-Verfügung, dass die Waren weiterhin geliefert werden dürfen. Und der litauische Präsident sagt, nein, nein, nein, wir dürfen Russland nicht helfen, wir machen das auf gar keinen Fall, wir blockieren das jetzt alles. Wir werden das wahrscheinlich noch ausweiten. Warum sieht das... Entwicklung, da weiß die eine Hand nicht, was die andere macht. Erst wird zurückgerudert und dann wieder Double Down. Und ich meine, mit dieser Situation zu spielen, ist nicht sehr wunderbar. Und ja, wir sind davon natürlich besonders betroffen, weil wer steht denn da gerade in Litauen bei der Enhanced Forward Presence Battle Group Lithuania? Wer hat da gerade den Helm auf? Den Chefhelm, das sind wir. Deswegen hier ein kleiner Ausschnitt von einem Interview mit dem Kommandeur dieser Lithuania Battle Group, die genau da steht, wo es bald hoffentlich nicht knallen wird. Mal eine Frage, warum sieht das aus wie aus Starship Troopers, was ich da sehe? Sowohl die Tante da im Vordergrund im Blond mit der ordentlichen Dings, dieses Logo, das sieht alles aus wie ein Ausschnitt aus Starship Troopers. Also, wollen Sie mehr erfahren? Die lehnen das andere. Also, ich finde auf jeden Fall auch den Namen Enhanced Forward Presence Battle Group. Wer denkt sich denn sowas aus? Enduring Freedom oder was? Ja, Hashtag We Are NATO. Ja, aber ich glaube, Price, dein Ausschnitt ist doch ein bisschen länger geraten, weil... 3 Minütchen. Nee, das sind hier nicht 3 Minuten. Tut mir leid, dann hast du das irgendwie falsch eingegeben. Das stoppt aber dann automatisch. Das ist normalerweise immer so ein Haken, der ist nicht mehr da, aber es stoppt. Okay, na gut, dann schauen wir mal. Selbst die Bedrohung der baltischen Staaten durch Russland ein. Erstmal haben die baltischen Staaten selbst und auch Litauen eine ganz andere Bedrohungswahrnehmung und ein anderes Russlandbild. Wir beobachten hier die Lage in Belarus und in Kaliningrad gemeinsam mit unseren Partnern sehr genau. Derzeit kann man aber sagen, dass es keine Indikatoren gibt, dass Russland Pläne entwickelt oder sogar ein Angriff bevorsteht in Richtung Baltikum oder auch Polen, sodass wir ja grundsätzlich sagen können, dass die Lage stabil ist und die Bedrohungslage sich hier nicht wesentlich geändert hat. Das ist ein Monat her. Das ist eine sehr nüchterne, militärische und informierte Betrachtungsweise. Aber aus Ihren persönlichen Gesprächen, wie nimmt die Bevölkerung in Litauen die Bedrohung wahr? Wenn man mit der Bevölkerung spricht, kann man durchaus auch Stimmen hören, wenn wir die Ukraine, die Russen nicht in der Ukraine stoppen, dann sind wir hier im Baltikum die Nächsten. Und somit sind die Litauer und die Balten auch sehr froh und dankbar über die Präsenz der NATO und der internationalen Kräfte hier in ihrem Land. Ich möchte einmal auf die besondere geografische Position des Baltikums eingehen. Stichwort Sovaiki Gap. Litauen grenzt zum einen an Belarus, das ist ein enger Verbündeter Russlands, auf der anderen Seite an den Oblast Kaliningrad an. Die Verbindung zum NATO-Bündnisgebiet ist nur ein schmaler Streifen durch Polen, das ist dieses sogenannte Sovaiki Gap. Sehen Sie eine Bedrohung, dass Russland versucht, diese schmale Verbindung abzuschneiden? Und wie würde sich das auf Ihren Verband auswirken? Ja, aus militärischer Sicht ist dieses Schlüsselgelände, wie wir das Sovaiki Gap nennen, natürlich für Russland attraktiv. Wir haben logischerweise gute Pläne in unseren Schubladen, um genau dieses Schlüsselgelände, das Sovaiki Gap, offen zu halten, um im Zweifel auch Verstärkungskräfte über Polen ins Baltikum nachführen zu können. In diesen Plänen spielen die Battlegroups, eingebunden in die Strukturen der jeweiligen Gastländer, eine entscheidende Rolle. Und auch wir haben da unseren Auftrag, den wir erfüllen werden, wenn es dazu käme. Generell kann man aber sagen, wie schon angesprochen, keine Pläne und Indikationen, dass derzeit Russland einen Angriff auf das Sovaiki Gap plant. Sie sagten gerade Battlegroups. Es gibt ja mehrere, nicht nur in Litauen, sondern auch in anderen Ländern. Sind die Battlegroups gemeinsam denn fähig, diesen Auftrag zu erfüllen? Ja, wir als Battlegroups, wir sind ja nicht allein. Wir sind nur ein Teil eines viel größeren Kräftepools, sodass wir gemeinsam mit unseren jeweiligen Gastländern und sonstigen NATO-Kräften hier im Baltikum und Polen durchaus schlagkräftig sind, um einem möglichen Angriff zu begegnen. Und ich bin mir sicher, wir würden auch entsprechend bestehen. Ja, 1700 Soldaten sind da. Wir sind können wir da nicht einen Battlestar hinschicken? Aber wir sind durchaus schlagkräftig. Mhm. So gut. Die Litauer sprechen alle Deutsch, oder wie, oder was ist das jetzt? Woran lässt das hier so Deutschsprache? Ja, der ist ja ein deutscher Kommandeur, der die Enhanced Forward Lithuanian Battle Group quasi koordiniert. Was ist das für ein Litauer? Ja, okay. Ja, also ihr wisst Bescheid, wenn es knallt. Wer sind die Ersten an der Front? Ja, die Deutschen. Die schlagkräftigen Deutschen. Genau. Ja. Die Deutschen, die schlagkräftigen. Aber hier, Denise Richards könnte einem schon mal das Grundgesetz vorlesen. Ja, warum nicht? Kannst du ja mal vorschlagen. Hörbuch. Ihr könnt ja ein Hörbuch zusammen aufnehmen. Kannst du ja endlich mal die ganzen Anfragen hier aus dem Chat befriedigen. Kingsburn schießt so weit ab. Dan sagt, das Battlegroup klingt wie aus He-Man, und Kingsburn antwortet, du meinst Battlecat. David hat er vollkommen recht. Ja, hier geht es um die seltsame Position, die die Türkei in der NATO hat. Auch wirklich ganz kurz drauf zu gehen, es geht ja auch darum, Finnland und Schweden wollten gerade der NATO beitreten, haben dafür ihre Neutralität über Bord geschmissen und als Dank dafür hat die Türkei direkt gesagt, nee, ist nicht. Also haben die quasi umsonst ihr internationales Image komplett durch den Kakao gezogen, was ich nicht gut finde. Ich bin ja immer für Deeskalation. Generell ist es so, dass die Türkei auch einen relativ schwierigen Stand in der NATO hat. Die Türkei ist ja neben Amerika das Land mit den größten Truppen in der NATO. Ja, also Amerika und Nummer zwei ist die Türkei, größer als Frankreich, größer als England. schlagkräftiger auch. Und natürlich von ihrer Position her, wo sie geografisch verortet sind, haben die auch einige strategische Punkte, die die halt, wenn es wirklich zum Konfliktfall kommen würde, für die NATO halten müssten. Und in dieser ganzen Ukraine-Krise spielen die ja jetzt eine relativ neutrale Rolle. Ja, die tragen die Sanktionen gegen Russland ja auch nicht mit. Ganz im Gegenteil, die profitieren davon. Die sehen sich als Verhandlungsbasis, um halt auch irgendwelche Ausgleichsmechanismen zu machen. Was ich an sich positiv sehe. Allerdings, wenn man Erdogan kennt, kann man das alles nur argwöhnisch betrachten. In der Vergangenheit ist es halt auch so, dass die Russlandnähe von der Türkei dazu gesorgt hat, dass es quasi Sanktionen gegen die Türkei gibt von Amerika, dass sie halt nicht gewisse Wehrgüter bekommen. Und ja, dann gibt es ja auch noch das Problem mit Syrien und dem Irak und mit dem Jemen. Über Nordzypern rede ich jetzt einfach gar nicht mehr, weil das interessiert ja anscheinend überhaupt niemanden. Ist ja weiterhin militärisch besetzt seit 1974 durch die Türkei. Aber interessiert ja niemanden. Ist ja nur die Hälfte von einem anderen EU-Mitgliedstaat, ne? Egal, scheiß drauf. Ja, und im Endeffekt, die Türkei blockiert diese ganze Sache jetzt auch nicht aus diplomatischen Gründen, weil die meinen, ja, die dürfen die Neutralität nicht aufgeben, wollen die eskalieren, sondern die stellen halt Forderungen. Hier, wir wollen jetzt F-35er und F-16er aus Amerika geliefert bekommen und weitere Güter, und wir wollen, dass die Leute der Gülen-Bewegung, die im Ausland sind, an uns ausgeliefert werden. Wir wollen, dass die PKK als offizielle Terrororganisation von verschiedenen Ländern deklariert wird. Und ja, das Ganze ist im Endeffekt eine sehr seltsame Situation, weil man auf die Türkei einerseits angewiesen ist, aber andererseits sie halt auch nicht wirklich mitspielen bei den ganzen Sachen. Griechenland ist auch ein Thema gerade, ja, weil gut, ich meine, Griechenland macht nicht verhält sich nicht hundertprozentig richtig in allem, was sie machen, aber macht die Türkei ja auch nicht. Und da gibt es halt immer mehr Spannungen, was das Ganze angeht. Ne? Frankreich ist ja komplett gegen die Türkei eingestellt. Die wollen die Türkei am liebsten direkt aus der NATO rausschmeißen. Und das zeigt einfach nur, was es für eine sehr seltsame Situation in der NATO allgemein ist. Und die Türkei halt auch eine sehr seltsame Position einbringt. Ja, so, dabei belasse ich es jetzt erstmal. Ja, schon seltsam. Ach, ja, die nächste Meldung ist so eine... Ja, Moment, ich wollte da noch mal kurz was einschieben. Nämlich diese Geschichte von dem AfD-Parteitag letzter Woche. Ich kann es vergessen. Da ging es nämlich auch um Russland und Ukraine, und die hatte nämlich so einen Antrag an dem dritten Tag, glaube ich, wo sie sich da nicht einig geworden sind. Da ging es viel um das Wording des Ganzen mit so Sachen, dass sie dann ja, da halt auch nicht von Krieg gesprochen hatten, sondern irgendwie von Ukraine-Konflikt und so, und alle möglichen Leute haben sich darüber aufgeregt, dass man sich damit ja nicht sehen lassen kann. Und ja, sie sind sich da im Endeffekt nicht einig geworden und haben dann da dann quasi den Parteitag abgebrochen. Am letzten Tag ja dann natürlich auch, aber ist auch so eine Geschichte. Ja klar, ist natürlich so ein bisschen rumgegangen, und die üblichen Leute waren da schadenfroh, aber ich fand das doch ziemlich bemerkenswert eigentlich. Ja. Das war dann halt nochmal so ein, also bei Höcke. Oder so, vor allen Dingen so, dass der Höcke versucht hat, einen Antrag einzubringen, der ein erweitertes oder sogar übergeordnetes Gremium einführen wollte bei der AfD über den Vorstand oder über dem Kupala und der Weidel, ne? Okay, da weiß ich jetzt nichts von. Und das haben sie jetzt wohl ganz kurzfristig abgewendet und dann den Parteitag abgebrochen. Hier, es geht wohl. Okay, das wäre mir neu. Also es ging um diesen Ukraine-Antrag. Der Antrag jetzt. Es gab noch einen anderen Antrag, um den es Ärger gab. Das war irgendwie dass er, glaube ich, auch beantragt hat, dass man sich irgendwie die freiwillige Selbstauflösung der EU oder sowas auf die Fahnen schreibt. Ich glaube, das ist damit aber auch nicht mehr durchgekommen. Naja. Ja gut, ich konnte es jetzt auch nicht nochmal durchlesen. Ja, ich meine, es ist ja richtig, es sind ja, kann man sagen, ja dann doch irgendwie, nachdem dann ganz viele Leute abgehauen sind, auch ganz viele komische dazugekommen, damals, als es so anfing. Und die AfD schüttelt das so schlecht ab. Irgendwie. Das ist ja schon auch ärgerlich, dass ich eigentlich. Ja, die haben sich ja schon ein paar Mal gehäutet. Gute Leute haben sie ja, ne? Hm? Naja, die haben sich ja schon ein paar Mal gehäutet. Also. Naja, die, genau. Die machen, erzeugen ja auch alle aus meiner Sicht eigentlich, also hier die. Weidel, die sieht auch immer unglücklicher aus. Ja. Ich habe nur diesen, dieses Interview gesehen, was sie da nach den Vorstandswahlen irgendwie gemacht haben und ja, keine Ahnung. Also versuchen sich halt irgendwie zu arrangieren mit den. Aber ja, das ist jetzt schon die wievielte, vierte, fünfte Auseinandersetzung da irgendwie. Und keine Ahnung, also ich glaube nicht, dass es nochmal besser wird. Diese Dingeszeit, das ist jetzt auch abgetreten, wollte aber diese Digitalpolitik-Sprecherin, die auch hin und wieder mal ein bisschen was Vernünftiges sagt, auch aus meiner Sicht jetzt nicht so einen extremen Eindruck irgendwie erweckt. Aber die hat dann nur demonstrativ gesagt, nö, sollen mal jüngere Leute jetzt irgendwie ran oder so, frische Leute irgendwie. War aber natürlich nicht, war nichts frisch an dem Vorstand. Und ja, keine Ahnung. Ich meine, wenn man jetzt sich das anguckt, das Ergebnis sozusagen, dass eben die Partei ziemlich gespalten ist, da müssen wir jetzt mal überlegen, wenn die dann kämen, wenn sie tatsächlich mal was gewinnen würden oder so irgendwo mitregieren oder selbst auch regieren könnten, was würden sie denn für eine Richtung durchsetzen? Würden sie die Flügelrichtung durchsetzen wollen oder mit der ganzen Partei oder würden sie das eher nicht tun? Und da das ja gespalten ist, gehe ich mal davon aus, dass sie es eher nicht tun würden, ne? Ja, keine Ahnung. Also, aber das ist natürlich da wird es dann Frage, ne? Die Streitigkeiten geben. Zumindest senkt das etwas das Risiko, sagen wir mal so. Dadurch, dass sie gespalten sind, das lässt sich. Ja, dann lese ich jetzt doch noch was vorher draus. Also Tino Schrupalla, der alte und neue Vorsitzende der AfD, unternahm schließlich den letzten Versuch, die totale Blamage abzuwenden. Mit rund einem halben Dutzend Landesvorsitzender trat er an das Rednerpult, um seinen ursprünglichen Vorschlag auf Vertagung der Entscheidung nach ermüdender Debatte noch einmal zur Abstimmung zu stellen. Dazu mag ihn auch motiviert haben, dass er mit seinem ursprünglichen Antrag nur mit einem Abstand von 0,48% der Stimmen verloren hatte. Und tatsächlich, zumindest eine Handvoll von Delegierten war im Rahmen der Debatte offenbar aufgegangen, dass die AfD dabei war, mit dem Hintern wieder einzureißen, was sie am gestrigen Tage mühevoll aufgebaut hatte. Für die Verweisung des Antrags an den Bundesvorstand und seinen Fachgremien erhielt Schrupalla nun ganze 57% der Stimmen. Für das sofortige Ende des Parteitags stimmten wenig später nur 1% weniger. Was war der Antrag? Der Antrag war es folgten Geschäftsordnungsantrag, Änderungsantrag, auf Änderungsantrag, Fürsprache, Gegensprache. Der von Höcke vorgeschlagene Beschlusstext sei in Hinblick auf den Krieg in der Ukraine verharmlosend und es sei genau das, was die westdeutschen Landesverbände gegenüber den Wählern in Anführungsstrichen richtig in die Bredouille bringe, so ein weiterer Delegierter. Ein anderer wies mahnt darauf hin, dass sich auch die AfD demnächst in Niedersachsen an der Wahl stellen müsse. Ein weiterer Delegierter hielt aus demselben Grund den zur Abstimmung stehenden Text sogar für in Anführungsstrichen toxisch. Und prophezeite, dass er die Partei in Anführungsstrichen wie ein Mühlstein am Hals hängen würde. Es handele sich bloß um ein Bekenntnis der eigenen, in Anführungsstrichen, internen Blase. Also es war doch diese Geschichte mit Ukraine und Konflikt statt Krieg. Ach und so weiter. Okay. Das ist aber doch ein bisschen banal. Naja, gut. Über so einen Scheiß sollte man sich dann schon irgendwie einigen können. Ne? Sonst, auf was will man sich sonst einigen? Auf was Größeres will man sich dann, will man sich auf was Größeres einigen? Worauf sich die Welt geeinigt hat, sind Sanktionen gegen Russland, die auch Öl betreffen. Aber ein paar schlaue Geschäftemacher auf dem Subkontinent Indien haben natürlich einen Weg gefunden. Nein, doch, indem sie halt das russische Öl in Indien weiterverarbeiten und die Produkte, die sie daraus machen, dann in den Westen liefern. Wenn du mal runterscrollst, da haben wir eine Aufstellung der Dinge, die Staaten bei Russland gekauft haben in den ersten 100 Tagen der Invasion. Das müsste irgendwann kommen hier, genau. Was ich schon mal ziemlich beschämend finde, ist der große Vorsprung von Deutschland vor dem Rest der freien Welt sozusagen. Also wir buttern da noch ordentlich Geld rein, weil wir uns so abhängig gemacht haben unter einer Kanzlerin, die eine Illusion von einer Klimawende gestreut hat im Endeffekt. Und das Ergebnis sehen wir hier, im zweitlängsten Balken nach China. Wir überlegen mal, wie viel Einwohner China hat. Wir überlegen mal, wie viel Einwohner Deutschland hat. Danke, Frau Merkel. In dem Fall ist die Phrase dann mal richtig angebracht. Und wenn wir dann runtergucken, wo Indien dann ist, dann sehen wir mit schamesrotem Gesicht, dass Deutschland immer noch mehr Crude Oil eingeführt hat als India überhaupt und oder Indien überhaupt. Und das heißt ja auch nicht, Indien hat ja auch selber einen hohen Verbrauch an Crude Oil. Oder nicht heizen oder so zum Beispiel. Ja, das nicht, aber die brauchen das für ihre Industrien, weil wir haben viele Industrien dahin ausgelagert, die Dreck machen und dafür Crude Oil benötigen. Das heißt, nur ein geringer Teil dieses lila Balkens, den Indien da hat, würde überhaupt in den Genuss kommen, wahrscheinlich wirklich exportiert zu werden. Ja. Mal gucken, da werden sicher auch Statistiken zu kommen, aber... Ja. Also wir Deutschen brauchen da nicht zu jammern, dass Indien irgendwie billiges Öl in Russland einkauft. Ja, das ist ja sowieso ein sehr komisches Thema mit Indien, weil Indien ja im Endeffekt, ja, die tragen die Sanktionen nicht mit. Die haben sich gefreut, dass sie einen Discount bekommen haben von 25%, dass sie die größeren Ölsachen abgenommen haben. Allerdings ist es ja so, wir als Deutsche kaufen weiterhin ja noch Öl ein von denen. Wir kaufen das ja nur nicht per Schiff von denen ein, weil die Sanktionen, die betreffen derzeit nur Schiffslieferungen. Alles, was durch die Pipelines kommt, bekommen wir noch. Und wir haben derzeit die Situation, dass sich die ganzen Raffinerien extrem eindecken mit dem Öl, kaufen so viel Öl, wie sie gerade nur kaufen können, damit sie die Vorratslager voll haben, wenn die Sanktionen in ein, zwei Monaten halt scharf geschaltet werden, auch die Pipelines nicht mehr machen können. Also ist das halt alles, doch ein bisschen anders, als wie es kommuniziert wird. Und ich meine, Indien, kurz einer Nebensatz, es ist gerade eine internationale Konferenz gewesen, die hat zwar nur online stattgefunden, aber da wir gerade die G7 hier haben, es gibt ja auch die BRICS, ne? Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, plus einige weitere Länder, die sich da mittlerweile angeschlossen haben, Algerien, Argentinien, Ägypten, Indonesien, Iran, Kasachstan, Senegal, Usbekistan, Kambodscha, Äthiopien, Fidschi, Malaysia und Thailand. Und da gibt es jetzt quasi wirklich diesen Gegenblock, der die ganzen Sanktionen nicht mitträgt und die überlegen jetzt gerade, wie können wir denn jetzt den ganzen Commodity-Markt international unter uns aufteilen, wenn die Westler das nicht mehr von denen kaufen wollen in Zukunft, dass wir gute Geschäfte damit machen können. Und diese Umdeklarierung, dass man Öl in ein Land liefert und dann raffiniert das und macht andere Produkte draus und exportiert das wieder mit einem neuen Label, ne, Made in India. Das macht die Türkei ja auch, das macht Kasachstan ja auch, deswegen diese ganzen Sachen werden total umgangen, das ist alles sehr, sehr sinnvoll, was da passiert. Hi, Sir, I'm calling from the Indian Oil Group. We send you 3 barrels of crude oil too much. Can you please install TeamViewer so I can arrange the repayment of the crude oil? Ja, und kurz zum Thema Gas. Ne? Wir wissen ja, Gasimporte werden immer weiter gedrosselt im Moment. Die Notstufe ist ausgerufen worden, die zweite Stufe, noch nicht die Endstufe. Ne? Also der Endstufe auf dem Gasmarkt ist noch nicht vollzogen. Allerdings holen gerade alle Unternehmen ihre Notfallpläne aus der Schublade, weil es nur noch eine Frage der Zeit ist. Nord Stream 1 wird bald wahrscheinlich, also es ist jetzt schon klar, im nächsten Monat sind planmäßige Wartungsarbeiten, dann wird gar nichts mehr durch Nord Stream 1 laufen werden an Gas. Gleichzeitig könnte man ja sagen, Nord Stream 2 liegt doch da, können wir nicht da das Gas drüber umleiten? Nein, können wir nicht, weil wir als Europäer jetzt schon gesagt haben, okay, wir steigen jetzt aus den Verträgen aus, die wir mit Russland geschlossen haben, über den Verlauf dieser Pipeline und kappen jetzt einfach das Stück, was das europäische Gebiet verlässt und nach Russland weiterläuft. Das schneiden wir jetzt physisch ab und bauen eine Pipeline von da zu den baltischen Ländern, weil wir müssen ja das ganze Liquid Natural Gas, was da per Schiff ankommt, irgendwie nach Deutschland bringen. Das heißt, wir bauen jetzt die Nord Stream 2 Pipeline um, ja, schneiden einfach die russische Seite ab und bauen das Rohr bis nach ins Baltikum. Ich weiß nicht, ob es Lettland ist oder Estland, wo das dann ankommen wird, damit wir da das Schiffgas quasi nach Deutschland rüberpumpen können. Ja, wenn ihr euch jetzt denkt, das ist alles wunderbar und auch wir brechen einfach einseitig die Verträge und so, ja, das machen wir einfach, weil Russland ist böse und wir machen das und wir gehen einfach auch nicht davon aus, dass sich da irgendwas in Zukunft ändern wird. Ja, also alle Leute, die Hoffnungen sagen, wir werden jetzt nochmal Gas von Russland bekommen, dass wir im Winter nicht total reinlaufen, das kann nicht so ganz funktionieren. Ne? Der Lagebericht ist einfach, ja, ich meine, es eskaliert immer weiter. Es wird zwar immer noch geschrieben, so ja, die Lage ist angespannt und eine Verschlechterung der Situation kann nicht ausgeschlossen werden. Vorher hieß es immer, wir sehen keine Gefahr für die Versorgung. Den Satz trauen sich schon gar nicht mehr zu schreiben. Ne, die schreiben noch, die Gasversorgung in Deutschland ist im Moment aber stabil. Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist derzeit weiter gewährleistet. Doch, schreiben sie tatsächlich, aber halt mit dem Kabel. Ja, wir kennen das ja. Bitte glauben Sie nicht den Leuten, die sagen, es könnte in Deutschland einen Engpass bei der Energieversorgung geben. Das sind Verschwörungstheoretiker und sie schädigen die Demokratie. Und zwei Wochen später ist es Licht aus. Genau, aber was jetzt halt schon gemacht wurde, ist, die von den ausbleibenden Lieferungen betroffenen Unternehmen können diese Mengen zurzeit zu deutlich höheren Preisen anderweitig am Markt beschaffen. Ja, weil ja quasi diese Preiskoppelung ausgesetzt wurde. Wir sind jetzt schon im Bereich der Preiskontrollen. Ja, wir haben ja langfristige Lieferverträge, dass gesagt wird, okay, für 6 Monate bekommt ihr das Gas zu dem Preis. Das ist ja jetzt durch diese Stufe ausgesetzt worden. Das heißt, dass die Unternehmen, die langfristige Lieferverträge hatten, jetzt einfach gesagt werden, ja sorry, ihr habt einen Vertrag geschlossen, aber ihr müsst euch jetzt zu Spotmarktpreisen das Gas besorgen, weil es am Markt umverteilt werden muss. Ach, ihr habt einen 6-monatigen Vertrag abgeschlossen? Ja, Pech gehabt. Nee, ihr müsst es euch jetzt zum Tagespreis kaufen, weil das Gas umverteilt wird auf dem Markt. Weil sonst hätten wir jetzt schon überall die Knappheit. Ja, also die Situation ist katastrophal und es ist eine reine politische Angelegenheit, warum das so ist. Nur so nebenbei. Ja, das Lagebericht Gasversorgung. Ne? Wunderbar. Ja, und für die Energie machen sie dann jetzt, reaktivieren sie dann praktisch die Kohle. Ich habe ja einen Kumpel, der arbeitet im Kraftwerk, im Kohlekraftwerk. Und dem habe ich schon vor 1,5 Jahren gesagt, dass er da in seine Frühverrentung wohl nicht reinkommt. Das wird nichts. Und so sieht es jetzt auch aus. Sie holen die Leute zurück, beziehungsweise die streichen die Frühverrentung von meinem Kollegen. Und der muss auch, jetzt, ne? Ja, der muss jetzt ein Jahr länger oder so arbeiten, nur zwei. das wird sicher auch gut bezahlt, ne? Keine Frage. Aber da werden dann eben auch alte Leute mit nochmal reaktiviert. Und wenn sie das wirklich alles ausschalten, muss das auch zurückgebaut werden. Das dauert auch ein paar Jahre. Also, ich finde es nicht so schlecht, dass das weiterläuft. Das sind ja recht moderne Dinger, die RWE da hat, die so einigermaßen nicht so schlimm und dreckig sind. Ja, das ist jetzt eben auf jeden Fall das Ergebnis von der ganzen Kacke, die sie sich da eingebrockt haben. Ne? Und die Leute müssen es ausbaden, die Mitarbeiter in dem Fall. Wir alle müssen es ausbaden auch am Ende. Ja, das sowieso, ja. Ja, und das Gesetz zur Sicherung der Energieversorgung wurde wenig, bei 90% ist es, der Paragraph 24 wurde quasi gerade neu angepasst. Genau das, was ich gerade gesagt habe, das stand da schon immer drin. Betroffene Energieversorgungsunternehmen entlang der Lieferkette das Recht, ihre Gaspreise gegenüber ihren Kunden auf ein angemessenes Niveau anzupassen. Eine Preisanpassung ist insbesondere dann nicht mehr angemessen, wenn sie die Mehrkosten einer Ersatzbeschaffung überschreitet. So, das war der Punkt. Und jetzt wurde geändert, die Feststellung nach Absatz 1, Satz 1, den ich gerade vorgelesen habe, ist aufzuheben, wenn eine erhebliche Reduzierung der Gesamtgasimportmengen nach Deutschland nicht mehr vorliegt. Spätestens jedoch, wenn die Notfallstufe aufgeschrieben wurde. So, durch den einen Satz ist quasi die Situation entstanden, die ich gerade schon skizziert habe, einfach kompletter Aufhebung des Marktmechanismus. Ja, du hast die Sachen gekauft, aber die gehören dir jetzt nicht mehr. Die werden einfach wieder auf den Markt geschmissen und die musst du dir jetzt quasi nochmal kaufen. Okay. Weil das Geld, was halt für diese langfristigen Lieferverträge geflossen ist, das kriegen die Leute ja auch nicht zurück. Ja, das heißt, wenn die Zug-um-Zug-Geschäft vereinbart haben, was da normalerweise nicht der Fall ist, du zahlst es normalerweise und damit sicherst du dir den Preis. Ja, das heißt, die haben jetzt 6 Monate Gas gekauft, haben das schon bezahlt, müssen sich jetzt nochmal kaufen. Ja. Läuft für uns. Verkehr, ne? Ja, es ist ein Wahnsinn, was der Habeck vor allem da veranstaltet. Das ist unglaublich. Und ich finde es auch total krass. Und ja, er ist aber angeblich der beliebteste Politiker in Deutschland. Er spricht allen grundsätzlichen Regeln der Vertragsfreiheit. Ja, da werden auch jetzt Gerichtsprozesse laufen. Deswegen, allerdings werden die auch erst in ein paar Jahren entschieden sein. Bis dahin haben wir den Salat. Ja, das ist unglaublich. Und wozu führt das Ganze? Dass der Endverbraucherpreis steigen wird. Und ich habe gelesen, dass es gute Umsätze für die Leute von Elektroheizgeräten gibt im Moment, dass die an vielen Stellen ausverkauft sind. Zeigt auch mal wieder, wie weit halt die Menschen da draußen anscheinend denken. Ich meine, wenn dann das Gas ausgeht und sie alle zusammen ihre Heizungen einschalten, weißt du, dann viel Spaß noch in Deutschland. Ja, dann als kleiner Nebensatz, derzeitige Stromerzeugung, ne? Steinkohle, Braunkohle, Maximum, was geht, ne? 80% der Kapazitäten inklusive Reservekapazitäten, Erdgas, was wir ja derzeit eigentlich sparen müssen, müssen wir auch wieder hochfahren. Sind wir bei 2/3 der aktuellen Kapazitäten. Und wie sieht's aus? Ja, wir haben eine Netzlast von 47.000 Megawattstunden gerade, produzieren aber nur 44.000. Heißt, ja, wir sparen nicht beim Gas. Wir fahren die Kapazitäten gerade immer weiter hoch. Ja, wir haben eine Wartungsreserve von 10%, wir haben noch eine Pufferreserve von 10% und wir produzieren nicht mal mehr genug Strom. Wir müssen es aus dem Ausland gerade zukaufen. Mal wieder. Natürlich auch zu sehr schönen Preisen im Moment. Das ist jetzt um 20 Uhr in Deutschland gewesen, vom Bundesnetzagentur die Zahlen. Ja, wir fahren alles gerade an die Grenze. Und wenn das passiert, was du gerade sagst, wenn die ihre Heizlüfter einschalten, ja, dann wird das Netz an seine Kapazitätsgrenze gebracht, sage ich einfach mal. Es wird schwierig werden. Es wird sehr schwierig werden. Ja, und die Erzeugerpreise im Mai sind um 33,6% gegenüber Vorjahres gestiegen. Das ist ja auch gesunken. Steuermeldung, das weiß man ja schon. Aber was interessant ist an dieser Meldung, ist, dass die Endverbraucherpreise ja noch nicht um 33% gestiegen sind. Zumindest nicht bei allen Gütern. Das kommt aber auch noch. Warum ist das bis jetzt noch nicht passiert? Weil die ganzen anderen Unternehmen derzeit noch die Mehrkosten fressen, aus der Substanz gerade leben. Ja, beispielsweise die Lebensmittelversorger, ne, die Supermärkte, die Discounter, ja, die geben, wenn du eine Preissteigerung von 40% hast bei einem Produkt, bei den Erzeugerpreisen, geben die gerade mit 8% durchschnittlich an den Endverbraucher weiter und die 32% fressen die gerade. Einfach nur, dass die Kunden nicht mehr woanders hingehen. Ja, die gucken gerade, okay, wer erhöht die Preise zuerst? Und wenn einer die ersten Preise erhöht, dann wird es weiter steigen. Ja, aber wie gesagt, Endverbraucherpreise werden noch weiter steigern. Ne? Die Butter ist jetzt schon über 3 €. Das hört noch lange nicht auf. Warum hört das noch lange nicht auf? Weil die Erzeugerpreissteigerung noch nicht an den Endverbraucher weitergegeben wurde. Durch eine Entscheidung des Handels. Die halten gerade die Preise niedrig. Und wie gesagt, das machen die nicht, weil sie so nett sind, sondern das hat natürlich auch marketingtechnische Gründe, aber die werden das nicht mehr lange durchhalten können. Ja, das heißt, die Sachen werden bald extrem teurer werden. Extrem teuer, alles. Alles im Supermarkt. Die Preise werden sich nicht verdoppeln, aber ein Drittel werden sie nochmal steigen, mindestens. Und wann werden die Löhne dann angepasst? Ja, ich meine, IG Metall hat gerade eine Forderung von 8% wegen Inflationsausgleich. Ja, mal gucken, wo die werden sich wie immer wahrscheinlich in der Mitte treffen. Oder Streiks und dann liegt alles. Aber lass mich mal nachdenken, war da nicht mal vom Preis einer Eiskugel die Rede? Wie groß ist diese Eiskugel eigentlich inzwischen? Ja. Ganz schön groß. Das ist, muss doch ungefähr eine Eiskugel von der Größe des Planeten sein inzwischen. Die sind echt solche. Wir haben echt eine Regierung, die nur aus Utopisten und keinem einzigen Realisten besteht. Es hat viele Gründe. Es hat Gründe Corona, hat Gründe Lieferketten. Aber der Hauptgrund ist der politische Markt. Sind die politischen Sanktionen und die politischen Eingriffe in den Markt. Ja, wie gesagt, ist einfach die Entkopplung von den Gaspreisen. Ja, von den langfristigen Terminkontrakten auf die Spotmarktpreise. Ja, die Spotmarktpreise, die sind 10-mal so hoch. Ja, die Kosten müssen auch weitergegeben werden. Freut euch schon mal auf eure nächste Nebenkostenabrechnung. Die wird wahnsinnig werden. Dieses Jahr habe ich noch was zurückbekommen, lustigerweise. Das genieße ich jetzt diesen Monat mal voll. Ja, und wie du es auch gerade gesagt hast, dein Kollege, der nicht in Frühverrentung gehen kann, weil er da weitermachen muss, ja. Ja, und ich weiß natürlich, Kammerjäger, dass steigende Löhne in dem Moment halt auch nicht mehr viel bringen. Klar, weiß ich ja. Ich habe nur gefragt, um die Spirale anzustoßen, sozusagen. Die Lohnpreisspirale, die kann gerade nicht. Das ist ja auch ein Horrorszenario für viele Ökonomen, weil die Lohnpreisspirale verstärkt die Inflation ja noch mehr. Ja, weil wenn die Leute mehr Löhne haben, dann haben sie mehr Geld zum Ausgeben, dann kann der Handel die Preise noch weiter erhöhen und dann hast du quasi eine Lohnpreisspirale, die Inflation immer weiter nach oben treibt. Jetzt mal ganz platt ausgedrückt. Und gleichzeitig zahlen wir halt Kongresse für Afrofuturismus, auf denen sich Leute gegenseitig irgendwie erzählen, wie cool sie sind. Ja, wenn wir das nicht machen würden, dann müsste der George Floyd doch alles bezahlen. Das kann er auch nicht. Genau, hätte der George Floyd doch keinen massiv goldenen Sarg, mit dem er erstmal durch ganz Amerika geschifft worden könnte, damit die Leute ihre Devotionalien da ablegen konnten. Ja, aber eigentlich hätte man es auch ein bisschen vorher wissen können. Es ist ja immer so in Deutschland, wenn eine linke Regierung drankommt, dass erstmal die Wirtschaft crasht sozusagen. Ne? Naja gut, aber wir haben ja hier eindeutig, haben wir eine linke Regierung seit, ich weiß nicht, fast schon länger als ich denken kann gehabt. Und ja, zweitens kann man die Frau Merkel hier nicht aus der Haftung nehmen. Die Frau Merkel, ja, ihre Wirtschaftspolitik, ihr Russlandkurs, ihr Verdecken von Dingen mit Gefühlen. Ja, aber so gesehen kannst du dann auch die anderen nicht aus der Haftung nehmen, weil die Merkel hat immer die Politik auch der anderen gemacht. Die hat ja immer die Politik der anderen übernommen. So gesehen ist das auch. Ich muss sagen, ich würde das ja auch Merkel ganz, weil ich kann ihr vieles anlasten, aber so eine katastrophale Situation hat sie nicht dargestellt. Komm, bitte, sie hat diese Abhängigkeit an. Ja. Nicht von Russland sind von Rohstoffen, das ist einfach der allgemeinen Situation geschuldet. Nein, wir hätten viel niedrigere Gasimporte, wenn wir nicht aus der Atomkraft ausgestiegen wären. Wenn wir vielleicht neue Projekte vorangetrieben hätten. Da werden wir jetzt aber auch, das ist im Endeffekt das Einzige, was wir jetzt auch noch machen können, außer natürlich die Kohlekraftwerke wieder hochzufahren, dass wir halt die Atommeiler weiterlaufen lassen können. Ja, diese Energiesanktionen überhaupt, das ist ja... Das AKW ISA 2 kann mindestens noch bis Mitte 2023 weiterlaufen, ja, weil die einfach genug Materialien vor Ort noch haben in den Lagern, dass es überhaupt gar kein Problem ist. So, also rein und noch ein paar neue bauen. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass das Ganze passiert ist, weil in Japan in einem Erdbebengebiet die Erde gebebt hat und dort es zu einem Tsunami gekommen ist, direkt am Meer. Ja. Aber du kennst das doch mit den Schmetterlingen und den Flügeln. Ja, ja, und wenn dann irgendwo in Barcelona der Schmetterling abhebt, geht hier der Meiler kaputt. Ich verstehe das schon. Nee, der Schmetterling hebt ab und in Deutschland hat Angela Merkel Angst, ihre Macht zu verlieren. Und deswegen Und halt genauso die Nummer 2015 halt. Ja? Einfach stur. Jetzt sind sie halt da. Das ist fast so gut wie, ich habe mein Ehrenwort gegeben, ich sage die Namen von den Spendern nicht. Das ist alles nur noch, die machen alle auf eigene Kasse, die machen alle nur auf eigene, unsere Politik ist ein Scherbenhaufen. Ja, und die Zinswende, die wird auch noch gut draufschlagen auf die ganze andere Sache. Und das ist nur der ganz normale Wirtschaftszyklus. Wir brauchen einfach mehr Frauen in Führungspositionen. Frauen wie Christine Lagarde, wie Angela Merkel, wie Ricarda Lang und Franziska Giffey und diese Tante von der Europakommission. Ursula. Wir müssen das ganzheitlich denken. Nicht nur Frauen in Führungspositionen, nein, die Frauen sollen auch bitte die Kohle in die Kraftwerke schaufeln. Davon wird alles gut. Gebt mir Macht. Ich leide. Fuck. Wir können doch die Kohleproduktion nicht diesen alten weißen Männern überlassen. Nein, da müssen intelligente Frauen dran. Ja, feministische Energiepolitik. Die sollen mal die alten Filme gucken über Bergwerke, wie das so war, wie viele Frauen da eingefahren sind, wie viele Frauen hinterher an Staublunge verreckt sind. Ja, damit der Laden hier gelaufen ist. Die haben da oben ohne gearbeitet, habe ich mal gelesen. Ja, ja, habe ich auch gehört. Die haben sich das erstritten, dass sie oben ohne arbeiten durften. Ja. Das ist wirklich. My Energy, My Choice. Dieses ja, Land mit diesen, steht am Scheideweg. Mit diesen optimistischen Worten entlassen wir euch in den Feierabend. Lasst euch nicht deepfaken. Und fördert, was ihr feiert, die zerschmettert, was ihr schadet. Wenn ihr mal irgendwann ein Spiel streamt, denkt dran, dass ihr bei OBS, dem Bereich vom Spiel, nicht nur ein Viertel groß machen müsst, sondern das so groß ziehen, dass, ach, egal. Ja, nun. Und keiner hat mir was gesagt. Ich nicht, das ist aber auch gemein. Also wer sich eine halbe Stunde, anderthalb Stunden Gestümper an einem Point-and-Click-Spiel angucken will, kann das tun. Es tut mir leid, Topper Champagne. Es tut mir wirklich leid. Wie der blöde Trimax, der hat seinen Chat gefragt, springen oder nicht springen? Und alle haben geschrieben, springen. Und er ist natürlich in den Tod gesprungen. Oh Mann. Echt? Ja. Das ist jetzt aber schon ein Dämpfer. Ich wollte eigentlich so ein bisschen das Ganze auf so eine lustige Geschichte ziehen. Ich fand das lustig. Oder er hat auch wirklich durchgerufen, der ganze Chat. Ah, und der Dan ist ein schlauer Mann. Der Dan hat mir nämlich nicht nur das Spiel geschenkt, damit wir es am Freitag oder damit ich spiele und damit es am Freitag auch gezeigt werden kann. Das wusste er gar nicht. Aber der weiß auch, dass das Rätsels Lösung wäre. Also jetzt ganz schnell in den Chat guckt, kann sich einen Vorteil in Born Punk erschleichen, indem er den Code für den Biogenerator schon kennt. Für den wir natürlich zu blöd waren und das Ding irgendwie hacken mussten. Obwohl wir auf dem richtigen Weg waren, aber unsere mathematischen Grundkenntnisse waren für die Füße offensichtlich. Ja, fördert was der Freiheit dient, zerschmettert was hier schadet. Knicklicht, Miete pro Kopf, der CSPF.net. Ihr wisst genau. Was. Oh, ich war gemutet. Wald. Ich habe fast den Wald vergessen. Ätherische Öle atmen. Lasst euch nicht gendern, außer ihr werdet Fußball spielen. Dann könnt ihr euch die Liga frei aussuchen. Ja, ich rufe nochmal an wegen der Frau Müller. Und Weltraumaffen nächste Woche wieder. Genau. Selber Platz. Und wir versuchen was mit der Republika einzurichten. Wir versprechen es euch. Es sind wirklich mal schöne Sachen dabei, über die wir könnten zumindest ein Best-of machen. Oder? Schön, in Anführungsstrichen. Ich habe den Leuten ja auch großkotzig versprochen, dass ich meinen Recut von dem Gamergate-Panel mache. Bin ich noch nicht zugekommen, aber mache ich auf jeden Fall noch. Und Airplay ist draußen. Airplay Teil 2. Eine in liebevoller Handarbeit gestrickte Dokumentation über die Geschehnisse zu Gamergate. Das ist der zweite Teil auf YouTube erschienen. Airplay Teil 2. Jetzt sollen wir eine Gruppe einstellen. Komm in die Gruppe. Tschüss. Kulturmarxismus.